Jetzt los. Also jetzt läuft das alles. Wir sind fast pünktlich wie die Maurer und traditionell fange ich mal an, aber erstmal ein frohes neues Jahr an alle. Stimmt. Und wir haben heute im Chat live dabei 7MID2, Andy Handicap, die Skywalkers, Dr. Ringding, Erfse 2011, Filia Noctis, Filia Noctis, Filia Noctis, Gleiter 74, den Hoya, den Interceptor natürlich, Mageddon, Magnelix, Maribi, Markus GT77, den Mika, Sorglos 02, den Stellinger, Truncatellina und Wolf 382. Herzlich willkommen. Ab und zu müssen wir mal so eine Hände klatschen, damit Hoya nicht wieder wegschläft. Achso. Ich dachte, weil ich Filia Noctis so schön sagen kann. Ne? Nee, ja. Dann Postkarten. Dieses Mal kurz und knapp. Vom Gründel und der Frau von Wunderarm kam die Weihnachtskarte. Ohne Koordinaten, das muss ich natürlich bemängeln. Und dann stand da auch noch DSM 1,5 drauf. Also, ja. Ja, ich sag mal so, er hat ja Glück gehabt, dass er den Bonus hat, dass er auf unserem Event so viele Tools verteilt hat. Ja, stimmt. Hätten wir ihn jetzt mit den Tools beschmissen. Ne? War grenzwertig, muss ich sagen. Genau. Dann haben wir noch eine zweite gekriegt von Sorglos02. Ach so, Metal-Henge, ich muss jetzt mal, was steht da? Genau, das sah so aus wie Stone Age in der Nähe von Bremen. Fand ich auch erstaunlich, hatte ich noch nie gesehen. Siehst du, wollte ich noch nachgucken, wo ungefähr das war. Da standen noch Koordinaten drauf, ne? Ja. Das hat mich mal interessiert. Wo das also ich hatte sogar geguckt, ich kann es dir aber auch nicht mehr sagen. So lange merke ich es mir auch nicht. Aber vielleicht denke ich nochmal morgen dran, dass ich nachgucke. Kommentatoren hatten wir reichlich. Wieder mal, das muss ich echt sagen. Also Kommentatoren, das ist immer wieder stabil. Das war einmal Schrotti per Formular. Hat er dann aber nicht als Kommentar mehr reingestellt, obwohl ich ihn nochmal angemeldet hatte, hat er aber keine Antwort bekommen. Vielleicht bin ich da im Spamfilter versunken. Von 7MID2, H. Michel 777, Michael, Interceptor, Maje Seal hört sich an, Hipfo, Hemicellulose, Mika, TJ, Josef Scharnitz, Sauerstoff, Carsten, Hubert F., Louis Seifer, Himberger, Dr. Ringding und Gleider. Ich habe gar nicht mitgezählt, eine ganze Menge, ne? Das ist eine ganze Menge gewesen, genau. Ich sehe gerade, ach so, Metalhenge ist auf dem Bremer Mühlberg. Okay, da muss ich mal bei Gelegenheit schreiben. Ach, stimmt, das habe ich damals sogar gesehen. Da haben wir ja mal auch ein sagenumwobenes Event gehabt, richtig. Ach, war das Projekt damals da? Ja. Okay. Nee, nicht Projekt, Quatsch. Wir haben so doch Gebirgsevent damals gemacht. Ich hatte irgendwo hier eins und dann haben wir dann noch zwei weitere gemacht. Mein Gott, das ist schon ewig hier. Das war auch ganz lustig gemacht damals. Ja, das okay. Aber auch schon, dass das schon nicht mehr war. Genau, die Kommentare waren. Schrotti war sehr umfangreich. Ich habe es mal versucht, so ein bisschen zusammenzufassen. Erstmal hat er uns das altbackene Aussehen von OC so ein bisschen erläutert. Also ich meine, ich finde das echt nicht so schlimm. Ich finde das eher ein Running Gag. Das ist ja grundsätzlich bei den OC-Sachen hier, das weiß Mika ja auch, dass wir das eigentlich gar nicht so meinen. Das genau, ist halt immer so ein bisschen Running Gag. Wir nehmen die eh nicht ernst. Also. Ich hoffe übrigens, der Ton ist diesmal gut. Ich habe mir extra ein neues Mikro gekauft. Ich hoffe, das taucht jetzt mehr als das andere. Das klang ja immer so seltsam. Also ich persönlich finde jetzt bei dem direkten Hören hörst du dich nicht mehr so ganz metallisch an. Ja, ne, das ja gut, dann mal gucken. Kommen wir nachher sowieso nochmal zu. Dann schrieb er noch, dass die Farbe, achso, erstmal das altbackene Aussehen, das hat er uns erläutert, da will ich jetzt aber nicht zu sehr im Detail drauf eingehen. Zum einen ist er da auch ein bisschen Kritik bei an OC und das ist natürlich aus seiner Sicht, das ist eine individuelle, ich kann die nicht beurteilen, ob das alles so stimmt oder nicht. Ich glaube das sofort, das hört sich für mich so richtig nach Programmierer-Geschichten an. Finde ich aber auch nicht so entscheidend, weil also daran ist, das ist nicht das OC-Problem, glaube ich. Ich denke auch, die Probleme liegen woanders. Ja, und allerdings finde ich schon, dass sie da einen Teil mit drin liegen, so muss ich mal sagen, nicht das Aussehen an sich, aber ich habe da ja mal eine Weile den Podcast auch mitgehört und also sorry, es wurde andauernd über dieses Aussehen geschlabbert, aber man hörte nie, ob sich jetzt mal was tun würde. Also mal wirklich was Neues, immer nur dieses Aussehen. Ja, mein Gott, das interessiert keine Sau, wenn da keine Caches sind. Hatte ich immer sagen, das Problem. Wie es dann beim Blocken aussieht, am Rechner ist es mir fast schon egal. Ne? Ja. Ja, also ich mit OC tue ich mir immer noch schwer. Das ist einfach, das ist alles nett gedacht und ich bin auch gar keine Frage, dass die sich richtig ordentlich Arbeit machen und alles. Aber zum einen, was dabei rauskommt, halte ich nicht so ganz viel von und es gibt halt keine Caches. So. Ja, ja, aber das, was er da geschrieben hatte, fand ich auch insgesamt recht schlüssig. Also das wird wahrscheinlich ja, da alles ja, so, das ja. passt schon. Ne? Also mein Problem, OC hört für mich einfach schon auf, wenn ich ins Ausland fahre, soll ich irgendeinen Knotenpunkt nehmen, der dann aber nicht richtig verbunden ist mit dem und das ist für mich alles ein Flickschuster-Kram, das ist schwierig. Ich kann aber verstehen, dass manche auch sagen, nö, ich finde das da entspannter und so, kann ich genauso gut verstehen. Also da gibt's Argumente für und gegen, ich meine, kann man sehen wie Dachdecker. Aber gucken wir mal weiter. Dann hat er geschrieben, dass die Favos von OC kopiert wurden bei GC und dass das sogar mehr oder weniger in Absprache passierte. Das kann ich mir richtig gut vorstellen, dass GC da gerne sich bedient und OC dann aber trotzdem irgendwie immer ablehnt. Das passt irgendwie zu Groundspeak. Achso, da gehe ich ja nochmal drauf ein. Also ich muss es nochmal richtig stellen. Ich lehne inklusive Sprache überhaupt nicht ab. Von mir aus können wir alles weiblich nennen. Das stört mich überhaupt nicht. Ich finde es nur einfach nicht lesbar und nicht hörbar. Das ist mein Problem. Ja, das ist auch mein Problem. Ich lehne das auch grundsätzlich nicht ab. Aber es ist, also lesbar finde ich immer noch geht's. Ich finde es schlimmer, hörbar ist es schwierig. Mit echt? Der Pause dazwischen. Ich finde das irgendwie, es hört sich nicht harmonisch an. Ne? Wie so ein Sprachbehinderter für mich immer. Ja, ja, beim Lesen ist es so, dass ich tatsächlich schon so ein bisschen drüber weglese. Aber ich selbst tue mich da auch so ein bisschen schwer mit, dann auch dann so zu schreiben. Also das wird man bei mir nicht merken, nicht sehen. Wenn ich was schreibe, ja. wird das nie so sein. Das mache ich bei anderen Sachen auch. Wenn ich Protokolle für die Feuerwehr schreibe oder so, dann mache ich lieber die längere Variante, ja. hat er auch gesagt, was jetzt mehr Zeit beansprucht, ob man Hörerinnen und Hörer sagt oder nur ja. HörerInnen. Ich persönlich mache es immer noch so, wie, und das finde ich ist auch okay. Und wie gesagt, ich würde auch komplett die weibliche Form nehmen. Das ist mir auch wirklich völlig gleichgültig. Ich will es einfach nur am Stück lesen oder hören können. Das ist mir viel wichtiger. Genau. Also nur mal zur Richtigstellung. Dann kommt immer dieses, das ist ein Argument, das ganz viele bringen, was er auch gesagt hat. Dass es ohne Loggen sich viel einfacher cached. Ja, nee, sorry, das liegt ja an einem selber. Also mir ist das viel zu kompliziert. Wenn ich jetzt nicht loggen würde, dann würde ich ganz oft die Caches doppelt machen, weil ich einfach gar nicht mehr weiß, dass ich da und da war. Also mir geht es weniger um die Punkte als ernsthaft. Die müssen einfach weg. Und in dem Moment, wo ich sie logge, verschwinden sie auch von der Karte, aus den Augen, aus dem Sinn. Und es ist nun mal so, dass jeder macht es doch irgendwie für irgendeine kleine Statistik oder für irgendeine kleine Belohnung. Ja. Sonst ist es doch irgendwann für die meisten zumindest schnell langweilig. Dass er das so macht, ist okay, aber ich kann mir es für mich nicht vorstellen. Ich glaube auch nicht, dass die meisten das so machen würden. Nee, weil ich möchte ja auch mal gucken, wo ich war und so. Also das sehe ich auch so. Mit dem Sync, da habe ich schon was gefunden. Das geht jetzt wieder. Das war nicht das Problem, dass ich kein Sync-Programm hätte. Also kann ich mal dazu sagen, vielleicht gibt es ja noch andere, die das Problem haben. Da haben sie es mal gehört. Ich habe das mal so gemacht, dass ich in Locus meine Field Notes schreibe. Da schreibe ich rein, was weiß ich, Dose liegt unter dem Pfosten hinten links. Und zu Hause habe ich dann dafür gesorgt mit so einem Synchronisationsprogramm, dass das automatisch auf den PC übertragen wurde. Dann ging das in GSAK rein, so dass ich immer schön drinne stehen hatte. Wie haben wir das geschafft? Und immer daran erinnert wurde, dass ich ja noch loggen muss. Und das funktionierte seit Android 11 oder 12 nicht mehr so richtig, weil die Pfade da geändert wurden und hast nicht gesehen. Aber jetzt hat Locus das ermöglicht, dass man das doch noch synchronisieren kann. Problem ist also beseitigt, man kommt an diese Log-Dateien wieder ran. Das ging vorher halt nicht. Ah, okay. Bei den Mikros hat er auch nochmal drüber geschrieben. Das fand ich ganz lustig. Er fand, dass meins sich besser anhört als deins. Und meins wäre billig, ja. Ja, den meisten ging es eher andersrum. Mir nämlich auch. Ich fand deins vom Klang wesentlich besser. Auch wenn du immer mal tief, mal hoch klingst, das ab und zu wechselt, oder? Aber trotzdem fand ich es insgesamt. Vom Klangergebnis, wenn ich reinhöre, fand ich meins auch immer besser. Ja, unabhängig davon, dass es meins ist, sondern einfach deins hört sich immer ein bisschen blechiger, ein bisschen. Ja, das hat mehr Volumen. Das hört sich mehr mit Wärme in der Stimme an. Fand ich auch. Aber ich bin ja auch eigentlich der Wärmere von uns beiden. Ne? Ja, wegen dem Fell und so. Aber auf jeden Fall, da ist Geschmackssache. Da kann man, wenn man 10 Leute fragt, kriegt man 10 verschiedene Meinungen. Also Ich habe mir jetzt ein neues gekauft und ich hoffe, man hört, dass das ein bisschen besser klingt. Welches das ist, komme ich nachher nochmal zu. Ich weiß selber gar nicht, wie das heißt. Und dann kamen wir nochmal auf dieses, das ist immer gleich dieses Schwarz-Weiß-Denken. Wenn man das eine nicht mag, dann wird einem gleich nachgesagt, man hätte das aber so und so. Da wird immer viel zu viel reingedeutet. Ich finde manche Sachen ganz, ganz übel. Deswegen muss ich der anderen Seite aber trotzdem vielleicht bei Kleinigkeiten zustimmen. Also genau wie immer in Deutschland gerade zur Zeit, das keine Sorge, kommt nicht wieder Corona-Thema, aber das ist als Grundlage dafür gedacht. Immer alle sagen, ja, die Impfpflicht hat extrem viele Befürworter. Das sieht man ja daran, wie viele sich haben impfen lassen. Das ist völliger Quatsch. Ich habe mich auch dreimal impfen lassen bis jetzt. Und trotzdem bin ich absolut gegen jede Impfpflicht. Und das wird das Problem auch nicht lösen, die Impfpflicht. Also jetzt völlig ohne Argumente, aber also immer diese komischen Schlüsse, weil die Leute sich haben impfen lassen, sind sie auch für die Impfpflicht. Tut mir leid, ist völliger Quatsch. Und das ist bei ganz vielen anderen Argumentationen mittlerweile auch immer so, dass das immer so... Ich weiß es auch nicht. Also manchmal schwierig. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist aber, glaube ich, im Moment allgemein das Problem, so der letzten 2, 3, 4 Jahre. Ja, spitzt sich zu, ne? Genau, spitzt sich zu. Mhm. Es wird immer schlimmer, es wird immer so extremer, ne? Das merkst du auch so im Zwischenmenschlichen, wenn du hier mal so guckst, so, also bei den Nachbarn hier, entweder guckt man sich gar nicht an oder man guckt sich an. Aber dazwischen so irgendwie, dass man sagt, Mensch, so 2, 3 Sätze am Zaun, das gibt's nicht. Ne? Das ist nee, das, so. Ist, das verschwindet. In vielen Bereichen ist das so. Ja, das ist tatsächlich so. Ist leider so. Leider. War auf jeden Fall ein sehr umfangreicher Kommentar, hat mich sehr gefreut. Ich lese mir das auch mal alles durch, weil das interessiert mich immer wirklich, was die Leute so denken. Kam von Hamichel, genau, der kennt sich da und irgendwie, ich weiß gar nicht, ist er irgendwie gebürtig von, ich weiß gar nicht, Hamichel, was hast du eigentlich zu tun da mit Jugoslawien? Mit Ex-Jugoslawien, genau. Ja, ich glaube, er ist ja viel da, ne? Ist oder nur Urlaub. Familiär oder nur Urlaub oder... Ach, okay. Guck, ein Jugo im Herzen. Und Finnland habe ich gesehen. Ist er jetzt nicht noch in oben am Polarkreis? Also die Bilder kamen noch vor ein paar Tagen, aber bei ihm weiß man ja nie. Der ist ja so viel hin und her. Morgen ist er wieder. Das ist, wenn man reich ist, muss man das Geld auch verreisen. Und ein schnelles Auto hat, ne? Ja. Ich denke mal Privatflieger. Also Minen sind in Bosnien, Kroatien und so weiter überwiegend wohl kein Problem mehr. Und normalerweise auch gekennzeichnet, da wo es noch Probleme gibt. Wobei mich das normalerweise so ein bisschen nervös macht. Und Albanien gilt wohl seit 2009 als minenfrei und war ja an dem Krieg selber auch gar nicht beteiligt. Da war ja eigentlich nicht so viel los, ne? Wobei ich mich dann frage, wieso sind sie dann eigentlich ab 2009 minenfrei? Und ja, vorher haben sie die aus Bock gelegt, oder? Im Grenzgebiet vielleicht so ein bisschen, ne? Dass da doch ein bisschen was... Ja, das kann natürlich sein, ja. Wir hatten jetzt auch mal überlegt, hinzufahren, aber also da ist mir noch zu wenig Infrastruktur, hätte ich fast gesagt. Wir hatten es überlegt, 4 Länder und dann könnte man 4 Länder rot färben, indem man auch ein bisschen cachen geht an den Bergen. Mhm. Aber da fahre ich ja pro Cache irgendwie 200 Kilometer, bis ich irgendwo hinkomme. Also, ich glaube, das lassen wir noch erstmal. So, was haben wir noch? Ja, wenig Begeisterung für das Links-Rechts-Stereo. Die meisten werden es gleich mitgekriegt haben, weil wir es am zweiten Tag wieder ersetzt haben. Ich wollte sagen, aber die paar, die es dann genutzt haben, waren doch ein bisschen irritiert. Ne? Ich fand's cool, ich mag das ja, aber ich kann verstehen, also ich schließe mich der Mehrheit dann an und sage, ja, kann ich schon verstehen, dass man das nicht so gerne aufhört. Das ist schon anstrengend. Habe ich ja selber auch gemerkt. Also ich glaube aber auch tatsächlich ist es eher anstrengend, wenn man zum Beispiel im Auto sitzt. Ich glaube, wenn man so mit Kopfhörern hört, geht es vielleicht noch. Aber wenn du im Auto bist, hast du ja doch noch ein bisschen mehr Raum, ein bisschen Abstand, gerade zum rechten oder linken. Ja. Da wird es dann, glaube ich, ein bisschen anstrengender. Ne? Ja, ich habe das auch mit Heike im Auto ein Stück gehört. Wir haben beide irritiert geguckt. Also kann ich verstehen. Wer das übrigens mal sonst machen will, das kann man in auf Honig kann man das einstellen, wie viel rechts und links man da reingibt. Wobei Andy Handicap schreibt gerade, Stereo im Auto fand ich sehr angenehm. Ja, Stereo ja, aber es gibt ja zwei Sachen. Einmal ist das Stereo und dann kann ich innerhalb des Stereos noch mich nach links und dich nach rechts schieben. Und das hatte ich gemacht. Und das, dieses links nach rechts schieben, das war zu viel des Guten. Das mögen die wenigeren. Genau. Nee, kann ich also absolut verstehen. Das haben wir wieder zurückgedreht und das lassen aber wir. Aber man auch. Muss ja immer neue Sachen versuchen, ne? Sonst sind wir dann wieder die alten grauen Männer oder weißen Männer. Ne? Die alten weißen. Genau, es gibt jetzt Stereo und Mono weiterhin, aber eben nicht mehr mit dem Verschieben. Genau, ist aber spannend, wenn man beim Laufen zum Beispiel einen Knopf im Ohr hat, der Rest unter einem, muss man sich dann selber ausdenken. Ja, das war sowieso das Problem. Deswegen gibt es ja von Anfang an auch schon Mono, weil das viele sich gewünscht haben, sie auch wenn sie abends ins Bett gehen, nur auf einem Ohr hören und so, damit er sich auf dem anderen drückt, das kann ich alles verstehen. Aber das ist ja, dann wäre ja mal interessant, wen sie denn lieber gehört haben beim Einschlafen. Ja, stimmt. Da wird der Knopf immer gewechselt. Hast du wunde Ohren, wenn du fertig bist nach 3 Stunden. Da kamen ja eine Menge Tipps zu den Mikros. Wobei, am besten fand ich Interceptor sein Tipp wieder. Da ist der Nerd wieder durchgekommen. Bei dem einen Mikro muss man was reinlöten, damit man da irgendwie keine Störgeräusche hat. Das nächste, das habe ich mir echt auf die Webseite gepackt. Und dann habe ich so 2-3 Tage überlegt, ob ich das kaufe. Und am 4. Tag gab es das nicht mehr. Das ist wohl ausgelaufen. Und das letzte, das kostet so 300 Euro. Also, ja. Ob man da den Unterschied nachher noch merkt zu irgendwie 100 Euro, ist die Frage, ne? Ja, also das war, ich bin schon immer Geld bereit auszugeben für alles möglichen Scheiß und so, aber da ist mir dann 300 Euro und das ist noch nicht mal so von allen richtig toll bewertet, also ja. Kann man drüber streiten. Ich muss mal eben gucken, wie jetzt eigentlich... Finde ich das auf die Schnelle. Ist ja, weil er selbst schreibt hier gerade, er podcastet das ja auch eher mit dem Mittelding. Das ist ja auch recht gut. Da siehst du, aber das Teure erstmal verkaufen wollen. Wahrscheinlich kriegt er Provision oder so. Du kriegst ja nicht nur Geld von uns, Interceptor anscheinend, sondern auch von irgendwelchen Herstellern. Ne? Ich finde doch dieses Scheiß. Schön, wie er es genau. Wir wollen mal ganz klar festhalten: hier natürlich kriegt Interceptor kein Geld. Der macht das hier alles für Ruhm und Ehre. Ja, da. Vielen Dank auch an dieser Stelle mal wieder. Ne? Auch im neuen Jahr. Er muss uns was bezahlen. Das ist leider nur noch schwer zu bekommen. Ja, das hast du nett gesagt. Ich gucke gerade mal, ob ich hier mal im Hintergrund auf die Schnelle finde, wie das jetzt heißt, dass ich gekauft habe. Das habe ich habe dann, also, oh mein Gott, es gibt ja 50 Millionen Seiten, ne? Und dann, da wird dann über goldene Anschlüsse und was nicht alles für ein Scheiß diskutiert. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, ne? Das ist schon echt absurd. Ja, aber mit der goldenen Krone beißt du ja auch besser in den Apfel als mit der Plastikkrone. Du musst lachen, genau, über sowas diskutieren die tatsächlich. Ja, ich weiß. Ich habe einen Bekannten, der ist Radio- und Fernsehmechaniker, ne? Oder hat das mal gelernt, macht jetzt nicht mehr. Aber der redet dann auch und sagt, ja, musst du hier aber noch einen goldenen Stecker und das ist viel besser und so. Und dann sage ich mal, ja, ist gut. Für mich reicht auch der normale Stecker. Ne? Also ich habe irgendwann bei... Sendegate, genau heißt das. Das ist ja irgendwie angeblich für Podcaster. Ich gucke da ehrlich gesagt nie rein, weil die mir viel zu abgedreht sind da. Der Podcast rutscht schon wieder ab, minimal. Aber ich habe es mir besorgt. Ich habe jetzt ein Boom Pro, das haben die da empfohlen. Boom Pro, das wird zusammengeschrieben. Steht da noch was bei? Nee, das ist so ein Mikro, das steckst du praktisch mit so einem Stecker in so einen Kopfhörer rein und dann hast du eine Kombination. Passt auch in Beyer Dynamic. Kostete Geld. Gibt's irgendwie nicht mehr. Ich glaube so 30, 40 Euro um den Dreh. Ah, okay. Ist aber jetzt auch schon gerade wieder mal nicht verfügbar. Aber das ist wirklich, ich finde das auch sehr gut, das Ding. Also kann ich gut mitleben. Und mal zu, dann können wir da auf den Kommentar, wo wir gerade dann über Technik sprechen. Ich habe hier ein, wie heißt denn das hier noch? Turtle Beach, das habe ich mir eigentlich mal zum Zocken geholt. Ja. Das ist eigentlich, merkt man immer relativ empfindlich und das hat ja auch mal irgendwie, ich glaube, damals 180 Euro gekostet oder so. Mhm. Also das zum Thema, der eine hatte das Billige, ne? Also so ganz ja, billig ist es halt nicht. Und das merkt man halt aber auch, das Mikro ist dann schon sehr empfindlich und das ist dann vielleicht manchmal auch nicht ganz so gut. Ne? Interceptor schreibt gerade, 30 Euro guter Klang. Ja, das war auch die Empfehlung für das, was Interceptor empfohlen hat. Der hatte irgend so eins, das gab es recht günstig und war wirklich gut. Nur da musste man irgendwie dann rumlöten. Und genau das habe ich dann... Das soll genauso gut sein, ohne dass man löten muss. So. Ja, und für 30 Euro, ne? Ja. Oder 40, da setzt man sich nicht hin und lötet sich. Also lötet man sich einen in den Kolben vielleicht, aber nicht ins Mikro. Ne? Das habe ich mir auch gesagt. Ja. Dann kam noch ein Kommentar, Harzfrühstück schwierig mit 2- und 4-jährigen Kindern. Ja, das würde ich sofort unterschreiben. Das ist ja auch der Grund, warum ich lange nicht da war. Nicht genau. Konnte. Mal gucken, wann es dann irgendwann wieder geht. Das Brockenfrühstück insgesamt sehr beliebt, hat man gemerkt. Da haben einige was zu geschrieben. Aber auch den meisten wie mir einfach mittlerweile zu voll. Rettungspunkte sind in Österreich wohl nicht so verbreitet, hat uns der Herr Scharnitz geschrieben. Der muss sich auskennen, der kommt ja von da. Und und die Stempler, die sind auch meistens noch sehr verbohrt. Da wird die Schuld sogar noch aufs Logbuch geschoben und so eine Scheiße. Ja, stimmt, aber, genau, stimmt ich, aber ja. Fand ich auch sehr spannend, den Kommentar. Im Endeffekt ist immer der Owner schuld, ne? Genau, aus welchen Gründen noch immer. Das ist übrigens gerade, wir hören ja auch immer so Podcasts dazu. Ansonsten einfach bei Thomann anrufen und sich beraten lassen. Habe ich mal gemacht, hör bloß auf. Das ist, da fangen die auch an mit goldenen Anschlüssen und hast nicht gesehen. Ja, das ist nicht so schlimm, aber die sind so abgedreht. Das ist alles für einen Otto-Normalverbraucher. Ich meine, ich will einfach einigermaßen klingen und bin ich zufrieden. Und bei manchen Sachen ist auch einfach nicht zu retten, Jörg. Ja, das ist, genau. Also ist ja bei mir genauso. Du darfst doch nicht vergessen, ich bin über 50, da ich will mich mit sowas auch nicht mehr beschäftigen. Ich habe nicht mehr lange. Ich habe heute schon einen Brief von meiner Krankenkasse gekriegt, ob ich hier eine Darmspiegelung machen möchte für, als Vorsorge. Also du siehst, die Hobbys ändern sich gerade. Da musst du zurückschreiben, ich hätte gerne eine Damenspiegelung, aber keine Darmspiegelung. Ja, ob sie mir jemand vorbeischickt, das ist die Idee. Und als letztes haben wir dann, dein Tombow-Schreiber, von dem du geschrieben hast, der ist dann ja nicht so unbekannt. Und das Bild war aber sehr gemischt von den, außer Gleider, der kann nur billig Kulis leisten, aber alle anderen war sehr gemischt, da war ich erstaunt. Bei Gleider ist das wie das ganze Leben schon, er nimmt das, was er kriegen kann. Ne? Ja, da ist halt nichts drin, was soll er machen? Ne? Und wahrscheinlich hat er die Kulis mit dem Beschriftung auch noch irgendwo geklaut. Ja, aber dazu noch mal kurz. Also interessant fand ich, dass halt viele diese Druckluftschreiber nutzen. Und die anderen werde ich mir tatsächlich auch mal angucken. Weil mit meinem bin ich jetzt echt bisher sehr zufrieden. Gerade dieses nasse Schreiben. Und wir haben jetzt gerade die Tage bei der Feuerwehr wieder gemerkt, wenn es dann regnet und du mal draußen schreiben musst, die Schreiber, die wir da hatten, nämlich die von Gleider, die sind nicht so gut. Ne? Kennst du die anderen gar nicht, die Mitsubishi oder wie die heißen? Du, ich habe mich ganz ehrlich wirklich nie davor mit beschäftigt. Ach so. Weil ich habe immer gesagt, ich habe irgendwie einen Stift in der Tasche, das geht schon irgendwie. Und jetzt habe ich ihn nur geschenkt bekommen über dieses Jewel Club Ding da vom GCHN. Und ich habe zuerst auch gedacht, ey, was soll ich mit dem Scheiß, weißt du? Wozu, ich habe Stifte. Und dann habe ich gedacht, na gut, jetzt gibst du mir eine Chance, test es mal. Und habe ich ja geschrieben und das war wirklich sehr hakelig und fühlte sich irgendwie sehr, sehr nicht gut an, der Stift. Ne? So schrieb komisch, kratzig und so. Aber wie gesagt, habe ich gedacht, nimmst du mal mit raus, mal gucken. Und da habe ich gedacht, nee, also dieser Bügel da dran ist wirklich cool und das Schreiben wirklich auch feuchten Grund und auf jedem Papier total leicht. Das hat mich echt überzeugt. Und die anderen zum Beispiel kannte ich halt deshalb nicht, weil ich immer gesagt habe, ja, ich habe eben so einen Standard-Kuli, einen Bleistift, irgendwas, ne? Die anderen hat mir mal irgendeiner auf dem Event sogar, glaube ich, eins geschenkt worden und gedacht, boah, über Kopf schreiben auf nassem Papier, alles völlig problemlos. Selbst auf diesen, wenn du mal so ein Plastik-Logbuch hast, selbst da drauf schreiben die Dinger. Also die gebe ich nie wieder her. Davon habe ich hier irgendwie 20 Stück rumliegen. In jeder Jacke ist mindestens einer untergebracht. Also da habe ich wirklich viel. Guck mal, Herr Michel schreibt auch gerade ein Update zum Tombow. Bei minus 28 Grad schreibt der Tombow auch scheiße. Ja. Aber ich glaube, da ist halt jede Tinte dann immer mal eingefroren. Ich weiß gar nicht, wo ist denn der Gefrierpunkt von Tinte? Ne? Also, das wäre mal interessant zu wissen. Ne? Stimmt, da hast du ja meistens in der Tasche. Müsste eigentlich. Aber probier die anderen, diese Mischung, wenn wir uns das nächste Mal treffen, ich muss dir den Schreiber mal geben. Also die Dinger sind echt, das ist wirklich cool, Schreiber. Die sind unvernichtbar. Ja, sowas wäre tatsächlich gut, weil wie gesagt, so auch so für andere Bereiche, auch so auf der Arbeit, wenn wir mal aufmessen fahren oder so, dann ist es oftmals ganz feucht, dann hast du immer irgendwie ein Problem mit den meisten Kugelschreibern. Ne? Ja, also die sind, ich guck gerade mal, Uniball, die habe ich, genau, Uniball Power Tank. Ah, die, okay. Ich glaube, das sind aber die gleichen wie die Mitsubishi, das nimmt sich, glaube ich, irgendwie nichts. 4. minus 16 Grad bei Tinte, na siehst du, dann ist natürlich schwierig, da brauchst du auch nicht mehr dran rumlecken an der Mine, ne? Ich gucke gerade mal, steht da was eigentlich mal bei von der Temperatur? Ich habe das gerade auf Amazon aufgenommen, stehen nur die üblichen Sachen drin. Ich weiß gar nicht, bei dem Tombow steht, glaube ich, sogar, den kann man theoretisch sogar unter Wasser schreiben. Also das möchte ich jetzt auch mal in Frage stellen. Das glaube ich nicht. Da hat ja auch, haben wir hier geschrieben, dass das Wasser nicht so gut ist für die Mechanik und so. Ach, für die Mechanik. Also das geht mit dem Powertank. Der schreibt wirklich auf allem rum. Das muss ich sagen. Das ist wirklich absolut beeindruckend. Minus 20 Grad steht bei dem Powertank bei sogar. Na gut, ich meine, minus 20 Grad sollte in den meisten Fällen erreichen. Ne? Ich denke auch, dass das... Und die paar, die dann im Winter nach Finnland fahren oder nach Schweden... Naja, und sonst halt in unserem Alter macht man halt eine kurze Darmspiegelung und ist ja auch wieder warm. Ja, das stimmt. Dann muss man das halt mal kombinieren, das Ganze, und dann funktioniert das schon. Vielleicht gibt es den Kuli auch noch mit einer Kamera. Ne? ich hab tatsächlich so eine... wie heißt denn das? So ein 80 cm Metallarm mit einer Kamera vorne. Kurz bei Perk. Ja, auf, ja. Hm? Heißt so, jetzt. So ein endoskopische. Heißt nicht wirklich Endoskop. Benutze ich auch noch bisher nicht für den Darmspiegel, aber das ist cool. Ich spiele mit sowas gerne rum, muss ich sagen. Es ist, aber ich habe tatsächlich Vogelkästen gucken und so. Ja, ich hab tatsächlich mal auch bei Pearl, also das Ding auch mal gesehen oder irgend so eins von diesen Teilen, aber auch echt mal überlegt, na, für den Preis müsstest du echt mal so ein Teil kaufen. Weil ja, ab und zu hast du immer so, dass du mal in so eine echt dünne Ecke mal reingucken musst und dann kannst du mit dem Auge irgendwie nicht so an die Wand und kommst. Ja, also, ne? Das geht. Auch hinter den Schrank und so. Das ist wirklich wunderbar. Ich habe das echt schon oft benutzt. Das Einzige ist, nach 3 Jahren klebt der Griff jetzt, weißt du, so ein Billig-Kunststoff-Scheiß drauf. Da habe ich dann irgendwann mal Panzertape rumgewickelt. Aber ansonsten funktioniert das Ding immer noch nach Jahren. Das kleine Farbdisplay, alles. Oh, Kleider schreibt gerade Kopfkino. Nee, nicht Kopf. Also, da vertust du jetzt die Körperregion ein bisschen. Das ist so ähnlich. Man konnte doch früher, also nachts, wenn ich von der Disco nach Hause gekommen bin, zum Einschlafen, habe ich mal Bahn-TV geguckt. Die sind auch immer ganz oft in den Tunnel gefahren. Ne? Und so ein ähnliches Bild könnte man damit auch erzeugen. Die Powertank verliert man auch nicht, weil sie einfach zu gut sind. Leider doch. Es gibt also immer, ne, ich will mal zwei Seiten der Medaille. Ja, und deswegen muss ich sagen, also dieser Bügel bei dem Tombow, der ist echt cool. Das überzeugt mich, das Ding. Das ist ein gutes Feature, muss man ganz klar sagen. Der Bügel bei den Powertank ist natürlich noch 0815. Und die brechen auch mal ab. Das ist die einzige Stelle, wo ich die kaputt gekriegt habe. Alles andere bei denen ist eigentlich, also bis jetzt ist immer eher die Tinte alle gewesen, als dass mir ein Stift kaputt gegangen wäre. Und dann habe ich noch einen mit Schäfchen drauf. Den habe ich tatsächlich mal am Cache gefunden. Den hat da irgendeiner verloren. Da sind lauter Schafe drauf und sagen Mäh. Und das Scheißding funktioniert heute noch. Ja, das sind immer diese alles doof Schreiber oder so, ja, mit diesen Schafen drauf. Ja, aber der ist richtig geil, der Schreiber. Ich weiß überhaupt nicht, da steht auch keine Marke, gar nichts, aber der ist einer meiner besten Schreiber. Das ist wahrscheinlich einer von Glider, den hat er da immer mal hingelegt. Ne? Ja, den will er jetzt bestimmt wieder haben. der ist echt erstaunlich gut. Also den benutze ich immer noch gerne, muss ich sagen, ja, doch. Ja, aber ich hatte mich vorher mit solchen Sachen nicht so beschäftigt und also jetzt ein paar Tipps bekommen, mal gucken. Also ich werde da auch noch mal ein paar Sachen mal testen. Ja, wenn der hier mal irgendwann versagt hat oder weg ist oder was auch immer. Ich habe ja gehört, wenn die Minen vorne dann mal kaputt sind und man drückt drauf, soll das nicht so schön sein. Ja, wenn man dann in der Nähe steht. Ja, das kann ich mir vorstellen, ja. Ich will nicht gerade so ein Power-Tank mal ausgelaufen? Nee, hatte ich noch nicht. Man muss bei den Powertanks auch ein bisschen aufpassen. Es gibt da auch so ziemlich gut gemachte Kopien, die aber so dünne Tinte haben. Das ist völlig scheiße. Man muss ja, und ich hatte auch die Kommentare hin tatsächlich mal gegoogelt und ich war mir dann auch wirklich nicht sicher, ob das die sind, die ich da gefunden hatte. Also so richtig durchgestiegen, welche Marke ich da gucken muss, das bin ich nicht. Ich habe die hier unter Uniball Powertank mit Druckmechanik. Das so finde ich so da Amazon. Okay. Ich habe sie da halt mal gekauft, ne? Da gucke ich dann immer wieder drauf und dann. Hm. Ich weiß gar nicht, die Marke ist ja wohl Uni. Ja, weil ich glaube, der Himbeger schrieb irgendwas von Mitsubishi oder so. Ja, das hatte ich auch gelesen, aber ich glaube, das sind die gleichen. Also wenn du die anguckst, sehen die, glaube ich, fast identisch aus. Und optisch kannte ich die nämlich immer. Das sind auch keine Druckluftdinger. Also deswegen, die sahen auch so aus wie so normale Schreiber, die ich so kannte. Deswegen, ich war ein bisschen irritiert. Ne? Sind sie ja auch im Prinzip. Ich weiß gar nicht, wie die das machen. Nee, Powertank hört sich ja, ich weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall. Werden sich raus. Ich gucke gerade mal bei Mitsubishi. Uniball Air Trend, siehst du, das ist noch wieder was anderes scheinbar. Mhm. Also wie gesagt, da ist so richtig draus schlau geworden, was ich da suchen muss. Also nee, das sind tatsächlich noch andere, die sehe ich hier gerade, die sehen anders. Ich kann, werde ja mal, wenn wir uns sehen, wieder, dann zeige ich dir mal. Ich habe immer auch irgendeiner Tasche. Also. Obwohl, da steht auch Uniball. Heißt alles Uniball. Alles, ja, das ist deswegen. Das ist, und Uniball kennt man ja eigentlich. Ne? Wahrscheinlich werden das die gleichen sein. Ja, da müssen wir bei Gelegenheit mal. Sieht sehr ähnlich aus. Naja. Auf jeden Fall wisst ihr jetzt auch, was ihr für Schreiber kaufen musst. Also ist hier die Skywalkers haben schon was reingehauen. Wenn es nicht schreibt wie ein Lichtschwert, bin ich enttäuscht. So. Ja, auf die Idee hätte ich auch kommen können. Auf der Seite war ich ja gerade die ganze Zeit immer. Ne? Das Alter. Ja, das haben wir ja einen Chat. Genau. Apropos Chat. Genau. Nee, erst kommt nochmal hier Kritik in Kommentaren, ist erstmal völlig okay, das muss ich nochmal sagen, weil da immer viele schreiben, ich muss ja doch mal, nee, könnt ihr auch, finde ich doch völlig in Ordnung. Also, wäre das schlimm, wenn wir die Kritik nicht zu Herzen nehmen und gar nicht durchlesen oder so. Wir lachen darüber und ignorieren das, aber trotzdem finden wir das völlig in Ordnung, also kein Thema. Nee, also auf jeden Fall Kritik immer gerne. Ne? Also das ja, ist, absolut, kein Problem. Da kann man nur von lernen. Genau. Und große Umbrüche, wie mancher fürchtet, wird es bei uns eh nicht geben, als ich da den kleinen Artikel rausgeschrieben hatte, dass es Änderungen gibt. Nein, wir sind da eher wie Groundspeak. Bloß nichts anfassen. Wir wissen ja nicht, ob es danach noch läuft. Siehe Mumble. Da sind wir fast so ein bisschen wie OC sogar. Ne? Ja, ich habe auch gedacht, ich habe das kaputt gemacht. Nein, irgendwann habe ich es dann begriffen. Da war wieder ein Linux-Update und das Linux-Update startet am Ende den Apache und der Apache hat sozusagen unserem Web-Client den Port weggenommen. So, die ITler unter euch, wenn ihr jetzt verstanden haben, was ich sage, und die anderen werden denken, der ist nicht dicht, ist beides okay. Das stimmt wahrscheinlich auch beides. Ne? Ja, genau. Und das Letzte war noch, das kam nicht über einen Kommentar. Den Kommentar fand ich sehr gut, weil der kritisierte auch ein bisschen und das war aber auch in Ordnung, weil ich seine Sicht absolut verstehen kann. Leg doch mal eine Serie mit DSM 2,5 Schriftzug auf. Prima Giveaway. Habe ich schon mal überlegt, war mir zu teuer, gibt es nämlich locker zu machen beim Laser-Logo-Shop. Da kannst du dir tatsächlich genau diese Uniball-Schreiber mit deinem eigenen Schriftzug bedrucken lassen. Da setzen wir dann doch lieber auf die umweltfreundlichen Bleistifte. Ja, die finde ich, ja. Ich finde das immer noch. Die passen vor allen Dingen überall rein. Das ist ja das Geilste. Aber sogar da rein, wo eine kleine Kamera reinpasst. Ne? Ja, genau. Ich will gerade mal gucken, warte mal, Schreiber. Das fand ich, ich habe da schon mal kurz drüber nachgedacht, über die Schreiber. Ich habe die da auch gesehen, weil ich habe neulich wieder Bleistifte nachbestellt und zwar kurz nach dir, ja. Ja. Und da hatte ich dann auch nochmal über tatsächlich auch diese Kugelschreiber gesehen und habe gedacht, nee, das ist dann doch eine Nummer zu, also das tut dann nicht Not. Nee, also ist mir teuer wegzugehen. Also hier steht ja, ja. Uniball Power Tank, genau, das ist der, den er hat da. Der beliebteste Geocaching-Kugelschreiber ab 10 Stück kostet der 4,50. Ja. Was für 10 Stück für einen? Ja, ja, muss ja für einen sein. Und der ist ja dann bedruckt. Also könnt ihr euch angucken beim Laser Logo Shop. Da könnt ihr euch so einen Kugelschreiber bedrucken lassen. Genau. Für einen einzelnen, warum nicht? Genau, ihr könnt euch die gerne auch bestellen da und DSM raufdrucken lassen. Wir geben euch einfach auch den Text vor. Ne? Stimmt. Ne? Immer bestellen wir machen. Wir genehmigen das, ist eine gute Sache. Genau. Wir geben unser Copyright dafür her. Da kommt gerade die witzige Frage im Chat. Gefrierpunkt vor Bleischrift, schreibt Andy Handicap. Da vermute ich fast mal, dass es da einen gibt. Naja, irgendwann, sag mal, wird der ja wahrscheinlich dann brüchig werden, ne? Ja, genau, also das Graphit löst sich doch dann irgendwann nicht mehr, denke ich mal. Ja. Das wäre ja jetzt eine Frage an die ganzen Physiker in unserem... Ja, ich habe gerade mal schnell geguckt, aber so ganz schnell findet man da Google nichts, auf der Google-Maschine oder auf der Suchmaschine eurer Wahl findet man da nichts. Aber nee. Ich vermute mal, der wird relativ weit unten liegen. Wahrscheinlich schon in dem Bereich, wo dann auch der wo du schon tot bist. Wo der Bleistift auch zerbricht, weil er so hart gefroren ist. Ja, denke ich auch. So, ja, auf jeden Fall, der Kommentar zur Wahrheit dazu, dass für die Konservenhörer durchaus schwierig ist, weil sie den Chat nicht lesen können. So, und das ist halt unser Konzept. Und da werden wir auch nicht viel dran ändern. Und wir lesen ja auch dann teilweise im Chat dann auch mal vor, was von wem kommt, zu welchem Thema. Es ist ja nicht so, dass man eigentlich, wenn man zuhört, gar nicht weiß, worum es geht. Manchmal springen wir ein bisschen, ja. Aber ein bisschen ist gut. Aber ich glaube, die meisten mögen das auch so. Und wir mögen das auch, weil das Interaktion mit den Hörern ist immer schön. Und deswegen bleibt das auch dabei. Also ich kann das echt völlig verstehen. Weil das natürlich, was er auch schrieb, viel Unruhe reinbringt. Das sehe ich ganz genauso. Also das unterschreibe ich zu 100%. Und jetzt auch nicht falsch verstehen. Aber wenn du das nicht magst, dann bist du bei unserem Podcast tatsächlich falsch. Und das ist jetzt nicht böse gemeint nach dem Motto, ja, dann hau doch ab, sondern es ist wirklich so. Also das wird sich nicht ändern, weil... Das war ja quasi von Anfang an so. Ja, wenn ich was nicht mag, dann sind das diese lahmarschigen, sorry, Podcasts, aus meiner Sicht ist es halt so, wo das da so vorgelesen wird und sich sonst nichts tut. Das ist mir... Auch das hat seine Fans und ist auch völlig okay, aber das ist überhaupt nicht meins oder unser. Hier ist halt ein bisschen Action und ein bisschen Wirr. Deswegen wird es auch nie diese, wie heißen diese Punkte? Ach du, ja, ich weiß, was du meinst, ich komme nicht drauf. Kannst zum nächsten Themen dann vorspringen und sowas. Ja, genau, hier, Kapitelmarken. Ja, genau, Kapitelmarken, wird es hier auch nie geben, weil so viele Kapitelmarken kann gar nicht sitzen, dass das noch irgendwelche Arten. Kann man eigentlich Kapitelmarken setzen, die dann auch zurückspringen auf ein voriges Thema? Ja, genau, immer im Kreis, also eine Endlosschleife. Wir haben gar nicht geklatscht, Mensch. Oh ja, ist noch wach, das sieht man auch daran, dass seine Chats immer noch umrundet sind. Wir müssen mal einen Klatschbeauftragten arrangieren, stimmt, der also alle 20 Minuten einmal mal kurz einen Applaus einwirft. Ne? Ja, dann sind wir doch schon Boah, recht wahr. 35 Minuten, Kommentare sind durch. Passt genau, doch, ne? Events haben wir nichts. Kommt gerade auch im Chat. Ich kenne auch eigentlich fast nur mit Chat. Ja, ich glaube, da seit DSM 2,5 haben wir auch fast nur mit Chat gemacht, außer aber die vorher, zwei, drei Sonderpodcasts. Ne? Aber vorher auch, ne? Ja, in der wir haben DSM mal ganz paar Outdoor-Dinger gehabt. Die müssten, haben wir da auch schon mal einen vorgemacht, genau. Ja, ich sag mal, bei den Outdoor-Dingern, okay, diese das nenne ich mal Sonderfolgen. Aber die normalen Folgen, die waren doch eigentlich immer mit Chat. Immer mit Chat, ja. Ja, ne? Ja. Sogar selbst damals, als es mit Video gab, ne? Ja. Also wir sollten im Sommer nochmal wieder gucken, ob wir nicht mal wieder eine Outdoor-Folge machen. Da hätte ich auch mal wieder Lust zu. Ja, definitiv. Das macht eigentlich auch mal Spaß. Definitiv. Aber jetzt im Winter... Nee, das macht dann auch keinen Spaß. Dann hörst du teilweise, dass wir frieren oder so und das ist dann auch nicht so angenehm. Ne? Da sind wir ein bisschen zu viel Sissi. Ne? Was und rauscht auch denn? Zu Ach, Heike, du stehst gegeben. Was rauscht denn hier? Ah. So, dann sind wir so weit vorne. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Podcast. Ist ja eine gute Zeit, 20.36 Uhr. Das ist ja, genau, da kommen wir auch gleich zu Podcasts. Vorher noch mal eine Sache, fällt mir gerade ein. Einmal noch mal herzlichen Dank an alle, die uns auch mal mit Themen versorgen. Das waren nämlich diesmal echt viele. Wir hatten nämlich echt diesmal wenig eigentlich bis dato so. Stimmt, es kamen die Themen, die wir diesmal haben, kamen viele von außen rein. Ja, kamen sehr viel. Dazu auch nochmal, die Formulare sind genau dafür gedacht. Das funktioniert auch gut, das lassen wir auch genau so. Das geht ja besser als mit E-Mail. Da könnt ihr euch wahlweise selbst überlegen, ob ihr euren Namen reinschreiben wollt oder nicht. Wir gehen davon erstmal immer aus, dass das anonym ist, es sei denn, es steht explizit drin, dass wir es nennen können. Ja, und Kommentare ist Kommentare. Also Kommentare, so wie Schrotti, der hat das ja extra zugeschrieben, da hatte ich nicht das Gefühl, dass das jetzt anonym sein sollte. Das dann tatsächlich ruhig lieber über die Kommentarfunktion machen, damit auch andere das lesen können und auch damit diskutieren können. Und wenn es eben sowas sein soll, was eben ohne Namen läuft, dann über die Formulare. So ist das grob angedacht. Genau, das ist der beste Weg. Ihr könnt uns natürlich auch auf anderen Wegen kontaktieren grundsätzlich. Ja. Aber das ist schon ganz gut, wenn wir das über dieses Formular bekommen, dann haben wir auch teilweise keinen Namen dabei und so, dann können wir uns nicht verhaspeln. Ne? Und nicht, dass sich einer wundert, es ist einfach unfassbar scheiße. Achso, übrigens, die Formulare, da kann man jetzt auch eine Datei mit hochladen, also mal ein Bild oder sowas. Ne? Das geht also genau so. Was wollte ich jetzt noch sagen? Du wolltest eine Datei mit hochladen? Kann man auch, das wollte ich dazu sagen. Also jetzt kann man auch bei den Formularen eine Datei mit hochladen. Das geht einzeln, das habe ich mal dazu gebastelt, weil irgendwer schickt eine E-Mail, weil er sagt, Mensch, ich kann da gar nichts mit hochladen, stimmt. Also wer jetzt mal ein Bild oder irgendwas mit hochladen will, kann er tun. Das geht jetzt. Und irgendwas hatte ich noch, damit ihr euch nicht wundert. Und jetzt habe ich es vergessen. Und dann war es auch nicht so wichtig. Das kommt wieder, weil wir springen nachher einfach wieder zurück. Genau. Wie man uns so kennt, ne? Genau, dann habe ich wieder ein bisschen rumgesucht. Genau. Ja, Dickpick, genau. Achso, genau, wollte ich dazu sagen, warum wir das machen. Es kommt echt unfassbar viel Spam mittlerweile, sowohl über die E-Mail-Adresse, die ich ja laufend auch mal wechseln muss. Aber jetzt auch über die Formulare schon. Formular einzeln auch schon, hast du auch gekriegt. Ach ja, du kriegst ja, hier krieg auch, genau. Ja. Hast du ja gesehen, 2, 3 kamen auch da schon tatsächlich. Wobei das weniger ist, ne? Das kannst du ja automatisiert nicht machen. Und über die Kommentare ist ja unfassbar, was da an Spam-Kommentare kommt mittlerweile. Nutzen halt alle Wege, ne, um ihre... Ja, hauptsächlich aus China. Um ihre Sachen zu verkaufen, ne? Genau, also Formulare ist klar. Genau, dann kommen wir mal wieder zu Podcasts. Ja. Hast du da auch mal einen gehört, mal? Nee, ich hab nur mal kurz reingeguckt und habe gedacht, oh, das war, aber ging mal schnell, weil manche Podcasts sind schneller weg, als sie da sind. Ja, ne? Das stimmt. Die Welt des Geocaching, der Podcast. Da gab es 3 Episoden und die letzte war von vor 2 Monaten. Genau, er hat einen Trailer gemacht, der war dann 17 Sekunden lang. Genau. Dann gab es noch eine 9 Minuten Cash-Empfehlung und dann 11 Minuten Ausrüstung und dann... Ja, im Oktober 21 war die letzte Folge. Ist wahrscheinlich das Faxgerät zusammengebrochen, ne? Nee, also der war, glaube ich, noch jünger als die Kieler. Ah, okay. Ich habe da mal reingehört, das war nix. Also... Das war so langweilig, also es ist gleich böse gemeint, der war zu jung. Das wird noch nichts. Wer soll das hören? Also. Ja, okay, dann wird es auch ein bisschen schwierig. Ja. Aber vielleicht, ich meine, grundsätzlich finde ich das ja gut, dass die dann solche Hobbys finden und nicht irgendwas anderes machen. Ne? Und sich dann mal versuchen, wer weiß, vielleicht ist er ein paar Jahren mal, startet er richtig durch. Ne? Ja, wobei in dem Alter immer denke ich mal, wenn ich. Klar, ich finde den Geocache selber schön, aber mach doch mal irgendwas anderes. Ihr könnt doch nicht nur cachen in dem Alter. Da hätte ich, also Naja, im Moment kannst du ja auch nicht so viel machen. Kannst du ja nur noch, ja, weiß ich nicht. Obwohl, es ist schon kurios, das denke ich auch manchmal, dass dann in dem jungen, also ich hatte da noch ganz andere Ideen, als loszugehen und cashen. Ja. War. Ich muss noch mal dazu sagen, ihr braucht euch übrigens nicht stumm stellen, weil einige stellen sich schon wieder dauernd stumm hier. Und noch witziger finde ich, sich taub zu stellen. Maribi, wenn du uns nicht hören machst, ist auch nicht so schlimm. Hey, es gibt aber immer noch Hörer, die einfach nur den Chat lesen wollen. Das stimmt. Muss ja so sein. Wie so ein Video. Genau. Ja, nee, also der nur mal genannt, dass es also auch da wieder einen Podcast gab. Also mittlerweile ernsthaft kriegt man nicht mal mehr alle mit, muss ich sagen. Ich habe von dem, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gestoßen bin. Doch, ich habe, glaube ich, mal wieder, ja, ich habe mal wieder alles abonniert, was aktuell läuft, um immer wieder so ein Bild zu machen. Mhm. Und dabei bin ich auch auf den gestoßen. Aber das ist ja allgemein nicht viel, was aktuell läuft, ne? Aber da waren wir ja schon mal viel, viel vielfältiger, ne? Zahlreicher. Und das, was aktuell läuft, ist dann auch noch, das sind auch viele, da merkst du, so ein bisschen wie Walking Dead, da wird so langsam verstorben. Da werden die Abstände zwischen den Folgen schon immer größer. Ab und zu kommt dann nochmal so eine Zombie-Folge raus oder es wird plötzlich schon wieder versucht, was bis jetzt bei keinem funktioniert hat. Da wird dann aus dem Geocaching-Podcast plötzlich irgendwie ein anderer Podcast, um die Hörer nicht zu verlieren. Kann ich alles verstehen, aber funktioniert irgendwie nie. Was ich denke auch, wenn man sollte immer so weitermachen, wie man eigentlich die ganze Zeit gemacht hat. Wenn es da keinen Sinn macht, dann hört man einfach komplett auf. Ja, das ist dann, glaube ich, sinnvoller. Aber gut, das muss jeder verstehen. Ich will da auch, da will ich wirklich nicht klugscheißern. Das muss jeder verstehen. Ja, nein, genau, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Das ist so. Ne? Aber man muss sich halt nicht wundern, wenn dann die Leute sagen, aber deswegen habe ich euch nicht gehört. Also, ja. Das ist dann halt. Aber so, im Moment ist dünn geworden. Das sehe ich auch so. Also da ist nicht viel unterwegs, muss ich sagen. Aber wer natürlich nie aufgibt und immer wieder kommt, ist ein Finne, ne? Ja, also ich musste erst mal. Der nämlich mal wieder GIF gewonnen hat. Und ja, zum wievielten Male eigentlich? Fand ich, die weiß ich gar nicht, aber ich glaube, das ist, weil Groundspeak kennt den und weiß die Adresse schon und dann nehmen sie den wieder oder so. Nee, ich glaube, die Review entscheiden das, ne? Oder wer, ich weiß gar nicht, wer das. Nee, ich glaube sowohl als auch, ne? Die Reviewer und dann gibt es ja doch den. Nee, stimmt, das machen die Reviewer, ne? Genau. Und der Publikumspreis ist ja den Fröschen zugekommen. Ja, genau, ich weiß nicht, ich meine, die Reviewer würden das, aber ich bin da auch nicht ganz sicher, also wer immer das entscheidet. Nee, die Filme waren insgesamt so schlecht, dass nur er übrig. Nee, da waren noch 2, 3 gute zwischen. Ich wollte sagen, also hatten wir letztes Mal ja schon so 2, 3 waren doch ganz okay. Ja, also nicht viele, das würde ich sofort unterschreiben, aber ja. Er hatte das Glück, dass er, ich sag mal, der Einzige war, der eine fast komplett andere Idee hatte. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, so das Gewinn, der stach ein bisschen hervor. Ich lese gerade, gibt es hier eigentlich keine Smileys? Ey, wir sind bei Mumble, Open Source. Da musst du alles auf der Command Line noch machen, wie früher mit ASCII. Ja, also ich fand den Finn nicht am besten, absolut nicht. Dafür war er mir viel zu langatmig diesmal. Aber er hat es gewonnen. Und die Frösche, den Publikum, das fand ich ganz okay. Ich finde die Frösche zwar im Prinzip scheiße, aber den Film fand ich doch erstaunlich gut gemacht. Da hat einer viel Liebe reingesteckt. Ja, der wirkte sogar relativ professionell, obwohl ich glaube, dass die gar nicht so professionelles Equipment hatten. Ne? Oh, das weiß ich gerade. Aber er wirkte, das fand ich auch. Wenn du dagegen zum Beispiel den Amerikaner mit seinem Mountainbike da gesehen hast, der wirkte ja schon so professionell gemacht wie so ein Werbefilm. Ne? Ja. So, und da fand ich diesen Fröschefilm fand ich auch wirklich gut umgesetzt. Ne? Ja, also das war für mich, es ist für mich der verdientere Gewinner. Also, weil die haben sich mal was ganz anderes einfallen lassen. Die haben da, ich möchte nicht wissen, wie lange sie da dran gesessen haben. Netter Humor auch drin und so. Also, warum hat eigentlich 7MED2 jetzt hier einen Smiley hingekriegt? Ja, wusste ich. Das eine muss es wieder beweisen, dass es doch geht. Das ist so, die Leute, ist ja wie die Pest. Die ITler wieder. Nein, ja, Gott. Das ist immer das Gleiche. Aber ich zeige dir mal Tila, glaube ich, wie er rauskickt. Ja, Kleider, das ist die FTF-Klammer. Hast du ja irgendwas gegen dich? Ja, da gibt alles. Jetzt versuchen sie alles mal hier hinzuklammern. Jetzt geht's ab hier. Ja, genau. Nur Copy und Paste. Guck mal hier, das heißt Lianoptis, die weiß, wie es geht hier. Der hat da gerade hingekackt. Ja, genau. Genau, dann die Lab-App. The Lab-App. Das ist mir nicht mal aufgefallen. Was ist denn daran verbessert? Ich mache sie mal eben auf. Also, verbessert ist zum Beispiel, dass du jetzt siehst, ob du in Reihenfolge ablaufen musst oder ob du individuell ablaufen kannst. Wann siehst du das? Daran, wenn du ich mache auch mal gerade auf, wenn du ein Lab aufmachst und gehst auf, warte mal hier, ich muss mal hier so auf Start, dann zeigt er dir entweder Nummern an, 1, 2, 3, 4, 5. Oder du hast nur rote Kreise. Rote Kreise heißt, ohne Nummer drin, du kannst überall hin. Und wenn du eine Nummer drin hast, musst du halt in Reihenfolge ablaufen. Da zeigt er mir Burgen in Hamburg, eine Spurensuche. Die habe ich doch schon gemacht. Wieso zeigt er mir das noch an? Hast du wahrscheinlich eingestellt, dass die alten... Doch. Und alle alten sind nicht da. Außerdem, der ist noch zu sehen. Das verstehe ich. Vielleicht ist noch aktiv im Speicher oder so. Ne? Ja, aber wie aktualisiere ich das denn? In dieser Gegensuche, so, jetzt drücke ich mal auf aktualisieren. Das ist ja klasse, die App. Die ist ja richtig klasse geworden. Ja. Nee, er zeigt mir wirklich alle an, die ich gefunden habe, zeigt er mir nicht an, außer dieses Hamburg-Ding, obwohl ich 11 von 11 gefunden habe. Ja, komisch, ne? Ja, also das finde ich jetzt schon wieder, wieso überhaupt 11 von 11? Der hat doch nur 10, oder nicht? Warte mal, Burgen in Hamburg. Da hast du den Bonus mit... 10 Standorte ohne Reihenfolge. Zeige 10 Tagebucheinträge. 10 von 10 fertiggestellt. Ist auch ein Haken sogar dran. Abgeschlossen, ja. Und wieso zeigst du mir den dann an? Weil ich zum Beispiel habe ja gestern auch einen abgeschlossen. Also die App ist ja richtig großartig. Nee, der ist weg. Also bei mir sind die weg. Ja, bis auf den einen. Der ist bei mir nicht weg. Nö, der taucht auch immer wieder auf. Das ist ja wieder geil. Was für ein Schrott. Ja, also auf jeden Fall. Das ist da halt dran zu erkennen. Ne? Du hast entweder Kreise oder halt Zahlen drin. Okay, das ist auch schon mal gut. Und dann steht oben drüber zum Beispiel, wie lange er ungefähr dauert. Steht hier zum Beispiel dann 46 bis 60 Minuten im Schnitt. Da bin ich mal gespannt, wie das... Ja, da weiß ich auch gar nicht, wie das irgendwie ermittelt wird, ob das jetzt so die durchschnittliche Zeit ist, die Leute unterwegs sind mit der aktiven App, weil dann, wenn du zwischendurch noch Beifang mitnimmst, das ist ja natürlich nicht so aussagekräftig, ne? Stimmt. Ne? Aber das ist grundsätzlich so zum erkennen, sag ich mal, bist du halt wirklich viel unterwegs oder... Ne? Ja, aber ich sehe doch noch gar nicht auf den Schlag... Moment, wo steht das genau, wenn du jetzt also... Mit Reihenfolge. Wenn du jetzt hier den anklickst auf der Karte und dann hast du ja unten diesen Querbalken von dem Lab und dann drückst du drauf. So. Und dann siehst du auf der Startseite quasi dann gleich, wo du sagen kannst, starten oder fortsetzen. Wenn du den angefangen hast. Dann habe ich leider richtig begriffen. Das ist doch scheiße. Eben war der weg, jetzt ist dieser Kack in Hamburg schon wieder da. Das ist bestimmt, weil das vom Geogeheimnisträger ist. Geht ja nicht weg. Das kann sein. Der ist nur bei D-Buddy, es geht ja nie weg. Rotz-Scheiß-Ding. Ich hätte das erwartet, dass du das, wenn du das die Karte aufmachst, siehst. Nee, daran siehst du es nicht. Nee. Ja, das ist doch nur blöd. Warum haben sie es denn da nicht reingepackt, Mensch? Ich will doch vorher wissen, ob da Reihenfolge ist oder nicht und nicht jedes Mal draufklicken. Ja, das könnte man natürlich auch noch machen, ne? Dass man verschiedene Symbole macht. Ne? Für einen quasi für ein Multi oder für einen quasi eine Tratti-Runde. Ne? Ja, auch noch eine Idee, ne? Verschiedene Farben oder so. Ne? Ja, das meine ich, genau. Damit du vorher weißt, okay, da muss ich in Reihenfolge, habe ich keinen Bock drauf. Guck mal, Gleiter schreibt gerade, wo kann man das eigentlich pflegen? Als Owner finde ich keine Zeitdauer zum Eintragen. Das ist ja witzig. Nee, ich glaube, das wird ermittelt irgendwie, ne? Oh Gott. Weil diese Zeiten immer so 46 bis 60 oder 61 bis 90 immer so sehr unterschiedlich sind. Weiß gar nicht, wie bei dem die Tage angefangen habe oder was heißt fast zu Ende habe. Ja, hier guck mal bei 7MWD2, der steht 120 Minuten plus. Obwohl ich das auch in Frage stelle, weil ich glaube, na gut, den macht manch einer vielleicht dann mit dem Fahrrad, ne? Und nicht mit dem Auto. Ja, ja. Da wollte ich gerade sagen, bestimmt, ja. Also das ist so, das haben sie halt geändert. Ich finde das jetzt auch nicht aussagekräftig, weil ich nicht richtig weiß, wie das ermittelt wird da. Ja. Aber das mit der Karte, wo man schon mal grundsätzlich erkennen kann, muss ich in Reihenfolge laufen oder nicht, das finde ich schon mal gar nicht so verkehrt. Ich vermute, die Hirnis gucken tatsächlich auf die Zeiten, die einzelnen Leute gebraucht haben. Aber vermutlich. Und vergessen dabei, dass ab und zu einer vielleicht mal zwischendurch ein Eis essen war. Hm. Ja, und ich, also bei mir zum Beispiel, ich mache einige Labs dann durchaus auch mal auf dem Weg zur Arbeit in 3, 4, 5 Anläufen auch oder ja, so. Also eben. Die können ja die reine Zeit, die du dich auf diesem Ding eingeloggt hast. Ja, aber wenn ich zum Beispiel in einem Bereich bin, wo ich drei Labs gleichzeitig mache, weil die alle irgendwie so. Ja, ne, ja, ja eben. Deswegen die Werte da, also wenn das da eben über die App-Nutzung erfolgt, dann kannst du die eh vergessen. Ja, das ist ziemlich works. Was halt schade ist, dass es keine Ignore-Funktion gibt, ne? Das fehlt halt irgendwie immer noch. Man auch mal ein Lab von irgendwelchen Ownern ignorieren kann, ne? Ach so, nee, stimmt, kannst du nicht. Nee, das mache ich alles über GSAK, ja, da kann man das. Und ein NA kann man auch nicht locken, ne? Ja, das stimmt. Das finde ich auch so schlimm. Dass du, wenn du denn eine kriegst, nicht beantwortest, hast du keine Chance, irgendwo mal Bescheid zu geben, dass das nicht geht. Ich hab ein Lab gehabt, da war ich viermal, da habe ich jemanden angeschrieben und gefragt, wo finde ich denn diese blöde Zahl? Ja. Und da stand dann halt, also ich habe es dann nachher gefunden und es war auch eigentlich klar, wo man suchen muss dann, weil es stand ja auch drin, guck bitte da an dem Sockel und da steht eine Ziffer. Ja, aber der Sockel von dem, ein Sockel von einem Denkmal ist für mich ganz unten. Nein, ja. Du musstest da seitlich gegen eine Treppe hoch und wenn du so auf halber Höhe der Treppe warst, dann war da quasi so eine Art Sockel nochmal in, also eine Kante oberhalb nochmal, so in 2 Meter Höhe. Ja. Das ist doch kein Sockel. Ich habe den ganzen Sockel da unten abgesucht. Die haben auch schon gedacht, der Typ ist nicht ganz dicht, der da mal rumhockt. Ne? Ja, so, das ist halt immer ein bisschen blöd. Du hast keine Kontaktmöglichkeit oder so. Und wie gesagt, man kann auch nicht einfach sagen, komm, ich schmeiß den auf Ignore. Ich will das Ding nicht mehr angehen. Ne? Du musst einfach ein bisschen sabbern, dann geht er. Ja, das kann nicht sein. Obwohl hier steht, in der Bautechnik das unterste Segment einer Säule. In der Kunst das Podest, auf dem eine Statue steht. In der Architektur das unterste Geschoss. In der Geologie der Festlandsockel. Ja, super. Ja, also. Also schwierig, also, ja. Ich hätte auch. Also bei manchen denke ich immer, die schreiben auch ein bisschen sehr kompliziert da rein. Ne? Die denken halt, gut, wenn du das selbst schreibst, denkst du immer, das ist einleuchtend so. Wenn die sich Mühe geben, manchmal denke ich immer, jetzt hast du viermal das Falsche eingegeben, weil es eigentlich einleuchtend ist. Es hatte die Tage jemand geschrieben, die Antwort bitte als Zahl schreiben. Was machst du dann? Dann würde ich sie ausschreiben. Genau. Er meinte aber als Ziffer eingeben. Super, dann soll er Ziffer schreiben. Ich habe da 5 mit Ü, mit UE, groß, klein, weißt du? Und dann immer ich kenne das. Das ist nicht Zahlschreiben, das ist eine Ziffer. Ne? So, ja. Und so ist es halt ganz oft so. Bei manchen, wo ich mir denke, ich habe keinen Bock mehr, ich möchte ihn von der Karte runter haben. Ich möchte mittlerweile mich auch Labs mal von der Karte haben. Ja. Deswegen wäre Ignore schon, also Ignore cool und vielleicht mal ein anderes Symbol für. Für die Reihenfolge. Genau. Und vor allen Dingen, Herr Michel schreibt, gut, ich mache das über GSAK und baue sie mir da zusammen, deswegen habe ich sie gemeinsam auf der Karte. Aber genau, was er schreibt, finde ich auch, ich finde es blöd, dass sie auf der Map nicht drauf sind, wo du die Caches angucken kannst, wo welche liegen. Das finde ich immer noch blöd. Aber ich hoffe ja mal, dass sie da irgendwann hinkommen, weil das muss ja eigentlich auch in deren Sinne sein, dass sie ihr Spiel auf einer Plattform, also auch auf einer App anbieten. Ja, aber dafür sind sie, glaube ich, zu blöd einfach. Ich glaube, die wollen das und ich glaube, die arbeiten da zusammen mit der OC bei der Modernisierung der Oberfläche. Ja, oder vielleicht ist es einfach gewollt, dass sie 2 verschiedene Spiele anbieten, weil es vielleicht Leute gibt, die nicht cachen gehen, aber die Labs machen wollen. Ach, obwohl, guck mal, Michael schreibt gerade, auf der GC-App sind sie schon auf der Karte. Ja, auf der GC-App. Das ist dann ja auch ein Witz. Aber auch nur das Icon, wo das Icon auf der Karte gesetzt ist in der App. Das heißt dann noch lange nicht, gerade bei Labs, die eine große Runde machen, dass du da auch anfängst. Und dann klickst du rauf und stellst fest, ach, der Start ist aber, oder der erste Lab ist aber irgendwie 500 Meter weg. Ja, ist ja auch irgendwie, also der Startpunkt wäre eigentlich ganz cool. Ne? Ja, das Problem habe ich genau nicht. Ich benutze GSAK. Da hole ich mir die von diesem Lab2GPX, lese das da ein und da gebe ich meistens sind es ja 5, mal alle 5 Punkte aus und dann sehe ich das. Und zwar mit auf der Karte, wo ich auch die Caches habe. Das heißt, ich mache genau das, was die gerade da im Chat alle wollen, nämlich die Webseite im Browser. Das heißt, bei mir öffnet sich dann Google Maps und da sind dann alle Caches und alle Lab-Caches drauf. Funktioniert echt top. Also da ist GSAK wieder weit vorne. Ja, weil Dr. Regin schreibt ja auch gerade, bei CGO sind sie dann auch, ja, aber das hat mich da tierisch genervt. Ich weiß gar nicht, die muss das ja immer irgendwie einzeln löschen. Und jedes Mal, wenn du sie neu gezogen hast, eine Datenbank, dann waren sie da teilweise wieder mit drauf und so. Ich habe es nachher runtergeworfen. Also da war es mir dann irgendwie schon zu viel. Aber grundsätzlich, ja, alles auf einer Plattform wäre schon ganz gut, aber das ist vielleicht wollen die es tatsächlich nicht. Ja, leider. Vielleicht kommt es noch. Dafür haben sie ja Zahlen veröffentlicht heute noch. Ja. Oder gestern, ne? Gestern war das, glaube ich, ne? Genau. Ja, ganz frisch. Haben bestimmt schon alle Podcasts wieder berichtet, außer uns. Ja, ja. 2021, genau. Rückblick. War da überhaupt irgendwas Interessantes bei? Ich habe das mal so überflogen. Also im Durchschnitt, das finde ich immer wieder interessant, fanden die Geocacher 43 Caches im Jahr. Ja. 42. Jetzt leider wie immer, also aktive Geocacher oder haben Sie einfach die Fundzahl durch die Geocacher geteilt? Oder? Nee, ich glaube, also bei die Frage ist immer, wann sind die dann deaktiv bei denen? Ja, wenn sie mindestens einen gemacht haben, glaube ich. Ja, wahrscheinlich, ne? Also ich vermute mal, das ist so ein Schnitt über alle Aktiven, die sie da so haben. Und wenn natürlich jemanden hast, dann kommt mir das wenig vor. Ja, dann hast du jemanden, der nur einmal im Jahr in Tansania einen findet oder so, dann ist er natürlich auch aktiv, ne? Das, aber trotzdem, wie gesagt, das kommt mir trotzdem wenig vor, weil da sind so viele Fieldcacher, kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen. Dr. Ringling schreibt auch gerade, die Antwort lautet doch 42. Nein, waren 43. Du siehst, Geocaching ist wieder einen voraus. Die sind immer einmal besser. Ne? Dann wurden 86 Millionen Funde gelockt. Und 2 Millionen Geocacher haben mindestens einen Geocache gefunden. Aber wenn du 86, naja, gut, das sind die 43. Ja, die haben tatsächlich das einfach durcheinander geteilt. Ja. Also in die aktive Cacher, die mindestens einen Cache gefunden haben. Ja, dem passt das ja auch. Ja, ja. Was ich aber interessant fand, war, das kam ja weiter unten, dieses Jahr haben wir 5 Millionen neue Geocacher in der Community begrüßt. Es wurden aber nur 2 Millionen Caches gelockt. Oder 2 Millionen Geocacher haben einen Cache gefunden. Ja. Aber 5 Millionen neue, was haben die 3 Millionen denn gemacht? Ja, das war mir auch nicht so ganz klar. Haben die sich angemeldet und gesehen, hier wird doch nicht geparshippt und haben sich wieder direkt abgemeldet? Oder? Ja, das sind die 2 Millionen plus Sockenpuppe. Und hier genau, 7MDI schreibt gerade, die 3 Millionen irren noch im Wald umher. Die sind noch nicht zum Lock gekommen. Aber ich finde halt 5 Millionen neue Geocacher. Das schreibt da im Bild sind andere Zahlen als unten im Text bei den Zahlen zu den Labs. So weit war ich noch gar nicht. Jetzt bringt mich hier nicht ganz durcheinander. Ich fand schon überraschend, ehrlich gesagt, am 25. April gab es insgesamt 694.000 Funde, die meisten des Jahres. Was gab es da für ein Souvenir? Ich weiß gar nicht, aber 25. April? Das ist doch noch Scheißwetter gewesen. Ich muss mal gucken, gab es da ein Souvenir? Ich guck mal eben, wann habe ich denn letztes Jahr ein Souvenir? Habe ich da vielleicht einen Cash gelockt? Ja, 386.000 neue Caches wurden ausgelegt. Ich habe am 25.04. das Geology acquired. Das ist the Science of Discovery Geology. Also irgendwas gab es da vielleicht. Keine Ahnung. Ach guck mal, 5, wir haben, das ist doch Quatsch, ich kann das echt nicht glauben, was hier. Also erstmal kommen die 5 Länder mit den meisten Funden. Deutschland, ich auch USA, Niederlande, Tschechien, Frankreich. Das wäre, glaube ich, immer so, ne? Ja, aber ich finde halt auch immer, dass wir Deutschen immer vor den Amis sind, das kann ich mir nicht richtig vorstellen. Doch, weil hier so viele Bekloppte sind. Ich finde aber Frankreich erstaunlich, weil Frankreich eigentlich... Da ist nicht viel los, ne? Und Holland? Ich meine, Holland ist ja auch nicht so groß, dass die dann trotzdem die meisten Funde auf Platz 3 haben. Ja, da fahren aber viele Deutsche auch rüber und machen ein paar Caches und so, das kann ich mir schon vorstellen. Ja, und für die aus NRW ist das, glaube ich, auch so mal so ein Wochenendtrip an die See. Die fahren nicht an die Ostsee, sondern eher nach Holland rüber, ne? Genau. Und wie gesagt, Frankreich erstaunt mich ein bisschen, weil da gar nicht so viel los ist. Aber was mich dann irritiert ist, da oben hieß es ja noch irgendwie 2 Millionen Cacher haben mindestens einen Cache gefunden. Und wie viel? 5 Millionen neue Cacher? Das glaube ich schon gar nicht. Aber was dann kommt ist, und Moment, 26.000 Cacher haben ihren ersten Cache versteckt. Das erstaunt mich, wenn das wirklich 5 Millionen neue waren, dass davon nur 26.000 neuen Cash versteckt haben, das kann ich nicht glauben. Insgesamt vergebene Favoritenpunkte 4 Millionen, ja, mach alles sein. Gesamtsumme der Souvenirs, oh Gott, 7,5 Millionen, nicht, also egal. Und dann kommt dann nochmal, dieses Jahr haben wir 5 Millionen Geocacher. Ist das zweimal? Nee, das hatte ich vorhin schon. Achso, war mir runtergefallen, genau. Aber dann, na gut, das meistgelikte Instagram-Foto, bla, ja. Facebook-Post interessiert auch nicht. TikTok, oh mein Gott, ey, Blogbeitrag, wie interessiert's? Wo hatte ich das andere denn noch? Da 2,6 Millionen Adventures abgeschlossen. Ach so, Moment. 26.009. Ach, dann habe ich das. Nee, ich hab was verwechselt. 26.049 Cacher haben ihren ersten Cache versteckt. Ich hatte erst gelesen, die haben ihren ersten Cache gefunden. Und dann habe ich gedacht, 5 Millionen neue und 26.000 haben wir ihren ersten. Nee, okay, alles klar. Aber 5 Millionen, das ist auch. Also, da müssen Sie jeden, der sich einmal kurz die App gezogen hat aus dem App Store oder so, müssen Sie mit drauf haben. Ja. Sonst kann das gar nicht angehen. Also das passt hinten und vorne nicht. Was ich witzig finde, ist gerade Marebi, die Frage würde mich auch interessieren. Und wie viele von diesen 26.000 Caches sind schon wieder im Archiv? Ja. Würde mich auch. Ich schätze mal 24.879. Zahl der Adventures? Was sind das? Sind das die Geotours oder was meinen die mit Adventures? Nee, die Labs. Das geht ja hier nur ach so, um Labs. Ja, man, ja, Labs, klar. 2,7 Millionen Adventures abgeschlossen. Das ist echt eine Menge. Ach so, vielleicht sind von diesen 5 Millionen auch tatsächlich 2,5 Millionen zu den Adventures gelaufen. Das könnte natürlich sein. Ja, 10.600 neue Adventures. Das ist eine ganze Menge. Leider schreibt gerade, den 25. April feiert man in vielen Ländern als Weltpinguintag. Ja, dann deswegen geht man an Cachen. Ja, mit zusammengebundenen Füßen. Ne? Ja, da hätte man drauf kommen können. Ja. Ach so, also, da kommt nochmal. Ach, das hatte ich jetzt gesagt. Ich dachte eben, das wäre das Gleiche, aber ist es gar nicht. Da unten kommt nochmal 33.500 aktive Abenteuer, 10.108 neue Abenteuer. Da oben steht 10.641 neue wurden erstellt, unten steht 10.108 neue wurden geschaffen. Vielleicht sollten Sie nochmal drüber nachdenken, dass es schön wäre, wenn die Zahlen sich wenigstens ähneln würden. Bei denen der Buchhalter sein, der auch den Steuerbericht am Jahresende abgibt ans Finanzamt. Ne? Ja, also so ein bisschen Zahlen drehen. Ne? Das passt ja nicht mal zusammen. Genau, die abgeschlossenen auch. Unten sind es 100.000 weniger. Ja, also Groundspeak, tut mir leid, aber wie soll man euch denn für ernst nehmen, wenn ihr nicht mal schafft, also wirklich so eine Handvoll Zahlen rauszuhauen? Aber das ist ja oftmals so bei den Blogbeiträgen von denen, dass du da ganz oft immer denkst, ey, also wenn du dann nach 14 Tagen guckst, dann sind die Berichte oftmals oder die ganzen Artikel immer wieder ein bisschen überarbeitet, ne? Ja. Liest da vorher keiner quer oder so? Das haben wir schon ganz oft gehabt. Weiß es auch nicht. Sorglos schreibt auch gerade, das ist nur bei den Lab-Zahlen. Ja, aber das ist ja auch schon schlimm genug, ehrlich gesagt, finde ich. Reicht ja trotzdem. Ne? Ich weiß auch nicht. Genau, die Frage ist, wie werden die Labs gezählt? Ja, so grob über den Daumen und dann wird vermutlich das Ergebnis gefaxt. Nee, aber ich denke mal, da steht ja ganz klar abgeschlossene Labs. Das ja, heißt, also ich gehe auch davon aus, dass sie da schon Labs mit meinen und nicht jede einzelne Station. Das kann ich mir nicht vorstellen. Oder jetzt muss ich überlegen, ein Adventure, also ein Lab besteht ja aus 5 Labs, oder? Nee, das sind zwar 5 Punkte, aber es ist ein Adventure. Also abgeschlossen heißt bei den Labs alle 5 gefunden, okay. Da gehe ich von aus, würde ich sagen, ja. Sonst macht das echt keinen Sinn. Ich hab's nicht geschafft, ich wollte eigentlich noch mal gucken, wie in 2020 die Zahlen so waren, weil letztes Jahr hatten wir auch den Jahresrückblick von denen. Irgendwer schrieb im Chat aber schon, dass es da wohl sehr ähnlich war. Ach, da oben ist er, ja. Irgendwer schrieb im Chat. 2020. Genau, hier, die Zahlen sind nicht groß verändert gegenüber den letzten Jahren, da auf 2020, genau. Kann ich mal vergleichen hier nebeneinander. Da waren es auch 5 Millionen neue. Ja, das soll ich noch glauben, oder was? Und das passt doch nicht. Die Länder sind genau dieselben, ne? Ja, es ist... Da war aber da waren es 38 Caches pro Jahr, die gefunden wurden. Immer eine halbe Million weniger Souvenirs, naja, Mensch. Ja, also okay, gut, ein bisschen sehr ähnlich. Ja gut, vielleicht waren die Würfel wieder dieselben. Ne? Ja, es ist... Das kann aber passieren. Wir haben es mal durchgesprochen. Macht sich jeder so sein eigenes Bild. Genau. Wo wir gerade bei Zahlen sind, ne? Ja, das kam vom, ich glaube, vom Louis Cypher, ne? Ja, genau. Von dem kam das. Der sagte, vielleicht mal die Idee, ja, das ist sogar eine Top-Idee. Wenn man Runden legt, was ja nun einige, leider sehr viele hier auch bei uns im Umkreis schon wieder, es ist auch gerade wieder so eine Runde nach der anderen kommt da hoch. Wenn ihr den Cachern wirklich einen Gefallen tun wollt, dann nummeriert die doch mit der Nummer vorne, liebe Owner. Klingt komisch, ist es aber nicht, weil auf dem Handy ist das schon manchmal doof, weil die natürlich irgendwie den Namen zusammenkürzen müssen, wenn er zu lange wird. Und bei Garmin ist das noch viel schlimmer. Und deswegen, schön ist es, wenn ihr eure Nummer, eure Runden irgendwie 01 bla bla bla nennt und nicht bla bla bla 01, weil dann wird hinten die 01 weggekürzt. Und gerade auch auf Garmin-Gerät heißen die dann alle bla bla bla. Ja, und leider ist das Blablabla ja oftmals auch schon 35 Zeilen lang. Genau. So lang wie der Listing-Text zum Titel das zulässt. Ja. Was auch mal nervig ist. Also, aber das war ja auch schon mal früher das Thema. Aber das haben anscheinend viele noch nicht kapiert. Macht vorne einfach die Kürze, ja. Genau. Ja, zum einen das, weil den Titel an sich, gerade bei einer Runde, da ist der Titel eh fast egal. Ob das Ding nur heißt, der schöne Runde um den Königssee, das interessiert einen keinen. Ne? Ja. Das kann man einmal im Listing schreiben von der Nummer und dann das einmal durchkopieren und macht dann einfach ein Kürzel draus, 01 RKS, Runde Königssee, ja, oder so. Und vorne die Nummer hin, das hilft echt jedem Cacher weiter. Und der Witz ist, schrieb Micha dann nochmal, er holt sich den PQ, lädt das auf sein Garmin und verändert jetzt die Namen so, packt sich selber die Ziffern nach vorne, das kann man ja alles machen. Und wenn er dann die nächste PQ die aufspielt, dann liest Garmin die ein und dann heißen die wieder wie vorher. Er fragt, ob das ein Bug ist oder nicht. Ich hoffe, der Gründel hört uns mal. Der kennt sich ja nun bei Garmin richtig gut aus. Ja. Ich glaube nicht, dass das ein Bug ist. Ich befürchte, das ist ein Feature. Und zwar bei GSAK sagt er, kann das. Stimmt, GSAK kann das, aber da muss ich auch anhaken, dass ich das zusammenführe. Wenn ich das nicht tue, dann überklatscht er das auch, weil er natürlich davon ausgeht, die PQ ist neuer als das, was ich in der Datenbank habe, also aktualisiere ich das, was ich in der Datenbank habe. Das heißt, ich gehe davon aus, dass Garmin das genauso macht. Das Garmin-Gerät guckt, sagt, oh, die PQ ist neuer als das, was ich hier auf dem Gerät habe, also nehme ich das aus der PQ. Ja, genau. Das machen ja leider viele intelligente Programme so, in allen Bereichen, auch auf der Arbeit. Ne? Ja. Wenn du da Daten neu rüberziehst, dann setzen die auch immer das Neueste drüber. Genau. Ohne zu fragen. Ja. Also wenn da einer eine Lösung für hat, auch für das eigentliche kleine Garmin-Problem, das heißt, dass die PQ, die wieder überschreibt, gerne in die Kommentare, freut sich auch der Louis Seifer. Also fand ich auch mal spannend. Aber das stimmt. Also das Problem habe ich auch lange nicht ernannt, weil auf dem Handy habe ich das nicht ganz so schlimm. Aber es ist wirklich nervig, wenn Runden ewig lang heißen und dann die Zahl hinten haben. Das ist doof. Also, aber es ist tatsächlich ein Problem eher auch von früher. Also früher auf dem Garmin habe ich mich auch tierisch oft darüber aufgerichtet. Ja. Es ist wirklich weniger geworden. Aber ich finde es auch allgemein auf dem Handy, auch selbst auf CGO, ist es einfach angenehmer, wenn man dann sich eine Runde zusammengestellt hat, da, die man ablaufen will, hat dann einfach die Reihenfolge. Ja. Also absolut, würde ich auch sofort unterschreiben. Es müsste sogar eine Vorgabe sein bei Runden, dass die Reviewer sagen, ich kann das noch nicht freischalten, die Nummer steht hinten. Ne? Ja. Und dann bitte auch nicht die Nummer ausschreiben in 6, sondern wirklich als Ziffer. Ne? Nicht, dass dann nachher irgendwie kommst du bei 34, dann reicht es auch nicht mehr. Dann siehst du nur noch 4 und ne? Punkt. Ja, also Kopf einschalten ist immer klug, kann man sagen. Genau. Und jetzt kann man nämlich auch sowieso allgemein zu Kopf einschalten. Ja, beim nächsten, ne, wobei mir nicht ganz klar ist, was, da muss was geändert worden sein, würde ich fast vermuten. Ne, weil wir reden jetzt von dem Cache GC8MGK6. GC8MGK6. Viele Wege führen nach Hause. Ne? Wie heißt der genau? Genau, viele Wege führen nach Hause. Ein D4,5 T5, also etwas anspruchsvoller wohl. Das ist ein Klettercache, man sollte entsprechende Ausrüstung besitzen und einen sicheren Umgang mit Bärchen, keine Dose, bla bla bla. Also Klettercache. Und dann kamen die ersten zwei, haben den mal eben kurz gemacht am 22.05., also FTF. Und mit dem wahnsinnig langen Text, gemeinsam mit bla bla und bla bla bla, konnte ich meinen ersten Team-FDF erleben. Vielen Dank, das hat sehr viel Spaß gemacht. Die ersten drei haben alle so 200 bis 1800 Funde, also nicht ganz so viele. Genau. Und dann kamen die nächsten, die, glaube ich, das nicht so ganz glauben wollten. Ach, die waren auch am 22. Ach, die waren alle am 22. Die waren alle am 22.05. Da war richtig was los. Ja, also die ersten drei müssen aber wohl blitzartig fertig gewesen sein, weil der nächste Trupp, der dann kam, hat die nicht mehr gesehen. Und da alle zum FTF gerannt sind, können die ersten also nicht so lange da gewesen sein. Und dann, ich will es nicht alles vorlesen, aber wie formulieren wir das mal? Es wird bezweifelt, dass die Ersten das wirklich gemacht haben, den FDF. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo im Baum. Ne? Ja, sehr, sehr ausführlich beschrieben. Denn das zweite Team schrieb selber, sie sind schon sehr lange am Klettercachen. Also das ist wohl ihr Klettern ist wohl mehr ihr Hobby als das Cachen. Und die haben so 3,5 Stunden gebraucht. Also fragen Sie sich schon, wie das erste Team das derart schnell schaffen konnte. Ach, und wieder sitze ich da und denke, ich weiß es natürlich nicht, ich war nicht dabei, aber ja, ich kann mir gut vorstellen, was Sie meinen. Ach, FDFs Quell wahrer Freude. Ich frage mich immer, ob die dann schon, also ob die so eine Logbücher dann kaufen und von vornherein einfach in die WhatsApp-Gruppe fragen, wer soll diesmal oben stehen. Ne? Ja, ich habe auch das Gefühl, dass das irgendwie genau in der Art abläuft. Kann man damit Geld verdienen? Ist das eigentlich, also lohnt sich das? Oder? Vermutlich kannst du das verkaufen. Weißt du, bei Cachern kriegst du alles verkauft, was Punkte gibt. Stimmt, da müsste man bei eBay mal gucken, ob da irgendwie schon FTF angeboten wird. Ne? FTF beim 4,5-5er. Ne? Ja. Auch nicht so selten. Ne? Ja, man weiß es nicht. Es ist schon, ja. Ja, Dr. Ringe, die standen im Logbuch. Auf dem Foto zumindest sind die definitiv oben als FTF drin. Ne? Ja, ich stehe auch immer im Logbuch. Heute habe ich einen Cache gemacht, da stehe ich gleich in zwei Logbüchern. Ah ja, ich habe es gelesen, genau. Das ist auch mal schön. Ja, das war sehr seltsam. Ich habe das alte gefunden, völlig verschmiert. Ich denke, da stand doch was von neu gemacht. 20 Meter weiter lag noch das Richtige, da hat der Spoilerbild, das konnte ich dann auch noch finden. Jetzt habe ich bei beiden unterschrieben. Naja. Ja, aber sie stehen ohne Datum drin, ja, und da geht es mich dann los. Ja. Wenn du halt, also wenn du es richtig professionell anbieten willst bei eBay, dann musst du halt auch reinschreiben, keine Sorge, der Reviewer schaltet den Cache erst an dem und dem Tag frei. Ja, das Datum ist gesichert. Ne? Genau, das haben wir gecheckt. Oh Mann, ey. Also Leute. Ja, es ist einfach nur peinlich. Ne? Es ist auch so sinnlos irgendwie. Ja. Naja, sinnlos. Ich habe ich habe einen Cache vom Geoheimnis-Träger gemacht. Man soll es ja nicht glauben. Erstmal habe ich seine Labs gemacht, diese 10 Stück hier, die ich jetzt nicht mehr von meinem. Ach so, die an der. Die hängt immer noch in der App drin. Ich weiß auch nicht warum, ehrlich. Das ist der einzige, der nicht weggeht. Ich habe mal ausgeschaltet und wieder angeschaltet. Dieses Filtern nach selbst erledigten. Ist egal, ist immer noch da. Wahrscheinlich haben wir jetzt erst entdeckt, wer wirklich den richtigen Draht nach oben hat. Ja. Oder er zahlt da extra für, das weiß ich auch nicht. Oder du musst an ihn extra zahlen, dass dieser Lab verschwindet. Das kann natürlich auch sein. Weißt du, so wie das, sagt das nicht so laut, dass sonst kommt Staubfinger und fängt an, Lab-Caches zu legen. Er hat 10 Lab-Caches dargelegt für das Archäologische Museum, wobei ich mich echt frage, dass die dafür Geld ausgeben, das finde ich schon schräg. Weißt du, naja. Und ein Tradi dazu. Den Tradi macht man sozusagen am Ende. Jetzt normalerweise sage ich mal, ja, spoilern darf man ja nicht. Wer in dem Fall schon, weil das kommen wir am Ende nochmal zu. Ich habe den auf jeden Fall versucht, bin da hingefahren, habe die gemacht und nun war die Aufgabe hier, gehe jetzt, da steht da sowieso, glaube ich, mehr wieder drin, ne? Wir müssen mal kurz mal sagen, das ist hier GC9JGP0. Oh ja, GC9JGP0. Archäologie erleben, Ausrufezeichen. Genau. Na gut, ich will es jetzt nicht spoilern, auch wenn das er selber macht. Aber man muss da was machen, da musst du letztendlich auf den Knopf drücken, so Punkt. Und dann erscheint was und du weißt Bescheid. Ich bin nun wirklich in der Lage, sowas zu drücken, zumal das da auch leuchtet, wenn man es drückt. Also wenn Batterie alle wäre oder irgendwas, wird man ja sehen, dass es nicht geht. Und ich habe wirklich mir den Fingerwund gedrückt, da passierte gar nichts. Aber der liegt doch noch gar nicht so lange, oder? Nee, der ist relativ neu. 18.11. Genau. Versteckt. Ich habe gedrückt, wie bekloppt, da passierte gar nichts. Dann habe ich auch ein NM gelockt, damit er Bescheid weiß, dass das Ding definitiv nicht geht. Und dass ich auch einen Telefonjoker gefragt habe dazu. Der nach mir, der nächste Sucher, hat dann auch gleich geschrieben, am nächsten Tag, funktioniert leider nicht. Und dann wurde der danach wieder reichlich gefunden. Jetzt hatte ich aber mal irgendwen angefragt, weil ich den jetzt auch zu Ende bringen wollte, wenn ich da schon bin. Ich vermute mal, der funktioniert nur, wenn das Museum auf ist. So, irgendeiner deutete das so an, dass das so sein könnte. Weil die Putzfrau sonst den Stecker wieder gezogen hat? Ja, ich glaube tatsächlich so. Also du machst was draußen, also das ist jetzt nicht zu viel gespoilert, du machst was draußen und drinnen passiert was. Ja, okay. Und draußen, das ging, das habe ich ja gesehen, das Licht leuchtete alles, also das kann es nicht gewesen sein. Und er hat auch mit Sicherheit am Wochenende da keinen Support geleistet, leistet eh nie Support für seine Caches. Irgendwann ging es dann und dann bei anderen wieder nicht. Und das riecht sehr danach, als wenn die zumachen, dass die den Strom, den sie an der Stelle benötigen, ausschalten. Keine Ahnung, ob es wirklich so ist, aber so klingt es. Also, ist denn die Quote derer, die den nicht machen können, immer irgendwie eingrenzbar auf irgendwelche Tage? Also das müsste man ja. Das waren auch nicht viele. Du weißt ja auch, viele loggen dann ja auch nicht und so eine Späße. Aber es muss ja schon andere gegeben haben. Allein schon, wenn mir einer schon per WhatsApp gleich schrieb, das geht nur, wenn der auf ist. Ja, dann. Ich weiß nicht, das ist jetzt auch nur eine Vermutung, aber war schon alles sehr seltsam. Also, naja, aber wenn das theoretisch, wenn das so ist, dann müsst ihr ja zumindest das Icon setzen, ne? Ja, was eben. Nur machbar ist, ich habe Heike auch gesagt, ich sage, pass mal, geh da morgen mal wieder hin, ich sage, probier das aus. Dann ist sie auch nochmal hin. Ja, dann ging das am nächsten Tag. Weil hier steht ganz klar 24/7 machbar. Ja. Das ist ja dann nicht so. Ich weiß es nicht. Also es ist, wie gesagt, ist eine Vermutung, ne? Ich kann das jetzt nicht sicher sagen, aber es wirkt da halt so, weil, wie gesagt, bei anderen ging es dann völlig problemlos. Aber man merkt auch, also das ist genau deswegen, mag ich das nicht, wenn für Geld Caches gelegt werden. Du merkst einfach alles, das ist so eine gewisse Lieblosigkeit. Also der Cache selber ist schon schön gemacht, das ist ein ganz netter Gag und so, das ist alles keine Frage. Aber das fängt schon an, wenn du in die Galerie guckst von dem Caches, mega Spoiler, da sehe ich schon, was ich drücken muss, also sehe ich, dass der Briefkasten auf ist, dass ich da ein Schloss aufmachen muss, dass da ein Briefkastendrücker ist. Da ist also alles schon zu sehen. Also und das ist, finde ich, schon, und auch mit Gesicht hat er sich gleich fotografiert, finde er wohl besonders toll, dass er das durchspoilert. Also ich finde sowas schon, ne, schwierig. Ja, ich gucke hier gerade mal durch. Ja. Gleich das erste Bild. Also immer wenn die Leute Probleme haben damit, ist es nicht irgendwie so richtig auf den Tag auszumachen. Es ist also komischerweise immer dienstags. Ja, ich weiß, also kann sein, dass dann gerade zu sich war. Ich war an einem Tag da war zu. Könnte Dienstag gewesen sein, ja. Also Raupi, es ist nicht so klug, wenn man wirklich den gesamten Cache spoilert, indem man da alles rausfotografiert. Das ist nicht die klügste Handlung. Wenn man seit 2017 dabei ist, sollte man das auch vielleicht wissen. Ich finde es ein bisschen peinlich. Ah, ja, okay. Ja. Muss man nicht machen. In dem Fall ist es nicht ganz so schlimm, weil ich wusste ja auch nicht, also jetzt sieht man es ja auf dem Bild, ich spoilere ja nicht mal. Du musst ja einen Code dafür haben. Mhm. Brandschutzauflage, ja, kann sogar sein, sowas, ja. Du musst ja einfach so einen Kasten aufmachen, dafür brauchst du einen vierstelligen Code. Ja, gut, das kriegt man ja. So, ne? Wenn du den da nicht rauskriegst, dann guckst du einfach auf Instagram unter Geogeheimnisträger, da hat er selbst wunderbar in großen fotografischen Aufnahmen den Code abfotografiert. So, ich hatte nämlich noch versucht, in der Vorbereitung zu gucken, aber ich hatte es da bei Instagram nicht gefunden. Aber vielleicht ist es auch einfach zu alt gewesen und ich war irgendwann müde, sein Gesicht zu sehen. Ne? Ja, das kann. Nee, es hatte mir irgendeiner per WhatsApp sogar das Bild dazu geschickt. Ich kann mal eben raufgucken, ob ich das nochmal finde, wann er das gemacht hat. Er hat nur das Bild gepostet. Aber geil, er hat dieses Bild gepostet. Du siehst, was da hochgefahren wird. Du siehst, welche Codenummer darunter steht. Also wer es nicht weiß, der guckt einfach mal nach auf Instagram. Und dann weiß er, welchen Code er braucht. Also das ist genau das, wo ich denke, ja, ich kann ihn ja verstehen, er will damit Geld verdienen und so, aber dann spoilere ich doch nicht meine einzigen. Ja, aber ich denke halt auch immer so, also das haben wir immer wieder, es ist halt auch immer aber schwierig, wenn du in dieser Art und Weise das Business aufbaust und halt siehst, dass die Caches immer irgendwie ein Problem haben. Und ich denke halt immer, ja. Also ich sag mal, bei jemandem, der den Cache so legt, ohne dass er dafür Geld bekommt? Oder gibt es auch genügend, die Elektronik verbauen und Mechanik, wer weiß was? Ja. Da hast du mal das Gefühl, da tun sich die Probleme erst dann auf, wenn die Mechanik oder die Elektronik ein bisschen älter ist. Ne? Oh nein, ich sehe gerade, er hat das nicht nur fotografiert, er hat das komplett gefilmt. Ah. Also du siehst, wo du drücken musst, du siehst dann dahinter die Säule, du siehst, was da hochfährt. Also, ja, dann brauche ich so einen Cache nicht legen. Das ist doch völlig, also weiß ich nicht, da fehlt bei mir einfach was. Vielleicht ist es doch einfach Mimimi, ich weiß es nicht, aber ich kann da nicht so ganz viel. Ja. Naja. Sehe ich das Video dir auch? Ja, alles klar. Das ist gar nicht mal so alt, okay. Ja, ja, ich sehe es schon. Ja, also wenn ihr es nicht hinkriegt, guckt einfach GeoGeheimnisträger auf Instagram. Freut er sich, dass er wieder einen Owner hat, einen Follower hat, und dann seht ihr auch gleich den Code, die Lösung, alles. Eigentlich braucht ihr ihn gar nicht mehr machen, lockt ihn einfach. Ihr habt es ja auf Instagram gesehen. Lockt ihn einfach, und das ist jetzt auch nicht so, so weit ab von dem, was er so empfiehlt, ne? Ja, das hatten wir auch schon, ja, genau. Ja. Bei ihm könnt ihr das machen. Dafür könnt ihr den Favoritenpunkt. Unsere Erlaubnis dann, dafür habt ihr. Ne? Den Favoritenpunkt könnt ihr dafür dann vergessen. Da freut er sich besonders. Es läuft sowieso mal rund beim Geo-Geheimnisträger, wie immer. Er sorgt ja immer dafür, dass wir viel Freude haben. Genau, weil ich sag mal, mit funktionierenden Caches kennt er sich halt aus. Ja. Das funktioniert bei ihm, ne? Ja, absolut. Also wir haben jetzt GC9BJBJ. Ob ich BJ auch ein tolles Kürzel für den Cache finde bei ihm. Also, na gut, egal. Ja. Geotour Südheide Milchbauer. Ja, wann hat er ihn gepublished? Am 24.11. Und dann hat er ihn auch gleich wieder zugemacht am 24. Nee, Geotours Headquarter hat ihn gepublished und er hat ihn gleich wieder zugemacht. Kurze Pause noch. Er hat zuerst gedacht, ist morgen fertig oder dann vielleicht übermorgen oder Montag? Ja, so der Art. Dann war es aber der 9.12. Es wurde fast einen halben Monat später. Es läuft echt rund. Und dann gab es da auch gleich wieder Probleme. Ne? Da war doch schon wieder auch irgendwas faul an dem Ding. Da war auch schon wieder irgendwas kaputt und ging nicht. Und was ist echt? Ja, genau. Die Kuh hat leider die Auskunft verweigert. Hier scheint ein technisches Problem zu geben. Ja, läuft so mittel. Ach, das war genau, das war doch der, wo es dann auch schon gleich wieder kaputt war, ne? Ja. Und wo dann der ansässige Nachbar und Bauer nochmal irgendwie unterstützen mussten und dann haben sie es doch noch irgendwie hingekriegt. Genau, der unterstützt wohl auch, wenn er nicht kommen muss und müsste, aber der Bauer kommt wohl laufend angehüppelt. Also das ist alles so wieder so Belästigung pur. Das ist. Aber da ist halt auch mal so die Frage, also also vielleicht meint der Bauer es tatsächlich nur gut und vielleicht hat ihm gar keiner so richtig erklärt, was Geocaching ist. Ja, ja, das ist mir schon klar. Ne? Dass also keiner gesagt hat, hör mal, die stehen da vielleicht nicht so unbedingt drauf, wenn du jeden voll laberst. Ach ja. Ich habe mir den anderen gar nicht gemerkt, weil das fiel mir dazu auf. Sein Ausweg ist ja sonst im Allgemeinen, lässt er den einfach adoptieren. Ja, genau, da war einer dabei, ne? Ja, hat er den mal adoptieren lassen, weil der überhaupt nicht mehr funktionierte. Aber immerhin kann man wahrscheinlich, also man nimmt ja ein paar Favoritenpunkte damit, ne? Das ist ja auch nicht verkehrt. Ist natürlich schlecht so für die allgemeine Wertung bei den Favoritenpunkten, wenn du die Caches dann quasi veradoptierst, ist das blöd, ne? Ich wollte gerade sagen, jetzt verliert er ja aber seine Favoritenpunkte, ist ja auch ein bisschen doof, ne? Aber wahrscheinlich, da ist er ja immer noch, also da führt er ja irgendwie. Also auf irgendeiner Liste führt er da bestimmt. Ja, ne? Auf jeder. Also er hat die meisten Favoritenpunkte aller Geheimpunkte. Und, so. Ja, und ich glaube auch manchmal so, er hat auch viele Fans, die ihn immer darauf hinweisen, wie die Regeln eigentlich so funktionieren, wenn man einen Cache legt. Ja, ne? ich glaube, manche, da gibt es so, die mögen ihn einfach auch nicht. Wir reden vom GC9C61F. GC9C61F. Tauche ab zu den Meeresbewohnern der Bonus. Den hatten wir, glaube ich, schon mal in der Sendung, ne? Ja, da war auch schon irgendwas mit. Aber jetzt hat Karl zugeschlagen. Karl mag ihn nicht. Ach, Karl hat ihn schon zweimal. Ach so, weil er beim ersten Mal nicht reagiert wurde von den Reviewern, hat Karl jetzt den zweiten Lead-Archiv gelockt. Ich glaube einfach, Karl mag auch einfach den Geheimnisträger nicht. Obwohl er eigentlich immer denken müsste, Karl Marx, aber anscheinend nicht. Ne? Ja, vielleicht mag er ihn auch nicht, weil er bei ihm eine Reise gebucht hat und auf das Geld wartet, oder keine Ahnung. Der hat auch ausführlich geschrieben, warum der nicht lichtlinienkonform ist. Genau, da hat er am 29.12., nee, am Warte mal, da hat er noch mehr geschrieben? Das war doch eigentlich am 29.12. Genau, am 29.12. Ja, ja, am 11.01. hat er eigentlich nochmal das Gleiche geschrieben. Ah, okay, ja, gut. Das, falls es übersehen wurde, erneuere ich hiermit das NA. Sollte es anders sein, betone ich, dass ein transparentes Vorgehen und die Information per Log notwendig und respektvoll gegenüber der Community ist. Also er mag auch die Reviewer nicht. Aber er hat recht. Also wenn man das transparent macht, dann gibt es auch keine Nachfragen mehr. Das sehe ich auch so. Wobei, ich würde persönlich sagen, als Screenshot einfach ins Listing genagelt, da muss auch nicht jeder noch weiter runter gucken, wann es den letzten NA-Log gab. Ja, wobei, also bei diesen Labs, die da gekauft sind, gelten ja eh andere Regeln. Also der NA ist sowieso so ein bisschen, ja, das ist ja wieder auch so Running Gag. Aber auch da denke ich halt immer, also ich hatte ja beim letzten Mal schon versucht rauszufinden, wo man denn sehen kann, welche Regeln für diese Premium-Labs gelten. Ich glaube, ganz ehrlich, das machst du individuell ab. Da kannst du dich mit denen unterhalten. Da gibt es ja nichts Transparentes. Wäre ja aber trotzdem schön, wenn man einfach mal die Guidelines für diese Premium-Caches einfach mal auflistet. Und ich meine, im Endeffekt muss es doch ganz big egal sein, ob es jetzt nur ein Unternehmen ist oder ob jemand, der richtig viel Asche hat und sagt, komm, dieses Jahr nicht mit dem Privatjet nach Finnland, ich kaufe mir einfach mal ein Premium-Lab. Nur einen einzigen. Ich bin kein Unternehmer, aber ich bin Privatmann, ich möchte das. Machst, wirst du auch dann mit denen über die Regeln reden können, bin ich mir sicher. Das glaube ich, dass sie da Kundenbetreuer für haben, würde ich vermuten. Ja, aber ich habe bei der Recherche nicht rausgefunden, innerhalb von einer halben Stunde, wo ich hätte mich melden müssen. Das ist natürlich jetzt nicht so. Also wäre ja schön, wenn man da gleich gesehen kann, hier so ein kleiner Kontaktbutton mit so einem Dollarzeichen drauf, hier draufklicken und eine E-Mail schicken. Das kommt direkt nach dem Nano-Icon. Vermutlich ist aber dieser Kontaktbutton nur vorhanden, nicht bei Groundspeak auf der Seite von den Premium Labs, sondern einfach nur bei Staubfänger auf der Seite. Das kann natürlich auch sein. Wobei, ich habe einen guten Tipp für Staubfänger. Habe ich heute gerade irgendwo gelesen im Internet. Man muss auf Parkautomaten, ne? Ja. Da musst du einfach den originalen QR-Code überkleben, damit sie das auf dein Konto überweisen, statt an die Stadt. Die Idee fand ich echt cool. Haben wohl in Amerika welche gemacht. Das fand ich mal eine sehr coole Idee, um Geld abzuräumen. Das ist cool, ja. Ja, muss man auch mal drauf kommen. Aber wir müssen jetzt diese Folge leider schneiden. Weil diese Geschäftsidee können wir ja nicht veröffentlichen. Die brauchen wir für uns selber. Ja. Das ist eine coole Idee. Ja, ne? Und das ist mal so ärgerlich. Das sind so einfache Sachen und da kommt man dann nicht drauf. Ne? Ja. Man ist einfach nicht genug Betrüger, das ist das Problem. Ja, ah, verdammt, ey. Ich bin einfach zu ehrlich. Ich bin einfach auf meine Haut, hätte ich fast gesagt, auf mein Fell. Ne? Ich habe so ein ehrliches Fell. Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber wo wir gerade im Ausland sind, Amerika, kommen wir jetzt mal nach Mallorca. Genau. Super schön Geocaching, wie ein Deutscher auf Mallorca zur Hochform aufläuft. Wie ich gerade bei der Cache-Frequenz hörte, dachten die gleich an den gleichen wie ich, leider. Und gedacht, oh, hat er sich auf Mallorca eingegeben und ist zur Hochform aufgelaufen. Nein, es geht nicht um Glider. Es geht um, wie heißt er? Egbert Waldleben. Egbert ist, wo stand's? Wie haben sie es noch genannt? Er ist ein Geocaching-Profi, könnte man wohl sagen, denn er hat weltweit bereits rund 2000 dieser Verstecke gefunden und gelockt. Warum sie dieses Bild genommen haben, wo er darauf aussieht, als wäre er vor 2000 Jahren ausgegraben worden? Soll ich mal was sagen? Ja. Als ich dieses Bild zuerst gesehen habe, ne, mit diesem Schattenwurf auf diesem dunklen Anorak, ich habe zuerst gedacht, was macht denn der Yeti ohne Mütze da? ich hatte es relativ klein zuerst und ich habe das Alter des Gesichtes nicht erkennen können, weil es so klein war, aber auch auf dem ersten Blick. Und ich habe mir gedacht, Alter, der Yeti? Und habe ich rangezoomt? Nee, ein alter Mann. Ja, ne? der muss auch schon alter. Den kenne ich schon von, ich weiß nicht, 2010. Schon ewig. Das ist der sogenannte, Kleiner schreibt es auch gerade, Quadmaster. Ach, der ist das. Ja, der eigentlich, der verdient Geld, indem er Quads vermietet und solche Touren auf Mallorca macht, geführte Touren zu den Caches. Also ich sag mal, wenn du auf Mallorca schon mal cachen warst, einen Cache von dem hast du immer gefunden. Ja, und dann warst du auch mit Sicherheit illegal unterwegs, weil eigentlich sind fast alle seine Caches weit über die Grenze des guten Geschmacks und Rechts hinaus. Nee, der hat glaube ich, an seiner Haustür oder an seiner Wohnung Bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Ach so. Ne? In irgendeiner Bushaltestelle habe ich den auch gemacht. Also es waren zwei relativ, keine Lost Places. Ah, okay, oder so. weil er hat unheimlich viel damals, ich weiß nicht, wie es heute ist, ne? Damals hat er jedenfalls extrem viele in so Lost Places gehabt, wo man nichts zu suchen hatte. Da war so Fledermausschutz und so ein Gewäsch, das war alles belanglos, da wurde alles bedost, damit er dann mit seinem Quatsch da hinfahren kann und Geld verdienen kann, darum ging's. Wie heißen die noch, die er gemacht hat, da Zona Dings da, Bums da? Waren die das? Diese ja, ich glaube auch, genau, die Malageo Event Serie hat er auch noch gemacht. Also der war schon rührig. Zona M, genau, Zona M. Weil er natürlich Leute auf die Insel holen wollte, ist ja klar. Na ja, klar. Ne? Ist okay. Da ist es auch nicht verwunderlich, dass er nicht mit Handy, sondern mit Profi-Gerät auf Schatz zurückgeht. Er hält seine Hand über das Display seines GPS-Gerätes. Also er hält die Hand über dieses Profi-Gerät, weil das ja für draußen nicht geeignet ist, damit die Sonne nicht ganz so stark auf der Anzeige spiegelt. Ich müsste mal gerne mit seinem, was hat er da, so ein E-Trek 20 oder was hat er da genutzt? Naja, ich würde fast sagen, das ist ein Oregon oder so. So eins hatte ich, glaube ich, auch mal. Das Geocaching gibt es ungefähr seit dem Jahr 2000. Das ist alles so wichtig. Aber könnt ihr denn nicht mal 3 Minuten in die Recherche stecken, damit das nicht ganz so peinlich wird? Auch die Tatsache, dass da gelockt mit CK steht, ne? Ja, das ist alles so. Das GPS ist jetzt auf 10 Meter genau. Das war mir auch neu. Ein Amerikaner vergrub dann im Mai 2000 einem Waldstück nahe seines Heimatorts einen Plastikeimer. Aha. Ah, ja. Also, ja. Ja, das ist alles. Also, ich bin ja interessant, fand ich, dass man also mit 2000 gefundenen ist man Profi. Wie haben Sie denn damals den Gründe genannt? War der nicht auch Profi? Ja, das ist ja der welterfahrenste, ich weiß es auch gar nicht mehr. Der berühmteste, oder? Ja, irgendwas war das auch. Also das, ja, haben sie auch sehr gelobt. Und da müssen wir dem Gründel vielleicht nochmal empfehlen, vielleicht nochmal hier an die Zeitung zu schreiben, dass das ja wohl jetzt vom Namen her zu nah dran an deinem Titel ist. Ja. Und dass das so Rechtsverletzung ist. Als gibt. Kaiser muss er dann betitelt werden. Weil den König von Mallorca gibt es ja schon. Ne? Der Gründel ist ja wohl definitiv der einzige Profi. Nee. Der Geo-Geheimpunkt. Das geht zwar immer alles kaputt, aber trotzdem kriegt er ja Geld dafür. Wobei der Geo-Geheimpunkt ist der Profi, der am Ende in Klammern noch ein T hinterstehen hat. Ne? Stimmt. Ach, wow, dann gibt es ja noch den sozusagen, wie nennt man das so, indirekten Profi, den staubigen Finger. Ja, also du siehst, das werden eigentlich immer mehr. Aber die haben auch alle Titel. Wie hieß denn der Dings noch? Der hieß er ja nicht Godfather auf Motherfucker auf Geocaching hier? Ja, ne? Oh, was ne? Da alles gibt. Ja. Wir waren ja nur zweiter Berufsgeocacher, genau. Ja, den gibt's ja nicht mehr, ne? Der Berufsgeocacher ist doch. Doch, die gibt's noch. Das interessiert nur keinen mehr, weil er hat sich 1-2 Jahre verabschiedet. Dann wollte er auf Facebook mal wieder lospuppen und den kannte keiner mehr. Der wurde einfach wegignoriert. Obwohl ich immer glaube, dass der Berufsgeocacher ist dieser Typ, der immer die ganzen Videos bei Facebook hochlädt und dann die Kommentarfunktion ausstellt. Das könnte ja auch sein, ne? Nee, da macht er ja kein Geld mehr. Das lohnt sich dann ja nicht. Ja, das stimmt. Das ich weiß nicht, vielleicht ist er in seinen alten Job zurück, ist wieder Hartz-IVler. Ich habe keine Ahnung. Also, oder, das könnte auch sein, er hat sich inkognito in der Hamburger Gegend niedergelassen und nennt sich jetzt Don Geilo. Ich gucke gerade die Seite Berufsgeocacher, gibt es tatsächlich noch, da ist immer noch, da ist er mit seinem komischen kleinen Auto, in dem er wohl immer übernachtet und mit dieser kleinen komischen Töle. Ich hoffe, das ist ein Hund, das könnte auch eine Ratte sein, das ist immer nicht so ganz eindeutig. Er hat am 5. Mai 2021 hat er nochmal sein Titelbild aktualisiert. Mit seinem tollen Camper. Ja, und irgendwo hatte er nochmal zwischendrin, genau, am 18. April 2021 hat er nochmal eine tolle Geocaching-Tour gemacht und drüber berichtet und hat gemerkt, okay, interessiert halt keinen mehr, der Typ. Ja, ich wollte sagen, er war 2021 am Anfang noch sehr aktiv hier anscheinend und dann wurde es irgendwie, wurde es weniger. Ja, das weniger passiert halt. Ne? Weniger ist gut, ja. Ja, es wurde quasi, es war tot. Ne? Oh Mann, ey. Aber es ist halt, das hat mir auch schon mal, gibt immer mal wieder welche, die meinen, Die kommen ganz groß raus und dann hupst es kurz vor sich hin und dann ist es gerade hier. 2019, letzter Tweet, vor 6 Jahren, letztes YouTube-Video. Ja, läuft. Ja, das sind so Typen, das hältst du auf Dauer nicht. Dafür ist er einfach zu scheiße gewesen. Ja. Ich glaube, er hätte einfach nicht über die Alpen wandern sollen. Das war der Genickbruch, weil er damit uns herausgefordert hat und damit waren sie weg vom Fenster. Da haben wir sie abgesäbelt. Und jetzt ist er wiedergekommen, hat so viel Sonne gekriegt und nennt sich jetzt Don Geilo. Genau. Don Geilo überzeugt eigentlich nur, also überzeugt immer durch Qualität, zum Beispiel bei GC9 K6 C1, GC9 K6 C1, Don Geilo Angel 5. 5 Meter hoch auch steht drin. Ich weiß immer nicht, oder es ist 5 Punkte. Nee, im Hin steht 5 Meter. Achso, ich dachte mal, es wäre IQ. Nee, der ist niedriger. Achso. Vor allem, der ist 2. Ein zum Atmen, ein zum Essen. Was mich auch immer erstaunt ist, also er hat im Hint schon stehen 5 Meter. Bei Publish stand da schon drin. Und dann hat er das Ding erstmal disabled, weil hängen tut er erst morgen, sorry. Wobei ich dann denke, der hat den Hint geschrieben, bevor die Dose aufgehängt hat. Das ist auch nicht schlecht. Wenn aber da kein Ast gewesen wäre, was hätte er dann gemacht? Ja, gut. Ja, hätte er sich einen Ast mitgenommen. Ne? Ja, also jeder hat doch einen Ast in der Tasche. Genauso wie es ja gang und gäbe ist, dass du immer einen Ersatzlock dabei hast, hast du auch einen Ersatzast dabei. Ne? Ja, also es ist einfach. Aber er hat ihn ja umbenannt jetzt, ne? Jetzt heißt er Don Geilo Angel 1. Ja, also du musst ja auch mal gucken, welcher überhaupt noch hängt. Ich weiß nicht, ob ihm vielleicht bewusst ist, dass die Allgemeinheit hofft, dass nicht nur seine Caches hängen. Jetzt, wo du das sagst, das ist mir gar nicht aufgefallen. Tatsächlich, der heißt jetzt 1. Ja, und wie ein Anfänger, die 1 muss nach vorne, da hat leider recht. Ja, allerdings würde auch das nicht funktionieren, weil er ist bei 9 Schluss, also wäre schon geschickt, zumindest 0-1 zu nehmen, wenn nicht sogar 0-0-1. Da muss ich jetzt auch nochmal klugscheißern. Ja, weil man da irgendwann auf jeden Fall zu 007 kommt. Ne? Das Geilste finde ich auch, der heißt jetzt Don Geilo Angel 1. Ja. Und oben im Link steht noch Don Geilo Angel 5. Süß. Ja, ach, aber herrlich. Das liegt daran, wenn du jetzt richtig Geld bezahlst nach Seattle, dann ändern sie auch oben das, ne? Ja, das ist schon, der ist schon großartig, der Junge, echt. Es ist auch mit so einer gewissen Konsequenz. Also ich wundere mich, dass der noch kein Jobangebot vom Geheimnis-Trio-Träger hat. Es gibt da noch den Cache GC9HH3P. GC9HH3P. Don Geilo Spinne. Da hat er halt das R hinten vergessen. Und den hat er gelegt. Dann kam irgendwann, haben wir nicht mehr gefunden, am 4.12. Dann hat er das geprüft. Also erstmal hat er ihn disabled temporary am 25.12. Ich werde am Montag nach dem Rechten sehen. Und dann hat er am 6.01. geschrieben, Dose ist wieder da und ihn mit dem Text archiviert. Ja, ich hoffe, ihm verrät das keiner. Der wundert sich immer noch, warum der nicht keiner mehr hingeht. Ja, aber er hat ja danach noch eine Write-Note geschrieben, Dose ist wieder da. Also damit nee, ich glaube, das machst du doch automatisch. Das machst du doch, wenn du ein NM machst, dann sind das doch auch 2 Logs. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ist das beim Archiv auch so? Ja, das weiß ich nicht genau. Ich vermute aber. Das müsste ja relativ. Nee. Ist beides am 6.1. Das kann schon sein, ja. Aber vielleicht hat er auch einfach gedacht, das wäre die. Damit macht er ihn wieder auf. Nee, nach Archiv nicht. Genau, das schreibt, ne, also nach Archiv kommt das wohl nicht, das wäre mir auch neu. Geil. Da hat er wahrscheinlich gedacht, ich hole ihn wieder raus. Ne? Ja, dann muss ich mich korrigieren von IQ 2 auf 1. Tut mir leid. Das hätte ich ihm nicht auch noch zugetraut. Beziehungsweise, dass er es tatsächlich wirklich vergessen. Es ist einfach runtergefallen irgendwo. Ja, er archiviert das Ding, guckt nach, merkt, dass das archiviert ist und schreibt dann noch eine Note. Und jetzt erwartet, dass er noch irgendeiner macht, oder was? Könnte irgendjemand, der richtig den Draht nach oben hat, ne? Also gibt ja nur 1 oder 2 Leute, mal nachgucken, in welchem Abstand diese E-Mails eingegangen sind im Headquarter. Ob da wirklich mal 10 Minuten zwischen waren, wo er dachte, jetzt mache ich ihn wieder raus aus dem Archiv. Das ist alles so. Du musst das vor allen Dingen mal gucken. Also, der erste DNF war am 4.12. Dann kommt einer am 12.12. Am 15.12. hat Hecht 01, naja, da brauchen wir gar nicht weiter, den Hecht 01 findet sowieso alles, selbst wenn den Cache noch nie gegeben hat. Und dann kommen nochmal 4 DNFs von Leuten, die auch durchaus schon ein paar gefunden haben. Dann sagt Don Geilo, er guckt nach und dann kommen sie wieder aus dem Busch gehüpft. Canifico. Zack, 28.12. Er hat den natürlich gefunden, ist klar. Achso, die haben diese Muschel gefunden und dann als Logbuch genutzt. Ja, das kann man natürlich machen. Wenn du, genau, hier fanden Norty und ich lediglich ein kleines Muscheln, ein kleines, ach, Mischlein. Mischlein. Was soll das denn sein? Und nutzen dieses als Logbuch. Wir hoffen, dass das in Ordnung ist. Ja, nee, ist klar. Logfoto im Anhang. Ein dickes Danke für das Legen. Oh mein Gott. Loggen die dann auch, wenn sie den Cache finden und der ist weg, das ist ein Vogelhaus, kritzeln sie auch das Vogelhaus dann immer vor? Ah, hier, Ute Molly. Ah, ja, ja. 20.000 Pfunde, da kann man so ein Ding auch nicht liegen lassen. Das geht überhaupt nicht. Seit wann ist er dabei? 2012, ne? Das geht dann noch. 10 Jahre. Ja, ja. Ja, aber gefunden wurde ein Teil der Muschelkiste. Ne? Dann hoffentlich ist es dekorativ mit dem Namen drauf von Canifico. Ne? Ach, das ist so peinlich alles, ey. Ja, die beschreiben alles. Hauptsache, da liegt irgendetwas rum und dann, ja. Nächste Woche, Dose ist wieder da, wirklich. Genau. Ach, herrlich, ey. Oh. Ich weiß aber nicht, was der da macht. Naja. Aber so, denke ich mal, auch in 2022 werden wir noch öfters von ihm lesen und ja, dann sehen. Ne? Da bin ich mir sicher. Dann haben wir noch einen Klassiker quasi, einen Rätselklassiker. Kugelrund GC9EK5R. GC9EK5R, der Rätselklassiker Kugelrund. Das war der Kollege. Ach, der war nicht so gut darauf zu sprechen, dass archiviert wird, ne? Ja, ich weiß noch gar nicht, da bin ich jetzt durcheinander gekommen. Ach so, er hat sämtliche Mailverkehr veröffentlicht als Log. Schon das finde ich so ein bisschen. Was hat er denn? Erhielten wir folgende Mail, weil das. Also ich glaube, wir müssen das mal komplett vorlesen, ne? Das müssen wir jetzt tatsächlich mal machen. Oh, vor gut Gott. 2 Wochen wurden einige unserer Caches archiviert mit den Worten Archiv, Details sent to CO. Wir möchten diese sogenannten Details öffentlich machen, da wir absolut nichts zu verbergen haben, sich alles mit rechten Dingen abgespielt hat und die Allgemeinheit auch was angeht, da die entsprechenden Caches, die entsprechenden Caches machen oder wollten oder geplant hatten. Und dann geht das los. Dann haben sie am 13. Dezember eine Mail erhalten, dass der Cache wohl Probleme hat. Eine ganz normale typische Mail, die man so bekommt. Und da steht, ich vermute, dass dies im Zusammenhang mit unserer neuen Runde, muss man das komplett jetzt vorlesen? Ist wahrscheinlich ein bisschen, sonst kommt man den Zusammenhang nicht hin hier, ne? Ja, ich würde was sagen, lest selber. Ja, genau, guck mal, wir hauen den Link rein. Ein unendliches Gejammer. Ja. Und Gejaule, ja. Der ist 4 Jahre dabei, hat 47 gefunden und 513 versteckt. Ich glaube, das sagt einfach alles. Das ist hier so ein Halbirrer, der meint, er müsse jetzt ganz Deutschland bedosen und jetzt weint er da. Ach mein Gott, was rum, weil dies und schlimm und sie hätten sich nicht genug gekümmert, aber er hätte gar keine Zeit gehabt. Und er hätte angeblich auch eine Genehmigung für die Caches gehabt vom Eigentümer. Da wurden Logs gelöscht, weil das musste und das hätte er ja vorher nachgefragt. Das glaubt er doch alles selber nicht, sonst würden sie ihn doch das gar nicht zugemacht haben. Und dann haben sie ihn gesperrt irgendwie, ne? Ja, genau, weil er hat da wahrscheinlich so viel rumgenölt. Ich ziehe nur die Konsequenzen daraus und archiviere alle verbleibenden Caches, Gott sei Dank. Ob und auf welcher Plattform wir nach Ablauf der 6-monatigen Sperre noch einmal eine Runde legen, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Ich weiß, dass den meisten von euch unsere Caches Spaß gemacht haben, woher immer das weiß. Uns machte es in letzter Zeit immer weniger Spaß. Danke an alle Logs und Nachrichten, bla bla bla. Kannst du ja nicht für ernst nehmen. Meistens sind das so Leute, die haben irgendwann keinen Bock mehr, dass Groundspeak nicht nach ihrer Fasson alles macht und dann beenden sie ihre Karriere. Der hat 47 gefunden und 513 versteckt? Ja, sag ich ja. Das ist auch nicht mal böse gemeint, aber da kann mir einer erzählen, was will. Das ist auch ein Stück weit gestört. 510 aktive Caches. Wie willst du die denn pflegen? Das machst du doch nur, wenn du einen lütten Schatten hast. Also der kann ja kein normales Leben führen. Das kann ja gar nicht sein. Nee, definitiv also, nicht. Also wirklich, nee, ohne, nee, ohne das nee. Jetzt niedermachen zu wollen, aber das ist doch nicht mehr komplett gesund im Kopf. Okay. gucken, hat er die wenigstens alles ein bisschen um sich herum platziert, die ganzen Caches, oder muss er da auch noch weit fahren für? Es gibt Menschen, die fahren relativ weit und an der die Archivierten kriegt man auf der Karte nicht zu sehen. Das macht Sinn. Ja, ja, aber selbst wenn, 500 Stück kriegst du ja gar nicht in der Nähe. Also alleine 163 Meter dazwischen. Ja, das ist. Also es ist schon ein bisschen seltsam. Okay, jetzt haben wir einen verärgert in der Community. Das ist natürlich echt, also das ist schade, ne? Ja. Aber der ist ja nicht mehr in der Community. Nicht sehr gesperrt. Also. Vielleicht macht er eine eigene Seite auf, irgendwie so Extrem-Caching oder so. Ne? Ja, kommt mit sich als nächstes. Ja, dann gibt's, es gibt immer noch schlimmer. GC84V3G. GC84V3G. Kurz zusammengefasst, ich frage mich, ob manche Menschen eigentlich echt nicht ganz dicht sind. Also hier ist, glaube ich, die Antwort ja. Ja, also hat er denn wirklich nichts anderes zu tun? Ey? Also hier eine Anmerkung zu diesem Jasma Challenge Cache, hat der Owner geschrieben. Sofern die Logbedingung erfüllt worden ist, steht dem Geocacher Logantrag zu. Ein Logantrag Reitnot in Zukunft, später oder dergleichen, werde ich kommentarlos löschen. Erfüllen, loggen, so einfach geht das. Dann hat Environmental Cacher, also ein Reviewer, geschrieben, eine Art zu löschen nutzt nichts, da ein Reviewer trotzdem informiert wird. Den Cache-Vorerfüllung mit einer Write-Note zu loggen ist zulässig, in Fett geschrieben. Da so das Funddatum bereits notiert ist und bei Erfüllung der Logbedingung die Note in einen Fund umgewandelt wird. Bei Problemen mit Geocacher untereinander bitte über Appeals, Geocaching und so weiter das klären. Dann kommt wieder Spiegel 1, das ist der Owner. 13.000 Caches im Allgemeinen gefunden. Hallo Geocacher auf der Watchlist. Da hier der Geocacher Kohalas Hückelhofen, allein das schon den Ort dazu zu schreiben, ist hier schon, sich nicht mit meinen Logbedingungen konform erklärt und mich derart penetrant mit Write-Note belästigt, muss ich als Cache-Owner hierauf drastisch reagieren. Ich bedanke mich vielmals bei den Geocachern und so weiter. Und nun ist Schluss hier mit dem Kellisch und er hat ihn archiviert. Was für ein Gesülz. Und PS, die 6 Geocacher, mit denen ich eine Vereinbarung hinsichtlich Log-Eintrag getroffen habe, können sich bei Koalas bedanken für seine Vorgehensweise. Ja. Und dann, mit sofortiger Wirkung archiviere ich den Geocache wegen Fehlverhaltens von Koala. Spätestens da denke ich, oh Junge, Mensch, erschieß doch diesen Typen einfach. Und ich denke dann halt immer, also ich meine, wenn er... Fehlverhalten. Wenn er vorher sich darüber mokiert hat, weil er vielleicht... fehlinformiert war, was ja nun mal so ist, und dann ein Reviewer kommt, dann kann ich doch einfach mal sagen, okay, ja, scheiße, habe ich irgendwie falsch gedacht. Also geht dann doch. Oder kann man, ich meine... Ja, es ist alles so... Oh, das ist so ein T5-König. Oh, ja. Oh, ganz. Ist das so? Ist das so ein... Ah, ja, okay. Ja, ich gucke mal ganz gerne mal in die Galerie rein. Dann manchmal guckst du, siehst den Kopf und denkst, ja, okay. Das stimmt. Ab und zu die Leute nicht, mal ein bisschen... Nicht bisschen, immer so, aber manchmal ist es wirklich so. Manchmal passt das ganz gut, das stimmt. Es gibt beim Geocaching so verschiedene Schubladen, in die du Leute stecken kannst. Ja. Ne? Und da ganz oft passt das irgendwie dann auch. Ja, ja. Und vor allen Dingen ist es immer geil. Das sind aber so Typen, die fotografieren sich dann immer ohne Gesicht und so, wo ich denke, kann ja okay sein, aber finde ich trotzdem immer ein bisschen schräg als Geocacher. Und dann gucke ich auf die erste Seite. Meistens am Anfang haben sie das nämlich nicht eingehalten. Da ist er. Ja, ist auch zwischendurch hier, 17.12.21. Da ist schon. Oppi auf dem Berg. Oh. 70. Ja, drüber, ja. Und ja. Der weiß alles. So, genau so, ja. Und krabbelt noch auf Bäume rauf. Ja, ja, es ist immer so der gleiche Typus. Aber nichts gegen Leute, die auf Bäume klettern, um Gottes Willen, aber es ist irgendwie, ja. Ne? Gerade da denke ich doch immer, naja, eigentlich wird man im Alter vielleicht ein bisschen gelassener irgendwann. Also ja, wenn man genug Zeit hat. Ne? Ja, genau. Ach ja. Mann. Ja, das zum Thema, obwohl ich diese, Challenge Caches muss man sowieso halt mögen, ne? Das stimmt. Deswegen haben wir auch gleich noch einen hier, der wird es gleich doppelt mögen. Genau. Ah, nee, ist das doch, war auch ein Challenge, glaube ich. Ich glaube, das war auch ein Challenge, ja. GC9BDH4. Der Diamant, viele Worte um nichts. Ja, und nicht stimmt, der ist ja jetzt auch gelockt, da kannst du nicht mehr viele Worte schaffen. Dr. Ringling schreibt gerade, wir werden ja auch nicht ruhiger. Naja, das warte mal ab. Ne? Boah, wir sind richtig so friedlich geworden. Wir haben heute noch nicht einmal Arschloch gesagt. Genau, und Penis haben wir auch nicht gesagt. Ne? Ja, also siehst du. Ja, da war wieder ganz viel Gelaber, aber warum hatte er den eigentlich? Ach, da scheint aber einiges gelöscht worden zu sein. Schade, da war mehr drin. Okay, auch gerade, ja, das stimmt. War auch so. Gefunden im Team FTF, gelockt vom Sofa aus, aber Hauptsache man steht im Logbuch. Ach, ja. Irgendwelche Notes. Da war auch schon gleich wieder Ärger um FTF offensichtlich. Und irgendwann, ich weiß nicht, da wird ja unendlich viel gelabert. Sehr lange Texte drin, die lese ich jetzt nicht alle. Ich glaube, die haben oben etliche Notes rausgenommen. Da stand ja, mehr ich drin. Sagen, als ich da, der ist ja schon ein paar Tage hier im Sendungsplan, ja. Da stand mehr drin mal. Da war, ja. Da haben sie sich ein bisschen gestritten. Und gerade von dem haben wir keine Bildschirmkopie, schade. Na gut, ein bisschen ist noch drin. Guckt selber rein. Da wurde viel gelabert. Genau. Das Challenge Caches mit sowieso, wo es um Log-Einträge geht und so von der Länge her sind ja so spezial. Ne? Kann man. Ich denke da immer noch an diesen Typen, der in 174 Sprachen auf meinen Cache gelockt hat. Ja. Ja, das ist auch so, wo ich immer denke, oh mein Gott. Aber wenn man auf Nummer sicher gehen will und einen Cache legt, sollte man auf jeden Fall ganz nach oben Verbindung haben. Ja. Das ist so geil. Also wer den Film Oben kennt, von Disney, der wird sagen, das war nicht oben. GC9K2JM. Schönes Bauwerk. Ja. Ist sogar, nee, 2,5 geht eigentlich noch. Geht immer so eine kleine Brücke da irgendwie. Ich glaube, was ihn aufgeregt hat, war der erste, ne? Ich weiß gar nicht, wer ihn da so auf die Palme als gebracht hat. Als erstes schrieb, kam eine Right Note. Als ich um 12.05 Uhr eintraf, war keine Dose vor. 12.15 Uhr traf Herr 4NL mit der Dose ein. 12.18 Uhr traf RRCFIZ ein. Sehr merkwürdig. Da habe ich wohl beim Fake gestört. FTF. Wobei man sagen muss, der Owner ist Systemtroja. Ne? Genau. Also keiner von den genannten da. Ja, aber 4NL hat er gar nicht gelockt. Ach, die 4 Nordlichter meinte er. Genau, die 4 Nordlichter, genau. Und der andere war AZ. Ja, genau. Der hat auch mal FTF gelockt. Die Dose konnte mit Hilfe des Owners gefunden werden. Vielen Dank für das. Genau. Und die 4 Nordlichter, die haben auch noch ein FTF gelockt. Und natürlich, wie es gehört, ne? Allein, obwohl die Dose nicht da war, wurde gemerkt. Genau, allein dafür und natürlich für die Location einen Favoritenpunkt hinschmeißen. Da muss man ja auch machen dann. Ne? Ja, also. Ne? Sonst, ich guck gerade, ist da auch schon wieder gelöscht worden. Oh ja. Reichlich. Ah, okay. Hier hört es jetzt nämlich auf, in dem Smooth schreibt, heute konnte ich meinen FTF im Logbuch eintragen. Am Tag der Veröffentlichung war dies nicht möglich, da der Dosenbote total verschwitzt, betroffener Nase, mir die Dose überreichen wollte, was ich dankend ablehnte. Er möge mir nächstes Mal mit Maske und Anstand entgegentreten. Kann ich sogar verstehen. Danach kam noch, und das ist jetzt schon gelöscht, ein Write Note. Rumpelstilzchen ist wieder aggro am PC. Währenddessen er bei Events in der täglich selben Pyjama-Hose den Schnabel nicht aufbekommt. Haben wir dir doch gleich angeboten, aber du suchst lieber immer die Konfrontation über die Plattform, um eine Bühne zu haben und so Anerkennung zu bekommen. Ist offenbar krankhaft. Hättest allerdings warten sollen, bis der Owner auch mit der Dose vor Ort eintrifft. Und dann kam der Owner mit einer Maintenance. Ein respektloses Danke als Log, wie immer, hätte gereicht. Wer Cache als Diskussionsplattform benutzt, muss die Löschung des Accounts rechnen. Da ich noch gute Kontakte habe nach oben groß geschrieben, werden diese nun genutzt. Alle anderen weiterhin viel Spaß. Alter, dieser Systemtroja ist ein ganz weit geiler Typ. Ganz weit oben. Was war gerade mal Reviewer oder was ist das für ein Spacken? Ja, das ist die gute Frage. Seit 2012. Das ist, immer so, ist ja auch alles gelöscht worden, war ihnen dann wohl doch peinlich. Also so viel Restintelligenz war noch da, um zu merken, dass, also seit 2012 ist er dabei. Noch peinlicher geht's doch gar nicht, oder? Ja, ganz nach oben. Und was bringt's dir? Ne? Also wenn ich mir das so angucke, ich finde das so bodenlos peinlich. Oh, ganz nach oben. Oh, jetzt zittern wir aber alle. Und die werde ich jetzt nutzen. Jetzt geht er mir aber ab vor Angst. Ihr könnt euch alle als gelockt betrachten. Ne? Hoffentlich haut der uns in die Pfanne. Ja, ein bisschen speckiges Gesicht, aber so alt ist er eigentlich noch gar nicht. Wirkt gar nicht so komisch. Ja, aber du siehst manchmal, also manche überfordert einfach die Gesamtsituation. Ne? Ja, ihn eindeutig. Das kann man das irgendwie nicht mehr sagen, oder? Das, also, aber so, diese ganzen, also die wirklich freidrehen, das wird ja immer schlimmer. Ne? Also das, ja. So vor 10 Jahren hast du auch mal welche dabei gehabt, die so ein bisschen, wo du denkst, naja, komm, jetzt bleib mal, ne? Ich habe noch Kontakte nach ganz, oh, das ist so 6. Klasse. Ja, genau. Spätestens ist damit Ende. Also peinlicher geht es doch gar nicht mehr, finde ich. Das ist doch ja auch so jemand, mit dem macht es bestimmt ganz viel Spaß, zusammenzuarbeiten auf der Arbeit oder so. Ne? Ja, er hat Kontakte nach oben. Das kann ja auch hilfreich sein. Wenn du da irgendwie die letzte Tasse aus dem Schrank nimmst, um Kaffee zu holen, dann kannst du danach aber die Hose runternehmen. Ne? Dann wirst du erstmal komplett auseinandergenommen von der Abteilung. Ja, aber das muss man doch, also 2022 muss man doch selber merken, dass so ein Satz wie, ich habe da Kontakte nach ganz oben, dass das einfach nur peinlich ist, oder nicht? Vielleicht müssen wir jetzt auch, vielleicht müssen wir ihn einfach ein bisschen streicheln, jetzt immer sagen, wenn du so hohe Kontakte hast, nach ganz oben, sieh mal zu, dass das draußen wieder alles normal wird, Junge. Ne? Ja. Das wäre so mein Wunsch. Es gibt so Sachen, wo ich einfach denke, das ist so peinlich. Das ist so ähnlich wie, als wir damals über die beiden Hamburger Drogis hier berichtet haben und die mir da gleich eine E-Mail schreibt, dass sie verzichten jetzt mal ausnahmsweise drauf, einen Anwalt wegen Verleumdung einzuschalten. Ob bitte droht nicht mit dem Anwalt, das hat auch so 3-jährigen Niveau. Das ist so, mein Gott, ist das albern. Also erstmal kümmert sich um so einen Scheiß kein Anwalt und zweitens musst du erstmal beweisen, dass eine Verleumdung stattgefunden hat, was schwierig ist, wenn du ein Video hast, wo du selber dich drauf bekiffst. Also, wenn du mehrfach Videos hast, auf denen die Beweislage ganz klar ist. Ja, aber ja. Es gibt halt keine untere Niveauschiene. GC8N2AW. GC8N2AW. Steck ihn rein bei Elitepartner Berlin. Ja. Ein komplett, also ich sag mal so, geschmackbefreites Listing irgendwie. Also ich habe ja auch durchaus mal, ich kann auch über niveaulose Sachen manchmal lachen, ne? Ja, aber nicht so. Aber das war wirklich so platt. Wir können mal das Listing vorlesen hier. Obwohl der nominiert für den Cash des Jahres 2020, weiß ich nicht. Okay, gut. Steck ihn rein bei Elitepartner Berlin. Manchmal überkommt einen der innere Drang, einen Cash zu suchen. Dem möchte sich das junge Startup Elitepartner Berlin annehmen. Bei dem hier zu suchenden Cash ist extremes Fingerspitzengefühl erforderlich. Langsam und vorsichtig solltet ihr euch nähern, denn ihr befindet euch im öffentlichen Raum. Ruhe und viel Geduld gilt es zu bewahren, halt wie immer im Leben. Es gilt, die mitgebrachte ECA zu präparieren. Denn nur wer hier mit viel Gefühl zu Werke geht und das mitgebrachte Werkzeug langsam und gefühlvoll einführt, dem ist es vergönnt, an das Allerheiligste zu gelangen und eine Kerbe in seinen Bettpfosten zu schlagen oder ein Smiley auf die Landkarte zu zaubern. Also nicht einfach drauf losstochern, sondern mit Ruhe und Gefühl auf den Höhepunkt hinarbeiten. Wir wünschen viel Vergnügen. Alle 11 Minuten verliebt sich ein Cacher in den Elite-Partner Berlin Cache. 9 von 11 Elite-Partner Berlin Cacher sind anschließend glücklicher als je zuvor. Bla, bla, bla, bla. Ich weiß gar nicht, warum der eigentlich archiviert wurde. Anscheinend, naja, Violation the Guidelines ist halt ein bisschen zu sexistisch vielleicht. Ja, aber der hat ja 2 Jahre durchgehalten. Ich meine, der ist ja so schwach. Das Listing ist ja nicht mal lustig. Ja, das ist ein bisschen zweideutig, aber... Also da wird einer der Kontakte nach ganz oben. Ja, der schreibt leider auch gerade von ganz oben archiviert. Ja, ja. Ich gucke gerade auch, die anderen Caches von denen sind alle so Orgie 2.0, Spielwiese, die Orgie, Speed Dating, Darkroom, Bück dich. Ah. Ja, ihr seid schon geile Typen. Aber 488 Favoritenpunkte, haben sie die denn so, da einer bei, der so heraussticht? Oder ist das Mika? Ja. Ja, ja, ich sehe das schon kommen. Mika, also, der ist so, weißt du, zweite Gesicht. Oder Don Geilo. Genau. Sein Berliner Bruder ist das. Don Geilo 2.0, ja. Ah, das Listing wurde nach Veröffentlichung geändert. Das war die Begründung. Ja, aber weiß ich auch nicht. Ist irgendwie, weiß ich, ich finde das. Guck mal, Mika schreibt, GCs lege ich nicht mehr. Ja, ist auch so doppeldeutig, ne? Man weiß nicht, wie er es gemeint hat. Das. So. Was haben wir noch? Ich kriege schon wieder trockenen Mund langsam. Wir haben noch GC8 TFC3. GC8 TFC3 All. Angeln, Locken, Angeln, Lockpicken, Locken. Ein D4,5 T3,5. Und da war wohl das Thema, wie es da dort steht, Angeln und Lockpicking und dann erst Locken. Und da haben sich wieder auch zwei sehr beliebt gemacht. Ja, erstmal gibt's 5 DNFs. Einige DNFs. Und ja. Dann schrieb hier Lakobi, zweiter Advent mit Nicha 020, ein paar Caches gesucht und gefunden. Cache in der Hand, aber trotz Lockpicking ließ er sich nicht öffnen. Den enttäuschten Kindern zuliebe trotzdem gelockt. Allein das, ne? Das ist so glaubwürdig wie nur irgendwas. Oh Mann, ey. Also ich sag mal aus Erfahrung, die Jetussi begleitet mich ja immer häufiger und viel. Und die sagt schon ganz oft, ach Papa, den gehen wir einfach weiter. Ja. Genau so ist auch es. Das interessiert das Kind am wenigsten. Nein, das ist so. Die natürlich möchte die gerne locken, ne? Die freut sich, wenn was gefunden wird, aber das ist im Endeffekt schon egal, ob wir auf dem Zettel drin stehen. Wenn wir nicht drin stehen, sag ich, gehen wir halt zum nächsten. Ne? Ja, ich meine, peinlicher als es überhaupt zu loggen, ist ja dann auch noch so eine dümmliche Ausrede. Ja. Mein Gott, dann steht wenigstens dazu, ich will den Punkt haben, fertig. Aber doch nicht, oh, das Kind ist unser Traum. Also ehrlich. Und die Profis haben dann einfach ein Edding dabei und schreiben auf das Schloss einfach den Namen drauf. Ne? Eben. Oder kleben eine Muschel drauf oder so. Ne? Mit Kaugummi am besten. Ja, wir hatten heute wirklich alle dabei. Ne? Da muss ich auch sagen, das fällt mir auch so gerade auf. Ja, durch die Bank weg. Also alles, was du so machen kannst, ist dabei. Ne? Ja. Behälter missbrauchen, trotzdem locken. Ja. Jetzt kam die nächste Variante. Ich dachte, ich hätte mal alles richtig gemacht, aber GC1D8EZ. GC1D8EZ. Wir waren im Harz, kamen dahin und die Dose sah ich da 47 Logbücher drin. Und so sah die auch aus. Also das war alles nicht mehr schön. Und der ohne auch schon, ich glaube, 1,5 Jahre nicht angemeldet, habe ich mal eine NA gelockt. Und dann ging es auch gleich los. Dauerte nicht lange. Er wurde auch relativ schnell disabled vom Reviewer, ne? Ja, die sind wirklich immer schnell, das muss ich sagen. Und dann kam Miss Sophia mit 3S. An diesem Woche ging es zusammen, bla bla bla. Moment. Der benötigt Archivierungslog. Den Satz verstehe ich schon, egal. Der benötigt Archivierungslog ist hier definitiv übertrieben und völlig unnötig. Es wäre wirklich schade, wenn der Cache aus diesem Grund archiviert werden würde. Denn wenn ein Logbuch voll ist, kann man immer noch ein neues Logbuch dabei haben und es einfach mal als Notlogbuch reintun. Tun, ja, wird das so geschrieben? Wir stehen nun jedenfalls im Logbuch und haben alles, wie wir vorgefunden, wieder versteckt. Blablabla, Miss Sophia. Und an den Aufräum-Reviewer, hier ist alles in Ordnung. Ja, Frau Dummbrösel, man tut kein Logbuch in fremden Cache rein. Da hast du schon mal Punkt 1 nicht begriffen. Geschweige denn, wenn man ihn nicht gefragt hat. Das führt nämlich dazu, dass man die Dose nachher irgendwann gar nicht mehr zukriegt, genau. Wenn man sie aufmacht im Herbst, das Logbuch durch die Gegend fliegt. Ja, am besten noch eine Ersatzdose hinlegen, weil man die nicht gefunden hat und nachher liegen da 7 Dosen. Also so ein Zombie muss irgendwann mal weg. Also warum sie das, einer stimmte dann auch zu. Ach, da ist noch einer. Ja, haben wir von der Deaktivierung nichts mitbekommen. Und ja, die Logbücher sind recht voll, aber nicht randvoll. Ja, nee, das ist klar, kann man das reinschreiben, dann ist das Ding ja wie neu. Man kann immer noch mal quer drüber stempeln, ne? Ja, es ist, also, naja, nun ist er schon deaktiviert von den Reviewern, nur wird er auch bald disabled werden. Denn da kümmert sich mit Sicherheit kein Owner mehr drum. Vor allen Dingen soll sie nicht klug scheißen, sie kann ihn doch adoptieren. Ach nee, kann sie ja nicht. Ich glaube, das geht immer noch nicht, ne? Dazu brauchst du, glaube ich, den Vor-Owner. Ist das so? Ich weiß, Wer hat mir das mal erzählt, wo ich auch gesagt habe, wieso abonnierst du, nee, adoptierst du den nicht? Und der sagte auch, nee, das geht nur, wenn der Reviewer da, wenn der Vor-Owner das freigibt. Nee, kann ich sogar verstehen. So. Dann haben wir hier. Ah ja, den Teil nehmen wir mal anonym rein. Mhm. Siehst du, genau, Maribi schreibt auch gerade, der aktuelle Owner muss das freigeben. Und wenn der nicht online ist, hast du halt ein Problem. Ne? Ja. Genau, ging es wieder um den Fledermausschutz. Wurde der nächste Reviewer kam und meinte, dass der Hinweis auf Fledermausschutz halt ausreicht und er auf keinen Fall deaktivieren darf. Ich weiß nicht, welcher Reviewer das geschrieben hat, aber das ist wirklich seltsam. Und jetzt taucht plötzlich Environmental Cacher aus NRW auf und haut mir wieder was Neues um die Ohren. Und zwar in einem sehr unschönen Ton wohl. Dass der Cache, wenn er nicht sozusagen ratzfatz, ne, disabled wird, temporär, wird er ganz zugemacht. Stimmt, die Mail hatte ich auch gelesen, da war ich auch etwas verwundert über den Ton. Ja, genau. Ich darf das sagen, dass das vom Interceptor ist, siehst du. Okay, das war Interceptor, ne? Ja, die Mail vom Environmental Cacher hieß, ihr habt zum Fledermausschutz nicht deaktiviert. Sollte das morgen noch so sein, werde ich archivieren. Normalerweise passiert das bereits ohne Vorwarnung am 2.10. Viele Grüße. Environmental Cacher, finde ich auch. Also muss man das in so einem Ton machen? Also da bin ich auch echt ein bisschen verwirrt. Ja, ich denke halt immer, ich sag mal, die sind ja auch so ein bisschen Repräsentant. Vielleicht auch ein bisschen Lehrer oder Leiter oder so ein bisschen so der, nimm dich mal in die Hand, ich zeig dir mal, das war falsch, ne? Ja. Das machst du ja nicht so. Das machst du ja so bei jemandem, der, sag mal, professionell Caches legt, ne? Und Geld dafür nimmt. Ja, aber so. Ne? Aber so, Ich habe das ja auch schon mal, ich musste in diesem Zusammenhang immer den Earthcache-Reviewer, den ich mal hatte beim Wilseder Berg, der mir auch eine Mail geschrieben hat, wo ich eigentlich gedacht habe, willst du mir jetzt aufs Maul hauen? Wo der schrieb, das geht das überhaupt nicht und so kann man kein Listing anlegen und das fehlt, wo ich denke, ey Mann, dann schreib doch einfach mal, das ist nicht ausreichend, der Lerneffekt ist nicht zu groß oder vielleicht machst du es mal so. Also ich sag mal, das sind auch Menschen, aber vielleicht müssen die halt aufpassen, wenn sie einen schlechten Tag haben, dass sie vielleicht einfach am nächsten Tag die Mail erst schreiben. Ja. Wobei, der Scepter schreibt doch gerade, der Witz ist ja, dass jeder Reviewer, der sich gerade zuständig fühlt, was anderes sagt. Also ich kenne jetzt tatsächlich noch keinen, der das andere gesagt hat. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber ich finde den Text fast noch schlimmer. Also, dass die sich mal gegenseitig widersprechen, ja, passiert. Aber es ist doch allgemein so, das war doch früher immer so, dass Caches, die wegen Fledermausschutz, also wirklich so im, ich sag mal, im Bunker sind oder so, dass die während der Fledermausschutz halt immer deaktiviert worden. Ja, so kenne ich das eigentlich auch nur, deswegen bin ich erstaunt. Weil woher soll ich denn sonst wissen, dass da vielleicht Fledermäuse drum hängen oder so? Ja. Das Listing lese ich mir nicht immer durch. Und ein Icon für Fledermausschutz gibt es auch nicht, oder? Ich kenne der Getussi jetzt zumindest schon mal das Straßenschild für Hesenpinguine verboten, aber für Fledermäuse habe ich das noch nicht gesehen hier beim Geocaching. Nee, wüsste ich auch nicht. Und er schreibt dabei selber das Wichtigste, es ist nur ein Spiel, steht in seinem Account drin. Ja, vielleicht sollte er mal Spiegel 1 kontaktieren und sich selbigen vor die Nase halten. Ne? Ja, also das ist einfach ein bisschen, ich finde die Tonart schwierig. Dass die sich widersprechen, ja klar, ist doof, aber das wirst du immer haben, denke ich mal, das passiert, da kannst du nicht viel dran ändern. Ja, aber ich finde gerade, Fledermausschutz ist ja wirklich wichtig. Und ich finde, aber trotzdem sollten die deutschlandweit oder von mir ist auch weltweit, aber auf jeden Fall deutschlandweit dieselbe Sprache sprechen bei solchen Sachen, ne? Ja, das tun sie aber schon, egal, bei anderen Sachen ja auch nicht, bei Thema Caches und so hast du das ja auch. Also wie gesagt, das ist, natürlich sollten sie, da gebe ich dir recht, aber pff, ja, Gott. Ja. Mama, ist das denn auch einfach so? Dann fragte sich mal einer, es kam glaube ich auch per Formular, ob das ernsthaft so sein kann. Er meinte den Account new.neo, also new.neo. Das ist ein Spieler. 74.200 Funde seit 2012. Sind also im Endeffekt 7.500 pro Jahr. Ja. Und so. Das ist ja. So, wo ich sage, ja. Das ist schon. Das sind ja im Endeffekt wirklich dann 20 pro Tag durchgängig, ne? Ja. Das ist schon eine Nummer, kann man schaffen. Ja, ja, okay. Aber da fährst du einmal nach Amerika, machst diesen komischen Las Vegas Trail, hast du irgendwie ein paar Tausend in einem Tag gemacht. Also das ist so ähnlich wie 500 Versteckte. Ich halte das für nicht mehr gesund, also gar nicht böse gemeint, sondern tatsächlich... Da hat einer in meinen Augen ein Problem. Aber doch halte ich für durchaus realistisch. Ich meine, guck auch in die Galerie rein, dann weißt du, dass der sowieso ein bisschen seltsam ist. Ja, wer da lauter irgendwie Online-Logs in seiner Galerie veröffentlicht, ja. Aber ich sag mal auch die... Also er hat ja dann irgendwie der beste Tag, ne? Ist der 12.10.2019 mit 1033 Caches. Ne? Ja. Selbst wenn er die nur an dem Tag einfach gelockt hat, weil er Lockstau hatte, ne? Ja. Ist das ja trotzdem, sag mal, da musst du ja in den 18 Stunden, die du vielleicht wach bist, wenn ich das nicht mal ausrechne, dann musst du an dem Tag quasi pro Stunde ja. 57 Caches gelockt haben. Also pro Cache eine Minute. Und das ist auch mit Copy and Paste, da wird das schon, also das kannst du nur mit GSHK machen wahrscheinlich. Ja, ne? Genau. Das, aber, ich sag ja auch nicht, dass das normal ist, aber machbar ist das. Wie gesagt, ich halte das auch nicht für gesund. Also und ganz wichtig, nicht beleidigend gemeint, sondern ich halte da wirklich, da ist in meinen Augen ein psychisches Problem vorhanden. Kann man ja mit leben, ist ja auch nicht gefährlich, soll ja auch keinen stören. Aber normal ist das nicht mehr, da kannst du ja kein Familienleben, nichts mehr führen. Das kann ja nicht funktionieren. Und was macht so einer dann eigentlich, wenn er unterwegs, also wenn der so viel unterwegs ist, ne, ist der dann nur noch was aus der Dose? Hast du noch Zeit ins Restaurant zu gehen oder schaffst du es nicht, weil du so viel Caches locken musst? Nö, ich glaube, das machst du dann wirklich so McDonald's und so, schätze ich mal. Also. Dafür hat er sich noch ganz gut gehalten, finde ich. Ne? Ja, ja, also hat ja viel Bewegung offensichtlich. Ja, ich sag mal, zumindest beim Dose auf und zu machen, verbrennst du auch Kalorien. Ne? Du kriegst kräftige Finger. Das stimmt. Ich meine, er hat auch noch 400 Seiten mit Bildern hochgeladen. Also daran siehst du, der lebt das einfach. Cachen. Komplett. Immer. Vielleicht ist das derjenige, zu dem man Kontakt haben muss. Ganz oben. Ganz oben. Wobei, übrigens, wir müssen noch einmal zurückkommen. Jetzt muss ich wieder eine Kapitelmarke setzen hier. Interceptor schreibt noch, und noch blöder ist, dass man Cache nicht länger sperren darf, wenn die Schutzzeit vorbei ist, auch wenn dann noch Fledermäuse vor Ort sind. Ernsthaft? Ja, du hast ja eine gewisse Zeit, die ein Cache deaktiviert sein darf. Das war doch mal früher diese Diskussion mit, im Winter werden sie zugemacht, weil ansonsten automatisch archiviert wird. Ja, aber wenn du da reinschreibst in den Disable-Text hier, da ist noch eine Fledermaus, die will noch 3 Wochen schlafen, dann das ist das ja absurd. Das kommt ja auf den Reviewer an. Wenn du zum Beispiel den Reviewer da hast, dann musst du halt nur noch reinschreiben, da sind aber noch Fledermäuse drin, du dumme Sau. Ja, also. Ja, bisschen seltsam, ja. Der Viewer droht ansonsten wieder mit Archivierung, ja. Ja, gut, da muss man vielleicht auch miteinander reden dann. Aber es gibt ja einige, da kannst du auch eine breite Not reinschreiben und sagen, hier, pass mal auf, der ist noch, wenn zum Beispiel Bauarbeiten irgendwo sind, du kommst zum Cache nicht, ne? Und der ist dann tatsächlich länger deaktiviert, weil irgendwie auf einmal eine Pandemie kommt und es geht nicht so schnell vorwärts mit dem, wo du dann reinschreibst, hier, Achtung, tut sich noch nichts, Bauarbeiten dauern noch 4 Wochen, so wie es aussieht oder so. Gab's ja auch schon oft, dass gesagt wurde, ja, der archiviert das Ding, ne? Wahrscheinlich musst du dann einmal zwischendurch wieder aktivieren oder wieder deaktivieren. Damit das dann nicht automatisch wegläuft oder so, ne? Weiß ich nicht. ich weiß nicht, wie weit die Reviewer denn darauf aufmerksam werden, wenn du den wieder aktivierst kurz für einen halben Tag. Ach so, ja. Und dann wieder deaktiviert, aber dann quasi der rausfällt aus dem Filter, ne? Schon ziemlich absurd. Und gerade heute ist Rainer Willkür nicht da. Der könnte jetzt alles klären. Ja, ja. Muss er dann einen umfangreichen Kommentar schreiben. Ja. Naja. Der Noctis fasst es mit zwei Wörtern zusammen. Ja, wie beknackt. Da könntest du das Ende auch weglassen. Ne? Ja, das stimmt. Ja, dann haben wir einen per Formular bekommen. Oh Mensch. Eigentlich mag ich die, deswegen berichte ich da fast gar nicht gerne drüber, aber wir berichten natürlich über alles. Ja. Das heißt, wenn uns einer was steckt, dann wird da auch drüber berichtet. Rucksackabenteuer, ist ja bekannt, Micha und Caro. Was mir am Anfang auffiel, ne, woran, aber weiß ich, hatte ich ihm auch schon auf Facebook mal geschrieben, macht endlich einen neuen Shop, ey, das ist wirklich gruselig, dieser Shop. Ist das immer noch nicht geändert? Nee, ich hatte gedacht, nach 4 Ausgaben läuft mein Abo ab und wollte jetzt Neues abschließen. Mhm. Das ist ja absurd da, das finde ich schrecklich. Also das ist alles unübersichtlich und ich weiß gar nicht, wie ich das genau mache und das gefiel mir überhaupt nicht. Also er weiß ja aber selber, das ist er wohl auch nicht ganz zufrieden mit, das ist so. Ach so, ja, schreibt doch gerade, die haben gerade geheiratet. Stimmt. Gibt's ein Bild auf Facebook von, wo er schön die Hand am Sack hat beim Küssen. Unfassbar, ehrlich. Ja, das sieht man, frisch verheiratet. Lass mal in 20 Jahren. Dann sind die Hände aber. Ne? Oh ja, zur hölzernen Hochzeit, das sind die Hände ganz woanders. Da sind die gefaltet und gesäubert und diese Zehennägel sind geschnitten. So. Glückwunsch, na, da warte erstmal 5 Jahre ab. Wenn die dann noch immer verheiratet sind, dann kann man gratulieren. Da muss man immer abwarten. Genau, also an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch, ihr beiden. Ne? Ja, auf jeden Fall. Genau. Aber es hat uns halt einer gesteckt, wie war die Mitteilung war, also kam anonym. Genau. Seit gestern auf seinem Insta-Account einen Zuwachs von sagenhaften 509 Followern über Nacht. Alles nette Menschen aus der ganzen Welt, die diesen Account plötzlich toll finden. Ich finde sowas echt voll daneben. Die haben es wohl echt nötig. Das erklärt aber auch die relativ hohe Followerzahl bei dem schwach und nachgemachten Inhalt auf dem Profil. Ich weiß jetzt nicht, was er genau mit nachgemachten Inhalt auf dem Profil meint. Das, ach so, auf dem Instagram-Profil wahrscheinlich, okay. Genau, das kann man so überstreiten vielleicht, man weiß nicht. Ich weiß nicht, was ist da drauf? Ich habe da ehrlich gesagt, das kenne ich nicht. Nee, also ich finde, das ist halt ein relativ normaler Geocaching-Instagram-Account, ne? Also, okay, ich hab da wirklich noch nicht. Da werden halt also, Caches gezeigt, also wie man es halt so macht, wie wir das genauso machen. Ne? Okay. Also deswegen, das ist halt Geschmackssache, wenn man das nicht mag, okay. Ja. Also das ist mir ja da noch nicht aufgefallen, aber das mit den Followern haben wir uns natürlich dann so ein bisschen mal angeguckt. Also ich weiß es wirklich nicht, ich kann es auch nicht beurteilen, ob die von einem Tag auf den anderen wirklich 500 mehr waren. Das weiß ich nicht. Ich habe aber auch tatsächlich jetzt in dem Fall, weil ich sie halt kenne und sich das anbot, über kurzen Dienstweg mal Micha und Caro gefragt. Also Micha, Caro ist da ja mal außen vor. Und der sagte, also er weiß es nicht mal, er guckt nicht nach, wie viele Follower sie da haben. Auch das kann ich nicht beurteilen, ob er das nun wirklich nicht tut oder nicht. Keine Ahnung, ich würde es tun als Geschäftsbetreiber, aber wenn er es nicht tut, sagt er es erstmal jedenfalls so. Und ihm wäre das nicht bewusst gewesen. Das muss man mal dazu sagen. Kann ich aber nicht beurteilen. Ich weiß weder, ob der eine oder der andere recht hat. Ich kann nur sagen, ja, da folgen speziell die letzten, die wir uns beide angeguckt haben, sehr seltsame Leute. Also ich weiß halt auch nicht, wie die Reihenfolge da ist, wenn man auf Follower klickt. Ich habe jetzt mal vermutet, wahrscheinlich sind es die letzten, die dazugekommen sind, da wenn man oben in der Liste sieht. Auch, ja. Genau. Und wenn man sich mich da angeguckt hatte, als wir diesen Hinweis gekriegt haben, dann saß, das waren schon sehr komische Follower, relativ stark. Also das würde ich noch viel deutlicher sagen, die sehen aus wie gekauft. Ja, viele aus dem asiatischen Raum, genau. Kann ich gar nicht, aber also das wirkt seltsam, ja. Und oftmals hast du es ja so, wenn einem so komische Accounts dann irgendwie folgen, dann sind das ja oftmals immer jetzt irgendwie so Titten-Accounts oder Bitcoin-Jungs oder so. Ja, nee, die sind ja noch komischer da. Das ist genau, ja. Und aber das waren alles so relativ, ich sag mal, normale Accounts von normalen Menschen, aus alles aus dem asiatischen Raum, wo ich da fast schon sagen würde, wahrscheinlich, also die, das passt überhaupt nicht zum Geocaching. Das sah wirklich sehr verdächtig aus. Das muss man einfach sagen. Und wie gesagt, ob die 500, wir haben leider keinen, also was heißt, wir haben keinen Beleg dafür, ob die 500 wirklich von einem Tag auf den anderen oder ich sag mal innerhalb von 3 Tagen kamen, keine Ahnung. Das haben wir nicht, aber ich habe da durchgescrollt und 500 habe ich mir nicht angeguckt, wahrscheinlich bei 120, 150 habe ich aufgehört und da war wirklich vermehrt das zu sehen, ne? Ich habe auch tatsächlich dann mal, also einfach um das auch mal zu gegenchecken zu können. Also ich sehe jetzt gerade, die haben 6.200 Follower aktuell. Mhm. Ob sich da jetzt 500 mehr bezahlt lohnen, ich weiß nicht. Also normalerweise bin ich eher so, dass ich sage, ja, das sieht mir sehr danach aus und so. Erstmal kenne ich die beide jetzt, kenn ist so viel gesagt, aber wir hatten ja auch schon mal Kontakt und so und der wirkt auf mich nicht so wie einer, der sich da Follower kauft. Und das Zweite ist vor allen Dingen, mir fehlt der Grund, den er dafür hätte. Also das bringt ihm doch keinen Abonnenten, weil er ein paar Follower auf Instagram hat. Das ist das, wo ich so denke, seltsam. Das ist das auch, was ich mich gefragt habe. Also die beiden sind ja auch nicht darauf aus, dass sie bei Instagram zum Beispiel jetzt hier die großen das große Geld damit machen oder so. Ja. Ne, also da irgendwie dann bezahlte Werbepartnerschaften haben und so. Ja, sie haben da jetzt dann in der Adventszeit auch irgendwie ein Gewinnspiel gemacht. Okay, ja, das haben ja auch viele andere gemacht. Aber es ist ja nicht so, dass sie da irgendwie hier die großen Influencer sind oder so. Nee, sie sind ja dann eher in einem anderen Bereich tätig, dass sie einen Blog haben und. Ne? Ich meine, da sind so Follower bei. Hier ist einer, der heißt der ZGust4VOZ. Da guckst du drauf, das sieht so aus, als wenn da so zwei Portugiesen sind, die viele Bilder gemacht haben. Und die haben dann 17 Beiträge, 46 Follower und folgen 3.750 Leuten. Das sieht aus wie Leute, die gerne mal einen Euro dazu verdienen, indem sie sich da bei sowas für hergeben. Mhm. Wirkt einfach mal so. Das kann ich nicht anders sagen. Ich sag mal, man weiß es ja auch nicht. Vielleicht hat auch einer Bock gehabt, den einen reinzuwürgen und hat den mal eben 500 Follower spendiert. Das kostet auch nichts. Das kann sich auch sein, ja. Also ich finde es auch alles sehr, sehr seltsam. Die Follower wirken tatsächlich getürkt. Das würde ich sofort unterschreiben, weil die sind echt, echt seltsam. Ob aber jetzt die das eingekauft haben. Wie gesagt, ich kann mir das aufgrund, insoweit wie ich ihn kenne, nicht so richtig vorstellen. Vor allen Dingen sehe ich den Sinn nicht. Also das ist so. Ich habe dann beim Geocaching-Magazin tatsächlich mal geguckt. Die haben tatsächlich über 1.000 Follower weniger, erstaunlicherweise. Das finde ich schon erstaunlich, weil die ja schon einfach länger dabei sind. Und die haben nicht solche Follower. Also da sieht das eher nach Geocachern aus, wenn man so drüber guckt. Ja, und das war bei den Grasen Reportern war es ähnlich. Die sind ja auch auf Instagram relativ verbreitet gewesen, bis sie dann irgendwie eingenebelt eingeschlafen sind und nichts mehr machen. Ja. Und da war es auch alles, also man erkennt ja diese Instagram-Accounts von Geocachern auch ein bisschen. Ne? Meistens haben sie ihre Birne im Bild und halten irgendwie eine Dose hoch oder haben eine Angel in der Hand oder so oder ihr Geschlechtsteil. Und, also irgendwas Unwichtiges. Genau. Und da sah es halt alles so aus, wie man es so kennt und relativ normal und ja. Ja, ist seltsam. Wir müssen, wenn wir so Tipp kriegen, drüber berichten. Genau. Also, da kennen wir dann auch keine Verwandten. Wir wissen nicht, wie es zustande kommt, aber. Es kann natürlich, ich lese es hier gerade im Chat, vielleicht kann es auch das gewesen sein. Sowas habe ich neulich auch irgendwo anders gelesen. Da wurde in einem Beitrag irgendein Buzzword getroffen, was zufällig im asiatischen Raum gehypt wurde. Dann hat sich die Followerzahl extrem erhöht. Sowas kann natürlich auch passieren, ne? Ah, das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Es gibt Prüftools, über die man den Account laufen lassen kann. Da wird dann prozentual angezeigt, was Fake-Accounts oder gekauft ist. Cool. Wo gibt's denn die Tools, Mensch? Du musst die gleich, wo ist der Link? Genau, der kommt noch. Ja, macht euch selbst ein Bild, macht euch selbst eine Meinung. Ich bin da wirklich, ich bin noch nicht mal Pro oder Contra? Ich weiß es gar nicht so richtig. Ist echt. Nein, ich meine, es gibt, ich sag mal, wenn das jetzt so wäre, gibt es bestimmt auch Gründe dafür, sowas zu machen. Ne? Also davon ab, dass es, glaube ich, nicht mal so teuer ist, sowas. Ne? Nee, aber also die Kosten, glaube ich, kosten wirklich nicht viel. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Aber da hatte ich auch mal geguckt, das ist wirklich nicht teuer. Das sind, ich glaube, die kosten nicht mal 50 Euro. Ne? Ja. So 500. Also das geht noch. Aber es ist tatsächlich die Frage, was sollte denen das bringen? Weil sie sind ja eigentlich da nicht wirklich, das ist ja nicht ihre primäre Plattform. Ja, das hat mich ja immer auch gewundert. Ich hau ja sonst gerne drauf, aber in dem Fall sehe ich den Sinn nicht, den sie damit hätten. Ja, können sie sagen, ich habe jetzt 6.000 Follower, ganz ehrlich, ob ich jetzt 5.000 oder 6.000 habe, das macht dann irgendwie den Kohl auch nicht mehr so richtig fett. Nee, und deswegen, und das ist der Punkt, sie hatten ja schon irgendwie 5.700 oder keine Ahnung, und damit ja auch theoretisch mehr als das Geocaching-Magazin oder so, wo man sagen kann, das ist ja auch ein großer deutscher Malte Account. Und quasi Konkurrenz direkt, was das Magazin angeht. Aber selbst da waren sie ja schon davor anscheinend dann. Also, weiß ich nicht. Ja, wir werden es nicht auflösen. Wenn es einer von den anderen war, guck mal, Interceptor schreibt gerade 1.000 Follower, 10 Euro. Ja, sieht ihr wollt uns doch immer alle was spenden. Dann besorgt uns mal 1.000 Follower. Das ist doch cool. Dann haben wir auch, wie viel brauchen wir denn? Wir brauchen 7.000, damit wir die beiden übertrumpfen, ne? Wir brauchen 7.000, genau. Nee, guck mal, das ist ein Sonderangebot. 10.000, 40 Euro. Ja, das ist gut. Legt mal zusammen. Und dann aber nach möglich, können wir auf die Accounts, kann man dann auf die Follower, hat man da Einfluss drauf, dass man sagt, alles Tittenbilder wollen wir. Genau, alles Tittenbilder, bitte keine, die Titten und den Penis. Ja, haben, ne? Wir sind alt, wir brauchen schon ordentlich ein bisschen Unterstützung. Seid ihr auf Instagram, also Dr. Ringding? Wir sind auf allen Kanälen. Ehrlich, ne? ich hatte schon die Klopf hier wieder rausschmeißen aus dem Chat. Ich will aber, wenn es geht, auf Twitter lieber die Follower haben, das finde ich viel cooler. Ja, genau, auf Twitter. Auf Twitter ist bestimmt teurer, weil Twitter ist ja eher so ein bisschen intellektuell oder so, wird ja immer so gesagt. Ne? Echt? Ja, das meinen immer zumindest. Was ich auf Twitter im Moment schlimm finde, immer ist dieses Zusammenklibbeln, und da schreiben alle jetzt mittlerweile ihre Dissertationen oder was ich. Das ist ein Kurznachrichtendienst, die Hirnis. Und sie müssen jetzt unbedingt erklären, warum Corona, Impfung und was, ich weiß gar nicht, Querdenker und. Was haben wir? Jetzt haben wir, wie viele Zeichen sind es im Moment? 240? Was hat man? Ja, aber du kannst die ja so verbinden. Und aber weil früher, als es nur 160 waren es, glaube ich, oder 140, da fand ich immer richtig schön, weil du wirklich dich darauf beschränken musstest, das, was du sagen willst, komplett zusammen zu komprimieren, dass man es auch noch versteht, ohne viel Kürzel. Ja. Und da war Twitter wirklich angenehmer zu lesen. Das mache ich heute noch so, weil ich will, die 240 Zeichen müssen mir reichen. Ja, im Normalfall sollte das auch. Also ich hänge ganz selten noch eine zweite dahinter, ganz selten. Ja, aber manchmal mache ich das auch. Berichten zufolge sind über die Hälfte aller Twitter-Follower gefälscht. Das ist ja cool. Wer sagt das? Gibt's ja nicht. Habe ich hier gerade so eine Seite. Niall Patel. Ach, jetzt kommt wieder irgendwas. Ach, leck mich am Arsch. Ich hasse das, wenn die dann irgendwas einblenden. Want mehr SEO-Traffic? Nein, ich will kein SEO-Traffic, ihr Schwachköpfe. Wir wollen einfach irgendwie nur die Weltherrschaft, und die können wir uns erkaufen für 40 Euro, haben wir jetzt festgestellt. Nee, da ist ein ganz großer Bericht hier über Follower und wie das geht und wie man das vergrößert und die Hälfte ist gefälscht und bla. Und nee, ist erstaunlich. Nee, also nee, aber das wollen wir auch nicht. Wenn, wollen wir aktive Accounts, ne? Aktive Twitter-Accounts, und auch da gilt dasselbe wie bei Instagram. Ja, Möpse wollen wir sehen. Ohne Brüste, nichts los. Ja, auf jeden Fall. Dann komme ich auch zum Event, wenn da auch, ich möchte dann auch betreut werden von irgendwelchen Möpsen. So, was haben wir denn jetzt noch? Das andere lassen wir wieder drin stehen, würde ich sagen. Ne? Ja, das Facebook-Foto veröffentlichen wir natürlich, also verlinken wir. Genau, wo er die Hände am Sack hat. Da hat er so eine schöne Frau abgekriegt. Guck mal, die sehen auch wirklich, das ist wirklich ein schönes Paar, ne? Es ist ein schönes Paar und es ist eigentlich auch ein schönes Bild. Und als du das geschrieben hast, habe ich auch gedacht, ja, genau. Ist auch die Hand am Sack, oder nicht? Der fällt sofort auf. Der sieht aus, als wenn er da gelangweilt irgendwen mal kurz einen Kuss gibt. Ja, und ich habe dann zuerst gedacht, na, alles klar, bei Ikea in der Kirche geheiratet und die Kerze festgehalten, damit sie keiner mitnimmt, ne? Ja. Hm. Ja. Nee, ist schon, also das muss ich sagen. Die Hand hätte da, die hätte, guck mal, da hat der rechts hinter ihm auch den Kopf verloren auf dem Bild. Das ist mir auch aufgefallen, dass das sehr, wenn du so ein kopfloses Foto zur Hochzeit machst, dann ist wird schwierig. So, die werden extra von den Leuten da so, von dem Fotografen so hingestellt, weil er ja weiß, wie das in 20 Jahren ist. Ja, Der wird das Foto dann nur dahingehend abgeändert, dass bei ihm auch kein Kopf mehr drauf ist. Ich denke mal, es dauert jetzt so zwei Jahre und dann antwortet er auch nicht mehr, dann übernimmt sie das auch schon. Und dann ist der Shop aber auch wenigstens ein bisschen verzierter. Ne? Ja, also der Shop ist wirklich, also da müssen sie dringend was dran machen. Also das lockt keinen am Ofen vor. Das ist echt eine Zumutung, sich da rauszusuchen was. Aber du hast jetzt die vierte Ausgabe schon gekriegt? Die war doch schon länger raus. Ich habe ja nur die erste mal genommen. Irgendwann. Ach so, ja, nee, die vierte habe ich noch gekriegt. Und jetzt die fünfte ist wohl auch noch mit in dem ersten Abo. Das war mir gar nicht mehr bewusst. Wie haben Sie denn das Geruchsproblem gelöst? Sehr gut, die zweite fand ich roch schon kaum noch. Ja. Ich glaube, es war die zweite, die schon nicht mehr roch. Und die dritte roch gar nicht mehr. Also das ist zwar immer noch dieses Hochglanz, ja, gut, okay, penisbezogene Papier da, aber insgesamt, das ist wirklich erledigt, ja. Okay, aber das wirklich Unangenehme war ja nur wirklich der Geruch. Ne? Also das Papier ist halt ungewöhnlich, aber man gewöhnt sich dran und alles. Ne? Nee, es lässt sich auch schon besser blättern und so. Also ich habe das Gefühl, die Qualität ist tatsächlich besser geworden. Mhm. Die Artikel finde ich sowieso okay. Das ist ja hauptsächlich so Reiseberichte. Ich finde das auch fast das Einzige, was man in so einem Magazin auf Dauer wirklich machen kann. Reiseberichte mit Cash-Anteil. Weil was willst du sonst groß berichten? Das Rest geht durch die Blogs. Testberichte alle vier Wochen veröffentlichen von irgendwelchen Lampen. Geht dann auch, also das kannst du vielleicht mal, ich sag mal einmal im Jahr vielleicht machen. Da gibt es eine neue Lampe. Vor allen Dingen in der heutigen Zeit, mal ganz ehrlich, jeder Penner ruft da an und kriegt irgendeine Teststellung von irgendeiner Lampe. Wie viele Lampen willst du testen, um da noch mithalten zu können? Also jeder YouTube-Hirni verkauft sich doch als Influencer und kriegt dann irgendwelche Teststellungen. Das ist da kannst du ja nur den One and Only Taschenlampenpapst eigentlich dann mal interviewen, ne? Ja, du musst da schon hin. Also, nee, ich glaube, die Zeiten sind echt vorbei. Ja, ist ja auch, weil ich würde auch mal sagen, dass wahrscheinlich weit über 50% auch mit dem Handy cachen. Ja. Auch von den Alteingesesseneren, nicht nur von den, die mal kurz cachen, sondern auch die regelmäßig und lange cachen, weit über 50% nutzen nur noch ein Handy, ne? Nur ja, aber selbst wenn nicht, wie willst du das machen? Guck mal, dann willst du jetzt ein Garmin-Gerät testen. Ja, das gucke ich mir doch bei dir nie an. Da kriege ich beim Gründel für kostenlos einen 20-Seiten-Test, der nun wirklich jeden Furz da getestet hat. Aber dafür musst du den Gründel aber auch dann kennen, ne? Nee. Da gehst du einfach auf seine Seite. Ja, also der Gründel muss dir halt schon Begriff sein. Ne? Also ja, okay, das ja. Aber wenn du jetzt Cacher bist und ist dir der Gründel kein Begriff, dann bist du auch irgendwie schon neben der Spur. Ja, du gehörst zu den 3 Millionen, die auf der Statistik von Geocaching genannt werden, die aber nie einen Cache gefunden haben im ersten Jahr. Ja, ne? Ja. Ich gucke gerade, Twitter, 1000 Follower, 30 Euro. 10.300 Euro, immer teuer. Aber ich die Tür hat wieder geschlossen, Heike geht ins Bett. 1000 Follower, 30 Euro. Ja, guck mal, das könnte uns jetzt aber mal irgendeiner hier. Wie viele Follower haben wir eigentlich bei Twitter? Ich weiß es nicht. Aber es geht auch gar nicht, dann kriege ich die alle und dann hau ich die immer weg. Wenn ich sehe, dass das Follower sind, die echt Müll sind. Zuletzt habe ich mir die Arbeit nicht mehr gemacht, aber meistens lösche ich die weg. Also ich blockiere sie einmal und gebe sie wieder frei. So, dann sind sie raus und dann ist gut. Wir haben 191 Follower bei Twitter. Ist auch nicht mehr so viel wie früher, das muss ich sagen. Ja. Na, da gucke ich aber tatsächlich, also auf dem Account gucke ich tatsächlich auch ab und zu mal nach, wie das ist mit Folgen und Zurückfolgen und so. Ist. Aber ich finde halt auch immer, bei Twitter müssen halt auch nicht so viel sein. Ne? Oh, ich lese gerade, ich fahre nicht nach Jugoslawien. Mit dem Mietwagen ist wohl so Grenzübertritte, schreibt der Michel gerade, gar nicht so einfach erlaubt. Und die Grenzer prüfen das. Oh nee, dann fahre ich da nicht hin. Nein. Du hast ja auch gefragt nach einer Airline. Vielleicht musst du einfach Herrn Michel nochmal fragen, ob du seinen Jet nutzen kannst. Ja, stimmt. Dann wäre es natürlich wieder einfacher. Dann könnte ich mal eben von Land zu Land fliegen. Wir haben 160 Follower bei Telegram und leider fragt gerade, was die 140 denn gekostet haben. Die waren eine Spende vom Verein Naturschutzpark Lüneburger Heide dafür, dass wir den Wilser Berg immer so sauber hinterlassen. Ne? Witzig ist eigentlich immer die das sind jetzt, wie viele sind das? 162 zurzeit. Das wären auch nicht mehr und nicht weniger. Ne? Sie fahren relativ schnell zusammen und dann Ich sag mal, ich zum Beispiel nutze Instagram, also den Account bespielst ja auch du eigentlich nur irgendwie. Ich nutze das so gut wie gar nicht, auch für mich privat nicht. Also ich gucke da ganz selten mal rein, so vielleicht mal alle 1 bis 2 Wochen gucke ich mal einmal Instagram, gucke so, was da so läuft und so. Das, da bin ich halt sehr, ganz wenig, von daher kriege ich das auch gar nicht so mit. Bei Twitter ist das schon eher so, wenn ich da bei Cachen gehe, dann nutze ich den auch mit, aber Instagram ist für mich auch so ein, weiß ich nicht, also ich bin da nicht so. Nee, ich das bin nicht so der Instagrammer. Ich finde das auch nicht so übersichtlich. Ich hau da immer ab und zu was raus, damit wir müssen unseren Hörern und Lesern ja mal was bieten und dann ist auch gut. Genau, wo wir gerade bei Hörer und Leser bieten, also wer von euch da Interesse hat, einen Artikel zu schreiben, es gibt ja den einen oder anderen, der sich schon mal angeboten hat. Damit soll es das auch heute sein, als Hinweis. Also wer von euch, wie gesagt, Interesse hat, mal eine schöne Tour irgendwo gegangen ist, kann auch eine Trattichrunde sein, die euch aber gefallen hat, weil die Landschaft schön war. Und ihr wollt da mal einen Bericht drüber schreiben, 3 Fotos rein, 50 Sätze dazu. Schreibt uns einfach an, schickt uns Artikel zu. Oder sagt, ihr wollt gerne mal einen Gastzugang haben zum Blog und entwerft da mal was. Gerne her damit. Ne? Ja. Und ich muss natürlich korrigieren, der Chat schreibt es jetzt gerade, ja, ich weiß, Jugoslawien gibt es nicht mehr. Mann, ich spreche immer noch von der DDR, die gibt es auch nicht mehr, ist doch egal. Weiß aber jeder, wer gemeint ist. Zumindest in unserer Altersklasse. Ne? Eben. Also. Und wo wir auch gerade noch bei Berichten sind, wer uns per Postkarte berichten möchte, wo er war, gerne her damit. Das wurde jetzt ein bisschen weniger, vor Weihnachten war es ein bisschen mehr. Aber es kommt ja bald wieder Zeit, wo man wieder vielleicht ein bisschen mehr hin und her fährt, irgendwo am Wochenende mal, weil das Wetter schön ist oder so. Dann schreibt ruhig eine Karte oder vielleicht zu Hause. Zu Hause ist ja auch schön. Ich sage ehrlich, ich benutze das auch, ich gehe da auch immer gerne mit den Koordinaten los auf Google Earth. Und jetzt zur Zeit benutze ich auch noch immer die VR-Brille, ist noch geiler. Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil Ruja schreibt, ich zeige meine Steinemalerei auf Insta. Ich beim ersten Mal durchlesen musste ich ein bisschen lachen, weil das erinnerte mich so an eine Kollegin von mir, die hatte mal ein Burnout und die hat dann damit, also wenn es zu stressig wurde auf der Arbeit, hat sie immer Mandalas angefangen zu malen und hat dann mal mein Chef zu ihr gesagt, Mensch, jetzt setz dich in die Ecke und mal deine Mandalas. Und das hat mich irgendwie dazu, ich zeig meine Steinemalerei auf Insta. Ja, aber ich weiß, Hoja macht schöne Steine, diese Elbstones und so. Sieht auch cool aus. Aber das Malen hat geholfen dann? Ja, das hat sie beruhigt. Also ich habe das auch mal zuerst belächelt, aber es hat tatsächlich, und es ist tatsächlich so, die ist wieder. Die ist so wie früher. Also zwischendurch war die sehr, hatte ein ganz anderes Wesen gehabt, ganz anderes Verhalten gehabt. Und jetzt mittlerweile hat sie sich wieder komplett gefangen und lässt auch alles an sich abprallen. Die ist ganz relaxed und cool, mit der muss ich mich mal unterhalten. Eine Zeit lang habe ich echt gezweifelt, habe gedacht, es wird nie wieder was und dass es wird nur noch anstrengend, bis sie in Rente geht, aber mittlerweile das ist total entspannt. Toi, toi, toi. Also es gibt tatsächlich auch mal solche Krankheiten, wo man denkt, das wirst du nie so richtig wieder los. Manche kriegen das in den Griff. Ja, das ist interessant zu hören. Ja, genau. Das eine lassen wir stehen. Das ist ja eine der wenigen Sachen, die uns überhaupt noch steht. Was Kleider fragt, die neue Brille mit den 2 Rundvibratoren? Ist kein Pornobrille. Ja, aber ich habe mich tatsächlich auch gefragt, als ich dieses Foto von deiner VR-Brille gesehen habe, mit diesen 2 Ringen, obwohl man die rüberstülpt. Ne? Ja, aber sie sind ein bisschen groß dafür. Nee, ist für Kleider ist die Google Quest 2, mehr kann ich dir auch nicht sagen, ist wohl das neueste Modell. Gibt es da vernünftige Anwendungen schon für? Außer jetzt Google Earth geht dann wahrscheinlich irgendwie, ne? Also Google Earth geht nicht. Achso, okay. Es gibt Spiele ohne Ende. Und tatsächlich gibt es sowas ähnliches wie Google Earth. Wanda heißt das. Das benutzt ein ähnliches Format. Und das ist für mich auch die Hauptanwendung. Und seitdem Heike da durchgeguckt hat, fand sie das auch völlig okay. Aha, okay. Und ja gut. Flüssig und gute Grafik und so, ja. Ja, das ist, also wenn du sowas wie Google Earth benutzt, ist das mit so einer VR-Brille, das ist eine ganz andere Dimension, als wenn du das auf dem Monitor anguckst, muss man sagen. Das glaube ich wohl. Und mir ging es wirklich drum, ich wollte, also damit auch rumexperimentieren davon ab, ich wollte eine haben ohne Computeranschluss. Also die ohne Computer funktioniert und das tut nur eigentlich im Moment diese Oculus Quest 2. Kann ich also nur empfehlen, ist eine geile Brille, kostet 350 Euro in Frankreich. Okay. Ja, in Deutschland kriegst du sie nicht. Ah, achso, okay. Du musst einen Facebook-Account haben und das ist der Grund, warum Facebook die in Deutschland nicht verkauft, weil das hier mit der DSGVO oder irgendwie oder mit irgendwas könnte das kollidieren und deswegen verkaufen sie in Deutschland offiziell nicht. Ach man, meine Chefin kommt ja aus Frankreich gebürtig. Wenn die immer wieder nach Hause fährt in den Ferien, kann ich mal sagen, hier, bring mal mit vom Mediamarkt FR. Ne? Mhm. Okay. Facebook-Account, nee, mehr nicht, nee, mehr, also der Wandersimulator, den benutze ich hauptsächlich. Es gibt da noch zig, es gibt YouTube 3D-Filme, es gibt mittlerweile Fernsehen auf 3D. Also da gibt es eine ganze Menge. Das probiere ich auch gerade alles so ein bisschen durch und probiere mal alles aus. Ich hatte vorher eine Oculus Go, das ist im Prinzip der Vorgänger, eine etwas einfachere Variante gewesen. Und dann hatte ich die Gebrauch gekauft, weil der Vorgänger der Akku platt war, ne? Mhm. Ja, hatte ich mir eine Gebrauchte gekauft, habe gedacht, guck mal, ob ich die damit da hinkriege. Da war tatsächlich, der hatte seine Filme nicht gelöscht, da waren so drei Kurzpornos drauf, irgendwie 3 Minuten. Ich weiß nicht, wo er die her hatte. Wer so auf diese Idee kommt, dass man mit der geil Pornos gucken könnte, ne? Ich würde mir das sehr gut überlegen, weil das ist wirklich sehr übergriffig. Um nicht zu sagen, das ist einem vielleicht ein bisschen zu nah, das Ganze. Ich sag mal so, wenn ich so eine 3D-Brille hätte, ich glaube, also echt das Letzte, worauf ich kommen würde, wäre jetzt erst beim Porno zu gucken. Also, weiß nicht. Ach, warum? Also, nee, den Gedanken konnte ich schon durchaus nachvollziehen. Als ich drauf guckte, dachte ich, ach ja, das ist eine gute Idee. Also, das habe ich auch gleich probiert. Aber, also, das ist echt zu nah. Also, das ist schon. Derjenige schreibt, dass 3 Minuten mehr brauchen. Brauchen wir auch nicht. Ja, ich habe die 3 Minuten wahrscheinlich 10 Mal angeguckt, bis er zum Ende war. Nee, also das ist, ja, das ist schon da, ja. Ach du Kacke, okay, ja gut. Ja. Kann man machen, muss man nicht machen. Also ich würde eher von abraten. Ja, was haben wir denn noch? Achso, du hast hier noch genau ja. Tipps. Genau, Pornos auf der 3D-Brille, VR-Brille. Nee, neuer Where I Go Player von GC Droid. Ja, da haben wir eigentlich aber auch nur, das werde ich auch verlinken. Auf Facebook gibt es davon so eine kurze Demo, wo er das mal beschrieben hat. Das ist jetzt wohl in der Beta-Phase und man kann sich da bewerben als Beta-Tester. Wer da wirklich Interesse dran hat, googelt es einfach. Das kriegt ihr schneller, als wenn ich es jetzt hier erklären würde. Ja, was dabei rauskommt, keine Ahnung. Wir wollten es natürlich hier vermelden. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, was es mir bringen sollte, ehrlich gesagt, muss ich zugeben. Ich sag mal, die Apps, die es im Moment gibt, die laufen ja auch relativ stabil. Früher hatte man ja öfters mal das Problem, dass es so Apps gab, die echt Probleme hatten, aber das hat sich ja gut gebessert. Aber gut, okay, neue Apps, warum nicht? Ja, also ich habe sie noch nicht. Wie gesagt, wenn im Moment geht wohl auch nur Beta, das ist wohl mitten dabei. Ich gebe leider hier recht, sieht vielversprechend aus, ja, aber ich habe den Where You Go Player und wenn ich was liebe, ne, ist das Keep It Simple und ich weiß nicht, wie man den verbessern wollte. Ah, siehst du, Where You Go hat mit Android 12 Probleme, das ist mir neu. Weil an sich läuft der bei mir, ich muss gerade mal gucken, was ich hier habe für Android, dass wir da mal auch was zu sagen können. Software Update, nee, da finde ich es nicht. Telefoninfo oder wo finde ich das? Ach, mal gucken. Ja, wahrscheinlich unter Status. Nee, ja, da ist Softwareinformation, da wird das sein. Ich habe hier Android 11, okay. Nee, also unter Android 11 läuft der bei mir jedenfalls noch völlig problemlos und stabil. Obwohl, nee, stabil. Letzte Mal nicht. Das war das erste Mal, dass ich Probleme hatte. Muss ich mal im Auge behalten. Also, wie gesagt, mich stört es ja auch nicht. Ich weiß auch nicht, ob er da Geld für haben will oder nicht. Muss man mal abwarten. Auf jeden Fall gibt es den. Ich habe auch Android 11, na siehst du. Okay. Wir werden zumindest mal die Facebook-Seite mit dem Demo-Video verlinken, dass ihr da gucken könnt. Genau, und wer da Interesse hat, wie gesagt, kann sich da melden. Und dann haben wir noch Cash-Tipps, die kommen von dir. Ne? Ein einziger. Ein Tipp. Genau. Immerhin. Aber es liegt auch daran, also ich habe einige Caches gemacht, gerade im Dezember nochmal, aber es war jetzt nichts Nennenswertes. Ja, das ging mir ansonsten ja auch so. Also heute war ich ja auch nochmal los. Ich bin bis Fischhafen gefahren, habe mal so ein paar Datenspenden, die ganz außen liegen, abgearbeitet. Mhm. Und es war. Es gibt so Tage, die sind. Es war nicht gut. Es gibt so Tage, die sind einfach scheiße. Ja, das traf es heute sehr. Also die meisten, das hat mich nicht so angeturnt. Obwohl, es war eigentlich was nachher ganz witzig. Es ist immer blöd, wenn es mit dem DNF beginnt. Ja. Da hat der Owner mich dann aber über Geocaching angeschrieben und mir schon erklärt, wo der lag. Ja, jetzt weiß ich, wo ich ihn nicht gefunden habe. Der liegt im Winter nicht ganz so glücklich. Und dadurch, da habe ich nicht gesucht, weil es mir da zu nass und glitschig war. Also jetzt weiß ich wo. Aber es fing halt mit dem DNF an, das ist schon immer. Obwohl später dann, wo ich die zwei Dosen sogar gefunden habe, das war dann wieder, das baut dann wieder auf. Naja. Ja, deswegen gibt es halt von mir keinen Tipp, aber nur von Jörg gibt es einen Tipp. Ja, und zwar Cachen und Stempeln am Stöberhai, das ist GC5E1T2, GC5E1T2. Der Cache, der liegt da eigentlich relativ willenlos am Baum rum und ist auch nicht schwer zu finden. Das macht es nicht so aus, aber der Blick von da oben ist ein Traum, speziell im Winter. Klar ist jetzt bei uns natürlich auch so ein bisschen ja dadurch zustande gekommen, dass wir da unser Brockenfrühstück praktisch gelaufen sind. Und dass wir das Glück hatten an dem Tag minus 5 Grad Schnee, strahlend blauer Himmel, unfassbar geil. Und der Stöberhai war mir vorher mal so gar nicht so bekannt eigentlich. Mir auch nicht. Aber das ist einer der höheren Berge, zumindest im Südharz. Ja. Und der ist auch echt, also wir sind, ich weiß gerade, um 6 oder was los, also wir sind relativ früh los, hatten eigentlich auch ein bisschen Reserve eingebaut und haben es trotzdem dann nicht mal ganz geschafft bis zum Frühstück da hoch, weil es das auch nicht das Wichtigste war. Weil wir hatten ein Mädel mit, das so ein bisschen angeschlagen war gesundheitlich. Die hatte ein paar Tage vorher eine Impfung und der ging das gar nicht so gut. Und zum Stöberhai, wir sind ja in Wieder gewesen, im Ort, im Örtchen Wieder. Das ist das langweiligste Örtchen im ganzen Harz, glaube ich. Und dann wieder quasi. Ne? Genau. Ja, das trifft es echt. So schön die Ferienwohnung war, aber der Ort ist wirklich, ja. War das die Ferienwohnung mit den schönen Tapeten? Ja, genau. Ah, ja, okay. Aber die sahen auf dem Bild auch schlimmer aus, als es war. Also die Wohnung selber war echt irgendwie auch witzig. Also die hatte schon was. Und auch ganz nette Vermieter. Ein schwules Pärchen war das. Das waren aber trotzdem echt ganz nette. Das heißt eigentlich trotzdem, das war ganz nette. Und von da geht man dann los und dann geht das war gar nicht so weit, so 3-4 Kilometer, ne? Mhm. Aber ununterbrochen bergauf. Also wirklich. Und relativ steil. Also nicht, dass du jetzt kriechen musst oder so, aber schon steil. Und das am Stück. Und das nimmt auch kein Ende, dieser Weg am Anfang. Das war schon schlimm, also muss ich sagen. Und später kommst du dann auf die ersten Anhöhen, ab da geht's dann. Tollen Blick auf den Brocken rüber und da hatten wir doch das Glück, wirklich strahlend blauer Himmel, geil, da ging das Wetter gar nicht, aber am Horizont hinterm Brocken, da haben wir auch geile Bilder von gemacht, so eine richtig schwarze Schicht, die da auf uns zukam, also war grandios. Ja, manchmal muss man einfach Glück haben, ne? Also das, aber die Bilder von dem Aufstieg da an dem Tag, das sah auch wirklich geil aus, das muss man schon sagen. Ja, also das war auch optischer Traum, also das muss ich echt sagen. Also ich kann also jedem empfehlen, diese Idee da im Harz einfach, wenn man den Brocken, wenn einem das zu voll ist, ja, scheiß drauf, dann macht man halt, sucht man sich seinen eigenen Berg. Da muss ich ja dem Brockenfrühstück heute noch danken für, auch wenn das Problem ist, Kleider wird dann immer 20 Zentimeter größer, weil es muss vorsichtig sein, dass er nicht zu groß wird. Aber die haben uns auf eine geniale Idee gebracht, dann irgendwann das eben auf eigene Faust zu machen. Immer den eigenen eigenes Frühstück zu machen, ja, das ist ja eine coole Idee, ja, das stimmt. Ja. Das kannst du dann halt alleine oder so, wir machen das immer mit Rollsplit-Kalle und seiner Frau. Ist genial, kann ich nur wärmstens empfehlen. Ja, im Harz, da muss man mal wieder hin, war ich auch schon lange nicht mehr. Ja, lohnt sich immer. Ja. Ja. Ist ein Thema wieder fürs nächste Mal schon mal sicher. Schreibt uns immer viel, wenn euch was auffällt, ob wir es nehmen oder nicht, können wir immer noch gucken. Aber erstmal immer gerne Bescheid geben. Und beim Formular benutzen ist es am besten, wenn es wirklich anonym sein soll, einfach gar keinen Namen reinschreiben, sondern oder wie der Letzte irgendwann schrieb, anonym. reicht vollkommen, dann wissen wir, alles klar, ist halt anonym durchgesteckt worden, ist überhaupt kein Problem. Genau. Ja, dann würde ich mal sagen, Folge haben wir 37 unsere, im Sack. Genau, unsere 90 Minuten gerade so geschafft. Ja, gleich bisschen 2 Minuten kurz, überzogen. Bisschen genau. Kurz heute. Wir haben einfach zu lange über den aus Hannover gesprochen, sonst wären wir schneller durch gewesen. Ne? Wir haben 90 Minuten geschafft. Über den Glider, ne? Ja, das ist genau. Das genau. Muss man immer ein ernstes Wort drüber reden. Ich weiß gar nicht, der Glider muss sich nochmal melden, wann er dann das nächste Mal zur Wartung zu seinem Bonus-Cache auf dem Wieserberg geht. Da ist bestimmt bald das Logbuch voll. Ne? Und sonst schmieren wir das einfach voll. Genau. Wir stempeln das voll. Der hat zu mir gesagt, jedes Mal, wenn ich dahin gehe und Wartung mache, kriege ich 50 Euro dafür. Ach so. Ja, und jetzt habe ich neulich erstmal so eine Touristentruppe hochgeschickt und gesagt, da hinten müsst ihr mal gucken, hinter dem einen Stumpf da, alles vollkritzeln, immer reinstempeln. Dann wirst du der dritte Profi sozusagen. Ich mache das richtig. Ne? Nein, leider alles gut, ich weiß nicht, ist nicht voll. Aber demnächst will ich da mal hoch. Nächstes Mal sind wir so am 10. Februar wahrscheinlich rum um den Dreh dran. Mit unserer nächsten Folge hier. Ja, könnte so theoretisch sein. Ich hoffe, ich kann dann widersprechen. Wann hast du den Termin? Am 4.? Am 3. habe ich Zahn-OP. Ach so, ja. Vollnarkose, Rump, raus damit. Keine Zähne mehr drin. Da müssen wir sowieso mal gucken. Ich kann das noch gar nicht genau sagen. Wir stellen nämlich das CAD-Programm bei uns um. Oh. Und ich bin jetzt im Moment gerade in so einer Online-Schulung. Und der Plan ist nämlich eigentlich, wenn ich das erste Projekt fast fertig habe, dass ich dann zum Kunden nach Oldenburg fahre und da eine Woche bei denen sitze, weil die schon länger mitarbeiten. Oh. Und da mal eine Frage stellen kann, was ich kaputt machen kann und was nicht. Ja, klar. Am Schluss beim Auswerten und Positionieren. Und ich weiß gerade nicht, ich würde es mal schätzen, so, das könnte sein, dass wir da kurzfristig eventuell mal umswitchen müssen. Ich weiß nicht, wann ich dahin fahre. Das könnte nämlich so Anfang Februar sein. Aber wir halten erstmal den 10. grob fest. Ja, ich denke auch. Genau, ich schreibe dir nochmal wegen dem Termin dann. Ich gucke nochmal auf den Kalender, ob der 10. passt bei uns. Ja, ja, warte noch, bis genau, von dir das okay kommt. Genau. Ja. Aber da könnte es sein, stellt euch mal darauf ein, dass es eventuell zu einer kleinen Umswitchung kommen müsste, wenn ich da die Woche gerade, da komme ich mich dann auch freitags erst zurück, dann unterwegs werde ich das Equipment zum Aufnehmen nicht mit haben. Nee, das ist der Aufwand auch zu hoch. Da, wenn du Weiterbildung hast, hast du Weiterbildung fertig. Dann verschieben wir es halt eine Woche, das kriegen wir auch noch hin. Genau. Nur ja, nicht, dass wir uns auf 5 Wochen hier langsam eintendeln, dann sind die alle. Nee, der Grundsatz soll immer 4 Wochen sein. Das ja, ist, ich denke auch. Okay. Dann vielen Dank an euch alle fürs Live-Zuhören und für die Konserven-Zuhörer. Und dann bis in 4 Wochen. Oh, ich sehe gerade, mein Backup hat auch nicht aufgezeichnet. Ja, manchmal ist das so. Gut, dass wir zig Aufzeichnungen haben. Genau. Ja, alles klar. Bis dann. Genau. Vielen Dank nochmal. Bis dann und bleibt bis dahin so, wie ihr seid. Ja. Ne? Alles klar. Jo. Tschüss.